Die Herrschaft des Feuers ist angesagt in Westeros. Nur fehlt Matthew McConaughey und Christian Bale, glaube ich. Mhm. Kleine, obskure Filmanspielung für alle Fans der Filme aus den frühen 2000ern. Drachenzähmen leicht gemacht hätte eher auf der Straße gelegen, denn in dieser Folge wird das Drachenzähmen nicht gerade leicht gemacht. Langer Rede, kurzer Sinn. Valar Morghulis, herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung, nämlich der 7. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon. Hallo Xenia, du bist wieder am Start. Hallo Alpha, ich freue mich voll. Ich bin richtig gespannt. Das war eine krasse Folge. Auf jeden Fall. Dito, stimme ich zu. Ihr seht's schon, ihr wisst es schon, ihr spürt es schon. Heute ist Dienstag. Normalerweise sind wir immer montags online gegangen. Diesmal hat's nicht geklappt. Diesmal war es wie angekündigt mal einen Tag später. Und wir können nichts dafür. Mm-mm. Wir sind auch abhängig von den Screenern, die uns HBO schickt, falls sie uns schicken. Denn das hat die ersten 6 Folgen wunderbar geklappt. Der Screener zu der 7. Folge kam sehr spät, sehr, sehr, sehr, sehr spät. Und deswegen war das, aber das ist jetzt auch kein Shade, keine Kritik an HBO. Wir sind mega happy, dass ja, wir sie kriegen. Ja, definitiv. Wir konnten uns ein bisschen noch vorbereiten vor dem Release gestern, aber brauchten die den Tag dann noch. Auf jeden Fall. Den Arbeitstag. Zum Vorbereiten, zum Überlegen, zum Sacken lassen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die nächste Folgenbesprechung zum Finale dann, die letzte Folgenbesprechung der 2. Staffel, dass sie dann auch am Dienstag erscheinen wird. Ja. Aber wir haben noch eine gesonderte Staffel-Review im Petto, die wir geplant haben aktuell. Und eventuell ist bei einem dieser Videos ja auch der gute alte Jonas dabei und nicht nur sein Geist. Ich würde mich freuen. Es wird wahrscheinlich sehr lang, wenn wir dann zu dritt sprechen, aber definitiv. Ich halte mich zurück und mache nur lustige Kommentare. Das ist eher Jonas' Job, nehme ich an. Stimmt. Aber ja, für alle Leute, die neu hier sind, die gar nicht wissen, was wir tun, ja, wir gehen wirklich Folge für Folge, Szene für Szene durch diese Folge und analysieren jede Folge. Wir erklären euch die Lore, wir geben Fun Facts zu dem, was passiert, wir gehen auf die Inszenierung ein, wir durchleuchten die Figuren und am Ende verraten wir euch sogar, wie wir die Folge so fanden. Was sich natürlich ändern kann im Laufe der Staffel, was sich auch nach einer Woche ändern kann, was auch vieles ergibt, auch, das habe ich gerade bei The Acolyte gemerkt, bei Star Wars, vieles ergibt rückblickend nach ein paar Folgen immer mehr Sinn. Also es ist immer falsch, das vorab zu verteufeln. Ja. Dennoch geben wir immer so ein Zwischenfazit ab, wie wir die Folge so spontan fanden. Und heute stellen wir zu dieser 7. Folge der 2. Staffel ganz besondere Fragen, nämlich, ist die neue Flotte der schwarzen Luftwaffe überhaupt noch zu schlagen? Wie inzestuös muss man eigentlich sein, um in den Recall der Drachen-Casting-Show zu kommen? Wer ist diese ominöse Targaryen-Mutter vom Huso, Hugo Hammer? Wie sehr langweilt sich Silberschwinge, dass sie einen überforderten Säufer auswählt? Wie zur Hölle schafft es Aemond, ohne Aufstieghilfe auf sein Pferd zu springen? Wieso macht Alicent den Eat, Pray, Love und verschwindet für einen Selbstfindungstrip im Wald? Und sind die Eier des jungen Muppet-Tully Oscar härter als valyrischer Stahl? All das nach dem Intro. Ich lieb's. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Ja, bevor wir aber damit loslegen, müssen wir noch mal, kommen wir zum Vorgeplänkel. Jede Folgenbesprechung beginnt damit, dass wir erst noch mal die letzte Folgenbesprechung kurz recappen, Revue passieren lassen. Ja. Und letzte Woche ich wieder mit dem Anglizismus. Ich wollte es nicht sagen, ich hab's gedacht. Ich hab's in deinem Blick gesehen. Ich war so, gedacht. Oh Mann, es tut mir so leid. Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Revue passieren lassen klingt schöner. Ja, letzte Woche war nicht so einfach für uns, würde ich mal sagen. Mhm. Für mich zumindest nicht. Wie war es für dich? Also ich habe mich teils. Ich war erst verwundert, muss ich sagen. Weil ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute nicht unserer Meinung sind. Mhm. Aber ich fand den Großteil sehr respektvoll. Also wir reden natürlich über die vielen Kommentare, die gesagt haben, dass sie die Folge eher gut fanden und dass sie irgendwie unsere Punkte teilweise nicht nachvollziehen konnten oder unsere Kritik nicht nachvollziehen konnten. Und ich habe mir viele durchgelesen und ich fand die meisten nachvollziehbar oder habe mich auch gefreut, dass wir so im Diskurs darüber sind. Und deswegen rufen wir auch immer dazu auf, dass Leute so Feedback geben sollen. Da war wenig Polemik dabei. Ja, ja. Also ich möchte die Community ausdrücklich loben. Sehr vieles davon war aufbauend, konstruktiv, ausführlich, sachlich. Und das hat mir außerordentlich gefallen. Also da war wenig dabei, wo ich mir dachte, oh, das geht gar nicht. Natürlich möchte ich mal die Comments auch ausklammern, weil wirklich das Video ist online gekommen. Und da war es noch keine 5 Minuten online. Da haben schon Leute geschrieben, also ich kann eure Argumentation gar nicht nachvollziehen. Ja, ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen selbst an die Nase fassen, dass so unser Titel wahrscheinlich so sehr negativer war als dann tatsächlich unser Fazit oder zumindest wie ich mich auch gefühlt habe, als ich hier saß, weil ich habe auch dann, als ich mir die, also ein paar Kommentare durchgelesen habe, war ich so, haben wir wirklich so, waren wir wirklich so harsch im Fazit? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und die meisten haben ja dann auch nochmal sich später korrigiert und gesagt, ah, so krass wart ihr ja gar nicht also am Kritisieren. Der, genau, das müssen wir mal ausführen, weil der Titel war ja die schlechteste Folge bisher, Fragezeichen. Mhm. Was ja für uns per se auch die Wahrheit war. Es war ja schon korrekt. Es war unserer Meinung nach definitiv die schwächste Folge der zweiten Staffel. Das ist unsere Ansicht. Und eventuell sogar von der gesamten Serie bisher. Mhm. Also wir waren nicht begeistert von dieser Folge. Gleichzeitig haben wir die Folge trotzdem im Großen und Ganzen positiv bewertet und viele Szenen herausgepickt und gesagt, die waren fantastisch. Und sind ja auch am Ende dann irgendwie auf 6 von 10 Punkten gelandet oder so. Was halt im Vergleich zu den anderen Folgen von House of the Dragon nicht viel ist, aber ja trotzdem immer noch ein positives grundsätzlich positives Feedback ist. Ja. Die Folge hat uns halt nur nicht so begeistert. Und die letzte Folge war ja auch an und für sich sehr polarisierend. Es ist bis heute auf IMDb die schlecht bewertetste Folge von allen überhaupt. Ich habe jetzt gar nicht noch mal genau geguckt. Das letzte Mal, als ich letzte Woche geguckt habe, waren es so 6,1 auf IMDb. Mhm. Ich glaube, dass das sich, ich würde vermuten, dass das eher noch ein bisschen nach unten gegangen ist. Nee, im Gegenteil, 6,2 aktuell. Okay. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt ein krasses Review-Bombing in beide Richtungen, aber vor allem in eine. Es gibt nämlich über 12.000 Ein-Sterne-Bewertungen und 7.000 10-Sterne-Bewertungen. Hat natürlich auch viel mit diesem gleichgeschlechtlichen Kuss am Ende zu tun. Ich glaube, das hat sehr viele sehr verstört oder verwundert zumindest. Ja, das geht gar nicht. Ich finde auch, dass das nochmal zeigt, wie. Der Kuss? Ach so, nein, dass sie das Review-Bombing. Oh Gott. Sorry. Also, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass das eines der besten Sachen war für mich in der Folge. Eher als dass es so eine natürlich spielt der Homophobie eine Rolle oder dann auch Review-Bombing im Internet. Deswegen muss man ja sowas immer mit Vorsicht ein bisschen oder mit so ein bisschen, weiß ich nicht, Sensibilität behandeln, auch so Reviews und halt auch so Websites wie Rotten Tomatoes, IMDb, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass das jetzt kein Richtwert ist, der entscheidet, ob eine Folge gut oder schlecht ist. Deswegen, ne, das haben wir auch, also da reihen wir uns ja nicht ein, so, ne, wir finden das gut, dass auch zum Beispiel Repräsentation oder sowas dann in der Folge mal nach vorne gestellt wird. Aber die Folge war so unabhängig davon ja auch polarisierend. Also ich hatte schon auch Kritik mit der Kussszene teilweise. Ja, ne? Genau, also aber dann lag es ja nicht. Nicht, weil sie sich geküsst haben, genau, sondern mehr so wegen der Art und Weise. Mhm. Und unsere Kritik ging ja auch darüber hinaus. Es ging ja auch sehr viel um das, um vor allem den zeitlichen Ablauf von Rhaenyras Figurenentwicklung, aber auch ein Mangel an Show Don't Tell, gerade so was die Verbrechen in der Flusslande angeht oder dass Rhaenyra angeblich schon versucht hat, Drachen zu zähmen. Und wir hatten ja durchaus so kleinere Kritikpunkte immer wieder in dieser Folge. Genau, und ich finde auch, was ich dann häufiger mal gelesen hatte, wo ich dann auch sagen muss, okay, das stimmt schon nicht, dass wir zum Beispiel dass wir so nur Action wollen oder nur Drachen-Action. Das hat mich hart getriggert, ja. Ja, ich habe da auch gedacht, okay, weil wir hatten das ja schon kontextualisiert auch in der Folge, dass wir das ja gerade nicht, also natürlich ist es, wenn das toll inszenierte Action ist, dann hat das ja auch einen Pluspunkt oder das Mehrwert, ist ein Mehrwert, genau, oder hat einen Wert an sich. Da reden wir später nochmal drüber. Aber nur das darauf zu münzen, unsere Kritik, das ist wirklich zu kurz gedacht, weil wir das schon gesagt haben. Weil man keine Drachen-Action sieht, findet ihr die Folge nicht gut. Ihr mögt einfach die Dialoge in House of the Dragon nicht. Ja. Also das kann ich auch sagen, das ist völliger Quatsch. Ich habe auch einen Kommentar mehr mitgebracht. Das ist der absolute Top-Comment von Wilfried Robarts, der sehr, sehr viele Upvotes hatte und der sich auch kritisch mit uns auseinandersetzt. Aber hier auch erstmal ein großes Lob an Wilfried. Die Art und Weise finde ich wirklich super. Das ist also genau das ist für mich der Unterschied zwischen Internet-Hate und konstruktiver Kritik. Ja. Ich lese einfach mal vor. Die Kritik, dass Rhaenyra angeblich plötzlich snappt, kann ich gar nicht zustimmen. So wie ihr redet, könnte man fast meinen, das war ein Daenerys the Bells-Moment, also wie sie auf ihrem Drachen Drogon Königsmund verbrannt hat. Aber ich finde, das kam hier kein bisschen aus dem Nichts. Seit Folgen sieht man, wie ihre Meinung und ihre Autorität in ihrem Rat nicht wertgeschätzt werden und sie selbst immer frustrierter wird. Jetzt ist gerade auch noch eine wichtige Vertrauensperson und ein anscheinend guter Freund, also Sir Stefan Finsterlin, aufgrund ihrer Fehlentscheidung vor ihren Augen lebendig verbrannt worden und Keltiger hat nichts Besseres zu tun, als sie voll zu labern, was sie alles falsch gemacht hat und dass sie auf ihn hätte hören sollen. Es ist völlig nachvollziehbar, wieso sie gerade da die Fassung verliert. Und zu sagen, sie snappt und driftet in den Wahnsinn ab, finde ich da ehrlich gesagt völlig übertrieben. Hat für mich den Anschein, als wäre das mehr die Entwicklung, die ihr euch wünscht und nicht die, die gerade tatsächlich gezeigt wird. Man kann natürlich kritisieren, dass sie allgemein schon länger verrückter und unbeherrschter sein sollte, aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Also, erstmal, genau das war eigentlich unsere Kritik. Das ist für mich überhaupt kein anderes Thema. Also, dass es für uns nicht nachvollziehbar ist, dass Rhaenyra nach all dem, was passiert ist, vom Tod ihrer Kinder, von Luke und Visenya oder auch Blut und Käse, dass sie dann immer noch die ganze Zeit nach Frieden greift und Einsicht zeigt und da sich auch den vielen Frauenfiguren auch angleicht, während viele Männerfiguren dann eher nach Krieg und Blut und so weiter dürsten. Dann aber gerade hier nach berechtigten Einwänden von Lord Keltiger so mit einer Ohrfeige doch ausflippt und dann ja sogar, also das ist ja nicht nur die Ohrfeige, es ist ja nicht nur, wir haben ja nicht nur diesen einen Moment kritisiert und eigentlich, wir haben gar nicht diesen Moment dieser Ohrfeige kritisiert, sondern vielmehr, wann dieser Moment gesetzt ist, aber auch, nachdem sie sich beruhigt hat, sagt sie zu Jace ja noch, dass Lord Keltiger froh sein kann, dass er seine Zunge noch hat. Und all das passt eben für mich nicht so besonders zusammen. Wir werden aber natürlich in der Staffel-Review auch noch ausführlicher darüber sprechen, über Rhaenyras Figurenentwicklung. Aber ja, für mich war eigentlich dieses Thema so ein bisschen abgehakt nach der ersten Staffel, wie Rhaenyra düster und rachsüchtig in die Kamera blickt und dann direkt in Staffel 2 halt zurückrudert. Und das fand ich nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar. Find's prinzipiell aber schon auch spannend, dass es zumindest versucht wird, da auch noch mal so Ups und Downs und ein Hin und Zurück auch zu schreiben. Ja, ich bin auch genauso wie du eigentlich zwiegespalten. Und ich kann das den Kommentar definitiv verstehen. Aber ich würde auch argumentieren, dass wir nicht gesagt haben, dass das in der Szene unlogisch ist oder sowas, weil natürlich ist sie frustriert und natürlich so baut sich das auch, diese Frustration mit der Zeit immer mehr auf. Und ich persönlich muss auch sagen, ich habe das auch nicht so verstanden, dass sie in dem Moment, wo sie so Lord Keltiger eine klatscht, jetzt verrückt wird oder wie Daenerys snappt. Ja. Ich denke nicht, dass die Serie das so erzählen möchte. Ich glaube auch, dass es eher so eine anbahnende Frustration eben war. Und wir haben ja, glaube ich, eher, wie du schon den Punkt gemacht hast, das kritisiert, dass wie Serien-Renewer jetzt geschrieben ist, es psychologisch oder dramaturgisch so ein bisschen irreführend war. Also in der letzten Einstellung in Staffel 1 hat man eben gesehen, sie ist so an dem Punkt der Rache und Vergeltung. Also das war das, was ich gedacht habe. Und dann hat man halt 3 Folgen damit verbracht, so ein bisschen sie sehr in diese idealistische Friedensrichtung zu schreiben. Ja. Und ich finde, sie braucht ja sogar so einen höheren Sinn und Zweck, dass sie den Krieg überhaupt so anzetteln möchte, weil sie eben sagt, sie ist die rechtmäßige Herrscherin von nach Aegons Traum und sie muss genau den Targaryen, genau das Lied von Eis und Feuer bewahrheiten oder sie ist sozusagen ja die Person, die das Haus führen muss. Und ich finde, das hat für mich sich persönlich angefühlt, als wäre das eher so Pacing, aus Pacing-Zeitschindgründen hat man sie dann in diese Ecke gestellt. Zudem, weil sich das ja sehr unterscheidet zu der Rhaenyra aus den Büchern und auch der Geschichte, die George R. Martin schreiben wollte, weil Rhaenyra aus den Büchern ist ja eine sehr machthungrige Person, die auch auf den Thron möchte. Und das ist so ein Part, der mir bei der Serie Rhaenyra fehlt. Und spätestens mit dem Tod ihrer Kinder tatsächlich halt immer weiter in den Wahnsinn abdriftet. Und definitiv. Das ist ein Thema. Ja, ich möchte das hier nicht in irgendeiner Weise ausführen, aber es ist ein Thema. Genau, es ist auf jeden Fall ein Thema und ich finde, in den Büchern ist das ja so, obwohl sie eine Frau ist und das Writing-Serie fällt gerade sehr in diese Richtung, okay, Rhaenyra und Alicent, Missaria und Alice, aber auch Diana zum Beispiel, Helena. Oder Sylvie, genau, oder Laena, die streben alle Frieden an, weil sie Frauen sind und Cole, Aemon, Aegon und Daemon Krieg, Stärke und Gefahr ausstrahlen, weil sie eben Männer sind und das finde ich persönlich einfach so ein bisschen platt, aber ich würde auch das von mir weisen, wenn das natürlich aufgebrochen wird. Also das alles, was wir jetzt hier sagen, ist ja nur zu dem Zeitpunkt, wo die Serie jetzt gerade in Fahrt kommt. Und das sind ja, Figurenentwicklungen sind ja immer im Wandel. Und das ist ja jetzt kein definitives Urteil darüber. Ich kann ja nur sagen, was ich jetzt, was ich für eine Gefahr sehe, in welche Richtung es sich das entwickeln kann. Das fände ich persönlich etwas schade. Aber dass jetzt Rhaenyra diese Ideale hat in der Serie, das ist ja jetzt auch erstmal eine Entscheidung, dass sie eben eine andere Figur ist wie Buch Rhaenyra. Alicent ist auch eine sehr, sehr andere Figur wie Buch Alicent. Ja. Und ich finde das per se nicht schlecht. Und das kann ja jetzt auch interessanter sein als in den Büchern. Ich finde, das ist ja dieses mit den ganzen Strukturen und äußere Umstände, die die beiden Figuren eher in den Krieg reindrücken, als dass sie dann eigens triebtreibend sind. Kriegstreibend. Sorry, ich rede gerade sehr viel. Ja, aber gut. Super spannend. Genau, und ich wollte hier nur mein kurzes Plädoyer über Rhaenyras Figurenentwicklung machen, weil mich das selber voll interessiert und ich finde das so voll das wichtige Thema und irgendwie möchte ich dann irgendwie auch nicht, dass wir so falsch verstanden werden, aber das ist, glaube ich, immer so die Gefahr, wenn man einfach drei Stunden lang redet. Ja, darf ich da zwei Sachen dazu sagen? Gerne. Zum einen, es gibt ja sogar Momente und Figuren, die das Buch, also Feuer und Blut, völlig überflügeln. Also gerade hier in dieser Folge ist ein sehr gutes Beispiel Hugo Hammer. Mhm. Hugo Hammer ist 1000-mal interessanter in der Serie als im Buch. Ja. 1000-mal interessanter. Ja, find ich und da gibt es auch noch andere Beispiele. Aber das Zweite ist, nicht nur, du sprichst von der Figurenentwicklung von Rhaenyra, auch wir entwickeln uns. Auch ich habe lange mich dagegen gesträubt und immer diese Differenzierung in den Geschlechterrollen auch gesehen und habe aber gerade in Folge 6 das Gefühl gehabt, dass es, also spätestens da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass es halt doch auch, dass ich das doch auch sehe, diesen Punkt in der Kritik. Aber das heißt auch noch nichts. Also ich werde auf jeden Fall Folge 8 auch noch abwarten, um irgendwie ein finales Urteil über diese Staffel zu bilden. Und das wird auch noch immer nicht final sein. Auch das wird, also die Serie ist teilweise so komplex und da passieren halt einfach so viele Sachen gleichzeitig, so viele Erzählstränge, dass man auch mal vielleicht mehrere Views braucht, um das alles zu begreifen und zu verstehen. Und Sokrates hat es doch noch am besten gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Von daher, ne, ihr habt natürlich das vollkommene Recht. Es gibt kein richtig und falsch. Mhm. Das müssen Leute halt auch begreifen. Das wird es bei Filmbesprechungen und allgemein bei Geschichten, bei Narrativen wird es das niemals geben. Ja. So ein richtig oder falsch. Außer eine Sache, die falsch ist, nämlich Leute, die sagen, wir wollen nur hirnlose Drachen-Action. Das ist definitiv falsch. Ja, wir stehen dafür ein, dass das mehr sein muss als hirnlose Drachen-Action. Ja. Und ich finde auch, dass tatsächlich, wenn wir jetzt auch mal negativer klingen, dass wir das hier auch noch mal klarstellen können, dass wir zwar über ein paar Entwicklungen vielleicht enttäuscht sind oder auch wenn wir mal Kritik üben, dass wir immer uns auch ja noch jede Woche auf die neue Folge freuen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auch für dich mitsprechen kann, genau, aber ich finde, das ist immer noch das beste serientechnisch, was man sich momentan anschauen kann, allein visuell, wie viel Arbeit und das Produktionsdesign. In ein paar Wochen startet Rings of Power Staffel 2. ja, dann muss ich nochmal den Hot D vom Thron stoßen. Ja, das will ich ja auch nochmal kurz sagen. Ja, aber ich finde auch, dass Rhaenyras Figurenentwicklung vielleicht nochmal ein ganz eigenes Kapitel ist, was man am Ende nochmal aufmachen kann. Und Alicents genauso. Ja. Alicents genauso. Und ich finde auch, dass ich auch gerne mitgehe mit den Entscheidungen, die dann ihr gegenüber getroffen werden, was zum Beispiel ihren krassen Idealismus angeht. Aber ich möchte dann auch, dass es nicht zum Beispiel dann fallen gelassen wird für so eine plötzliche psychologische, so zum Beispiel trotzdem dann diesen Wahnsinn, der jetzt vielleicht aus dieser Slap und dem nachher ich nehme eure Zungen und sowas erwachsen könnte. Die Gefahr habe ich einfach kurz gesehen und das fand ich eher frustrierend. Ja. Weil dann hätte sie von Anfang an sozusagen schon diesen Weg gehen können ab dem Finale der ersten Staffel. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich glaube schon. Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich den hundertprozentig unterschreiben würde. Okay. Weil ich es ja schon auch spannend finde, wenn sie die Figur in verschiedene Richtungen lenken. Ich finde es halt nur nicht, ich finde es prinzipiell gut, was die Serie macht, dass Rhaenyra eben doch halt immer wieder in die selber auch teilweise wahnsinnig überfordert ist und überhaupt nicht weiß, wie sie reagieren und handeln soll. Es ist nur manchmal die Art und Weise. Und gerade bei Folge 6 war es vor allem die Art und Weise. Nicht, dass es passiert. Also auch uns vorzuwerfen, so ein wegen, ihr hättet es besser gefunden, wenn sie ihn nicht geohrfeigt hätte, das stimmt ja gar nicht. Das ist gar nicht die Kritik. Es geht ums Timing. Ja, es geht ums Timing und auch irgendwie so ein bisschen, was dann der Grund ist, weil ich finde auch die Serie, es geht ja jetzt sehr diese Richtung von wegen, es sind so die Strukturen und äußeren Umstände und das würde ich jetzt sehen, weil das wäre kohärent mit dem Motiv der Serie, weil von Anfang an waren es irgendwie Zufälle und nicht die Figurenentscheidungen, sondern den Zwang, den die Figuren verspüren, weil ihr Umfeld so und so ist. Und ich finde, wenn Rhaenyra diese Ideale hat, dann möchte ich jetzt sehen, wie sie sie so Schritt für Schritt aufgeben muss und nicht, wie sie sozusagen auf so ein Gefühl hin agiert. Ja, das ist eine alte Drehbuchregel. Oh Gott, jetzt könnt ihr wieder das Bingo auspacken. Aber das ist ja so das Besondere oder eine Besonderheit an vielen Midpoints, also genau in der Mitte einer Geschichte, wo sich alles auf den Kopf stellt, ist ja der Moment, in dem Figuren aus dem Passiven ins Aktive treten. Also wo zum Beispiel die Hauptfigur, der die ganze Zeit etwas zustößt, dann plötzlich selber Pläne schmiedet und entscheidet, dass sie was tun muss. Das kommt oft ungefähr in der Mitte der Geschichte. Ja. Aber das ist mir nur gerade dazu eingefallen. Mhm. Und ich finde, wir müssen auch so ein bisschen trennen zwischen dem, was wir passieren wird aus dem Buch und eben Nicht-Buchlesern, die noch gar keine Ahnung haben, was passiert wird. Und ich spiele sicherlich auch irgendwie in unsere Bewertung mit rein. Wir kennen die wahrlich faszinierenden Momente des Drachentanzes und hatten ja auch so unsere Theorien, was in der zweiten Staffel alles passieren wird und so weiter. Und ich glaube, die wollen wir auch sehen und wollen auch nicht unbedingt, dass es immer so hinausgezögert wird oder auch wie sie hinausgezögert werden vor allem. Und stattdessen 5 Folgen Visionen von Daemon in Harrenhal zu sehen. Aber das müssen wir auf jeden Fall trennen und das versuchen wir zu trennen. Ja, ich glaube auch, dass wir uns da nicht ganz frei von machen können. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen dieses Plus, was wir haben, einfach durch das Buchwissen sagen zu können, diese Addition hätte ich irgendwie befürwortet, weil das hätte der Geschichte noch mehr zugetragen. Ja. Und das ist ja auch die Grundlage, auf der wir immer bewerten, ob eine Buchänderung oder eine Weglassung aus den Büchern gerechtfertigt ist oder nicht aus unserer Perspektive. Also eine Buchlore-Änderung per se ist nicht an sich schlecht, und das sagen wir ja auch jedes Mal, dass wir nicht alles direkt verteufeln, nur weil es anders ist, sondern eher wir überlegen, ob es nicht besser sein könnte oder zu dem Vorhaben der Serie einfach was beitragen würde, wenn sie das anders gemacht hätten. Und ich finde, das ist sowas, was man sich auch im Kopf behalten sollte. Um ein Schlusswort zu diesem Kapitel zu finden. Ja, voll, das ist hier unsere Besprechung. Ja, ich finde es natürlich trotzdem wichtig, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen. Definitiv. Wir können es auch gerade nach Folge 6 nicht final beurteilen. Wir kommentieren das quasi parallel. Wir haben manchmal vorschnell eine Meinung, es wäre eigentlich besser, dieses Fazit komplett damit abzuwarten und dann irgendwann ein Endfazit zu machen. Wir machen es aber trotzdem und oft kriegt die Serie immer wieder die Kurve. Und ich hoffe einfach, dass unsere Folgenbesprechungen dennoch Spaß machen, selbst wenn ihr nicht einer Meinung mit uns seid und auch eventuell sehr berechtigte Argumente habt, die ihr natürlich dann weiterhin in die Kommentare schreiben wollt. Und eigentlich war, also auch wenn es schwierig war für mich persönlich, all die Kommentare zu lesen nach der letzten Folgenbesprechung, das muss man sich auch vorstellen, man argumentiert und hat eine Meinung und dann kommen halt wirklich innerhalb von einer Stunde irgendwie 1000 Kommentare rein und die stellen sich halt alle gegen dich. Das fühlt sich erstmal immer wie ein Angriff an oder man ist so erstmal in so einer Notsituation. Aber gleichzeitig, je mehr ich dann gelesen habe, desto stolzer war ich dann auch auf die Community, wie konstruktiv das war. Es ist dennoch nicht einfach und wie gesagt, es waren auch nicht alle konstruktiv. Es gab diese Kack-Kommentare und es gab auch Leute, die unsere Argumentation kritisiert haben, 3 Minuten nachdem das Video online war. Ja. Aber ich glaube auch, um jetzt zu dem nächsten zu führen, ich glaube, mit dieser Folge kommen wir alle wieder so einigermaßen auf einen Nenner. Ich hoffe. Das wäre jetzt sehr wild, wenn jetzt alle die Folge scheiße finden. Ja, genau. Und wir die Folge loben. Ja. Nichtsdestotrotz, unser Vorgeplänkel geht weiter. Wir haben ein paar Richtigstellungen aus der letzten Folge. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar von Macabre Kadabra mitgebracht zu Tyland Lannister im Kleinen Rat. Er sagt, da ist ein großer Drache in den Flusslanden und bezieht sich damit auf Daemon und Caraxes in Harrenhal und nicht auf Schafsdieb im grünen Tal von Arryn. Ja, ich habe da einen kompletten Hirnfurz gehabt. Ich habe Flusstal gehört und, ich habe Flusslande gehört und aus irgendeinem Grund an das grüne Tal von Arryn gedacht. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du das gesagt hast in dem Moment, aber Hirnfurz. Ja, 3 Stunden passiert. Talk Hirnfurz. Ja. Komplett. Aber wir haben da eigentlich keine Entschuldigung, das war nach 46 Minuten. Oh. Also es kam relativ früh, dieser Hirnfurz. Da schaltet mein Hirn eigentlich schon ab meistens. Meins auch. Ja, ich nicke hier nur noch und versuche irgendeinen kohärenten Satz zu bilden. Man muss auch dazu sagen, die Temperaturen in diesem Raum sind wieder wie in am Drachensteg. Ja. Vor Vermitor. Ich bin auch ein bisschen böse auf HBO, dass sie das im Sommer rausbringen. Ja. Weil wir hatten noch nie eine Folgenbesprechung im Winter, oder? So im Dezember. Ich glaube nicht, das wäre schön. Ah, das wäre wirklich mal schön. Ja. Naja. Also, ne, kurze Videos und weiter hier drehen ist überhaupt gar kein Problem, aber diese 3-stündigen Videos, dieser Raum heizt sich so auf und wir können ja keinen Ventilator oder so laufen lassen. Wegen dem Ton ist das wirklich. Wir müssen uns mal so einen richtig, so einen stillen Ventilator holen. Ich weiß nicht, ob die still genug sind, aber wir müssen es mal ausprobieren. Hat jemand Empfehlungen? Schreibt's in die Kommentare. Ja. Alice, ich habe noch einen Fehler mitgebracht, aber der ist straight up von Alice Strom höchstpersönlich, von der Figur, und es ist uns anscheinend nicht aufgefallen. Sie sagt nämlich zu Daemon, dass die Tullys seit Jahrhunderten in der Flusslande, in den Flusslanden herrschen. Und das ist ein kleiner Lore-Fehler, der uns entgangen ist. Die Tullys haben nie als Könige geherrscht und wurden erst mit Aegons Eroberung das wichtigste Haus der Flusslande. Und das ist halt etwa 130 Jahre her und nicht mehrere Jahrhunderte. Sie hätte einfach seit Generationen oder sowas sagen können, dann hätte es gepasst. Aber gut, vielleicht weiß sie es nicht besser, vielleicht ist es doch einfach nur, ich meine, man sagt das so salopp daher, ich finde es jetzt nicht so. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, was sie genau sagt, ich will jetzt auch kein dummer Klugscheißer sein, aber sie sagt ja auch eigentlich nur, the Tullys wisdom has kept the river houses in line for centuries, also die Weisheit der Tullys hat die Flusshäuser jahrhundertelang in Schach gehalten. Ja gut. Und da könnte man auch sagen, okay, was heißt denn jetzt die Weisheit der Tullys, weil sie könnten ja auch einfach als Vasallen einfach ein sehr weises Haus sein, was irgendwie so einen mächtigen Stand hatte oder sowas. Ja. Ich finde, das schließt sich nicht ganz aus. Du hast recht, aber ich verstehe, dass das aus dem Sinnzusammenhang sie wahrscheinlich so meinte. Ja. Aber da würde ich auch nochmal sagen, weiß ich nicht, ist so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, es ist für mich kein Lore-Fehler per se. Ja, aber noch eine Sache gerade zu Alice, weil noch ein Hinweis, den ich von irgendjemandem bekommen habe oder von mehreren Leuten vielmehr, als Laris zu Aegon spricht, von wegen mein Klumpfuß und so weiter. Mein Klumpfuß. Ist genau so, was gesagt. Aegon, mein Klumpfuß. Kannst du ihn mal anfassen? Und ich habe einen dicken Fuß. Nein, Lord Lionel Kraft, sein Vater, wir haben ja gesagt, das ist hier diese eigentlich super weise, ruhige, clevere, vernünftige Hand von Viserys gewesen, vorher von Laris umgebracht wurde. Und Lord Lionel Kraft soll ja alle beleidigt haben und vor Wut also ausgerastet sein, als sein Sohn mit seinem Klumpfuß auf die Welt kam. Und er soll eine Hexe, eine Hexe beschuldigt haben. Dass es da das Teufelswerk im Spiel ist. Genau, und wir haben diese Verbindung nicht gezogen. Und die ist eigentlich natürlich wahnsinnig clever. Wir kamen gar nicht auf den Gedanken, dass damit ja Alice Strom gemeint sein könnte. Klar. Ja. Auch wieder wahr. Meinst du, Alice Strom hat Laris verzaubert? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die niemals beantwortet wird. Und das ist gut. Es gibt einfach Mysterien, die sollten Mysterien bleiben. Gerade bei so einer Figur wie Alice Strom. Auch ihr Alter. Also, vielleicht stecken die ja auch die beiden unter einer Decke. Weil es gibt ja auch die Theorie, dass auch Laris ein Leibwechsler ist. Ja. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe das mal gehört, ja. Weil es werden ja nie seine Spione oder seine Flüsterer, mal seine Vögelchen, wie es zum Beispiel bei Varys war, gezeigt. Und es wird auch nie sich Mühe gegeben, zu erwähnen, woher seine Infos zieht. Und es gibt ja diese vielen Ratten im Roten Bergfried, die natürlich auch auf Blut und Käse abspielen. Mhm. Aber da gibt es dann die Theorie, dass das eigentlich Laris ist, der in jedem Raum irgendwie anwesend ist. Ja. Wenn man die Folge schaut, diese Folge, die wir jetzt besprechen, dann hat das nochmal eine ganz andere Schwere. Das stimmt. In dieser einen Szene mit Alicent und Orval. Mhm. Ja, absolut wahr. Hier vielleicht nur als kleine Fantheorie am Anfang. Wir haben noch eine Richtigstellung. Es gibt ja diesen Moment, ich habe mir das jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber in dem, ich glaube, es ist Hugo Hammer, der so einen Hund aufhebt. Und wir haben uns so gefreut, Käses Hund zu sehen. Und wir haben das hat uns niemand geschrieben. Ich glaube, jeder ist davon ausgegangen, dass das Käses Hund ist. Ja. Wir haben die Szenen mal verglichen. Auch hier ein ganz großer Gruß an unseren Kameramann und Cutter Patrick, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wir haben die beiden Szenen mal nebeneinander gestellt. Es ist nicht Käses Hund. Nee. What the fuck? Das ist einfach ein Manipulator, ein Manipulatorhund. Er tut so, als wäre er Käses Hund. Das ist Laris. Als wäre er Bobby. Ja. Das ist vielleicht Laris, ja. Ja. Ja, also wir haben wirklich, das sind zwei unterschiedliche Hunde. Und ich finde auch, wir müssen jetzt hier nochmal den einen Hund, den zweiten nach vorne ziehen, weil er braucht auch seine Bühne. Wir können ihn ja jetzt nicht einfach ignorieren. Klar. Es ist ein neuer Schauspieler, Leute. Ja. Wie heißt der, ist die Frage. Das wissen wir nicht. Schreib seinen Namen in die Comments. Hast du noch eine Richtigstellung? Genau, eine Richtigstellung habe ich noch. Apropos Tier. Mhm. In der einen Szene, wo Helena diese kleinen Käfige auf ihrem Tisch hat, das waren keine Vögelchen, das waren Grillen. Oh! Ja. Krass, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das sieht man auch, oder hörte man daran, dass sie meint, eines hat aufgehört zu zirpen. Zu zirpen? Sagt sie nicht singen? Kann This one stopped singing? Also ich habe es auf Englisch nur gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Die Käfige sind sehr klein. Ich glaube nicht, dass. Also ich habe auch noch mal geguckt, das sieht aus wie Grillen. Ja, gut, also. Dann haben die Leute recht. Ich glaube nicht, dass Helena sehr im Tierschutz aktiv war. Das stimmt. Aber ja, okay, jetzt bin ich wieder unsicher. Jetzt habe ich das Gefühl, das war eine falsche Berichtigung. Das wäre auch noch mal was Neues. Okay, hier wird den Kopf geschüttelt. Es waren Grillen. Nicht wahr? Es waren Grillen. Es waren Grillen. Okay, ja, heftig. Und eine E-Mail, Xenia, habe ich noch mitgebracht. Die ist eben eingeflattert. Die muss ich jetzt unbedingt mal vorlesen. Ist von der lieben Regina. Ihr Lieben, ich liebe euren Podcast. Kaum noch bereute Kinobesuche, auch ein besseres Verständnis. Bitte macht immer weiter. Bin dank euch und Enkelin auch House of the Dragon-Fan geworden. Eure Besprechung ist wunderbar, herrlich nerdig, lenkt den Blick auf die Details. Fanfacts sind super. Aber wann kommt eure Besprechung von Folge 7? Ich warte ungeduldig, sonst reicht ja die Woche kaum zum Anhören. Euch herzlichen Dank und liebe Grüße, Regina 74. Oha, boah, was? Mein Herz. Oh mein Gott. Oh, mein Herz. Oha, voll heftig, dass uns so ältere Leute auch hören. Das ist voll schön. Das ist mega schön. Ja, ganz liebe Regina. Grüße an Regina. Diese Folgenbesprechung ist nur für dich. Ja. Ja. Wir tun alles nur für dich, Regina. Und heißt Regina nicht sowas wie die Königin oder die Herrschende oder sowas? Das passt ja auch noch zu House of the Dragon. Rex Regis, mein Latinum, was ich mit einer glatten 4 bestanden habe, flüstert das in mein Ohr. Echt? Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Ja, kleines Latinum mit einer 4. Das sind die wahren Reginas. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber bevor wir jetzt in die Folge reingehen, ich habe noch komplett was vergessen, fast um ein Haar, wir drehen es gerade nach. Ein riesiges Dankeschön an Christian. Xenia, wer ist Christian? Christian hat uns einfach ein Lego-Set. Oh fuck. Oh nein, jetzt, was hast du getan? Oh nein, oh fuck. Aber er hat uns einfach ein Lego-Set gebaut. Ich muss es gerade reparieren. Von unserem Set, also das muss man sich mal vorstellen, das ist einfach unser YouTube-Set, also wie ihr das hier seht, in Lego-Form mit uns als Lego-Figuren. Das ist so heftig. Also ja, nicht nur vielen das. Lieben Dank. Er hat uns ganz viele Module geschickt und eine Anleitung mit 20 Seiten, dass man jedes Set und jedes Format nachbauen kann. Und es gibt auch noch so Säckchen mit weiteren Lego-Teilen. Das ist völlig irre. Also was für ein Aufwand hier betrieben wurde. Ich habe das jetzt extra für diese Folgenbesprechung mal auf Folgenbesprechung getrimmt. Ich nehme mal Jonas hier raus, das ist mir ein bisschen zu so ein bisschen zu hässlich. Das stinkt eh alles voll. Ja, eben. Deswegen, was für ein schönes, geiles Set, nicht wahr? Mega. Ich finde auch, da sind jetzt auch alle dabei, das ganze Team. Sogar Alfie. Sogar Alfie. Ja. Toll. Also ich finde das unfassbar, wie viel Arbeit da rein gesteckt wurde. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich kann nicht stillsitzen bei so einer Sache, die ich mache, weil ich so ein bisschen ADHS habe. Deswegen, großen Respekt. Riesiges Dankeschön an Christian. Das ist wirklich eins der krassesten Fangeschenke, die wir je bekommen haben. Und auch die Liebe zum Detail in allem, also wirklich beeindruckend. Ich mach Jonas mal hier wieder dran. Tja, aber wir gehen über in die 7. Folge der 2. Staffel. Herzlich willkommen an alle, die vorgespult haben. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich. Wir sprechen jetzt über die rote Saat. So heißt diese Folge. Eine recht intensive Folge, würde ich mal sagen. Und, so Alternativtitel? Nee, das machst du immer. Ja, stimmt. Ich habe mir überlegt, sie könnte auch heißen die Bastardarmee. Oder, jetzt ist jetzt wieder auf Englisch, tut mir leid, Leute, Mongrels, Bastards and Broken Things. Oh, schön. Ein kleiner Wink an Game of Thrones Fans. Ja. Das ist ein sehr, sehr poetisches, das wäre ein sehr poetischer Titel. Schade, liegen gelassen, sage ich da nur, HBO. Ja. Aber klar, die rote Saat bezieht sich auf die sogenannten Drachensamen. Ich habe das gerade hier auch noch mal mitgebracht, um das nur noch mal kurz zu Revue passieren zu lassen, zu recappen. Im Buch ruft Jace, es ist ja Jace, der ganz Drachenstein und Driftmark dazu aufruft, Drachen zu beanspruchen. Ich habe in der letzten Folgenbesprechung genauer drüber gesprochen. Und das war nicht wie hier so eine Mission, so ein einziger Akt an einem einzigen Tag, sondern ging so über, ich weiß jetzt nicht den genauen Zeitraum, über Wochen oder so. Und es war nicht der Plan, wie bei Rhaenyra hier halt in Königsmund nach Leuten zu suchen. Und während der Roten Saat verloren 16 Männer ihr Leben und über 50 waren oder fast 50 wurden verstümmelt oder verbrannt. Aber das, im Endeffekt war es dasselbe Ergebnis. Vermithor, Silberschwinge und Seerauch akzeptierten neue Reiter. Und das auch eher als die wilden Drachen. Ja, sprechen wir mal ganz kurz über die erfolgreichen Samen. Es ist nämlich im Buch eigentlich bisher genauso wie in der Serie. Das Wort Samen ist so komisch, ne? Ja. Okay. Muss ich noch dran gewöhnen. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben Seerauch mit Adam aus Hulk. Nur ist Adam im Buch 15 und nicht so alt wie hier in der Serie. Ein älterer Samen. Ist auch so ein ist auch so ein Game of Thrones Ding, ne? Figuren einfach älter zu machen. Ja, ja, zum Glück. Zum Glück, das stimmt. Wenn man sich so, wir haben eben noch darüber gesprochen vor der Folgengespräche, Jorah, Mormont und Daenerys. Ja, ja. Das ist ein Thema, was wir nicht aufmachen wollen. Obwohl, ja, Jorah, Mormont ist kriminell in den Büchern. Ja. Ist er kriminell? Ja, sowieso. Gesetze. Er hat ja Sklaven stimmt, getrieben. Ja, natürlich, kriminell ist er auf jeden Fall. Das ja. meinte ich nämlich. Wir haben Vermithor mit Hugo dem Hammer, dem harten Hugo. Mhm. Dem harten Huso. Dem harten Huso. Dem harten Huso. Und natürlich Silberschwinge mit Ulf Weiß, dem Säufer. Und alles andere, was da eventuell noch passiert und so weiter, klammern wir jetzt einfach mal aus und sprechen vielleicht in einer der späteren Folgen darüber. Regie geführt hat ein gewisser Herr namens Loney Peristeer. Der ist neu. Der ist komplett neu. Das ist seine erste Folge. Und er war zuvor Visual Effects Supervisor, hat viel mit Joss Whedon zusammengearbeitet an Serien wie Buffy, Angel und Firefly. Habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich bin ja auch ein kleiner Buffy-Fan. Aber auch American Horror Story hat er schon mal mitgearbeitet und Regie geführt. Ja. Aber das ist die erste Firefly. House of the Dragon Episode. Ja, mittlerweile ist er halt auch selbst Fernsehregisseur, hat auch sowas wie Warrior gemacht. 2 Episoden für The Witcher. Und ich finde, wenn man sich diese Folge und vor allem den 3. Akt mal anguckt, dann ist absolut klar, warum ein Visual Effects Spezialist diese Folge zugesprochen bekam. Er kennt sich aber anscheinend auch ein bisschen mit der Lore aus, also in dem Making-of, das auch, hat er auch ein bisschen was über die Insel der Gesichter gesagt. Und ach, das schön. Hat mir gefallen, weil ich dachte, okay, da hat sich jemand reingelesen. Sehr schön. Besser als hier der Schauspieler in The Acolyte. Anakin killed a whole Death Star! Oh. Kennst du das ja, Zitat? Ja, ja, ja. Hab ich nur so leicht mitbekommen. Ja. Star Wars News erreicht mich immer nur so peripher. Über 4 Ecken, ja. Das Drehbuch dieser Folge stammt von David Hancock und der ist sogar noch frischer. Der ist super frisch. Der ist eigentlich nur bekannt für eine Episode von The Crown und ansonsten hat der wirklich an nichts sonst so, also writing-mäßig gearbeitet, oder? Aber hat er nicht, ich habe mir rausgeschrieben, dass er in der 3. Folge auch schon mitgeschrieben hat. Ja? Ja, also dass er, genau, die 3. Folge der 2. Staffel, The Burning Mill, hat er anscheinend, weil er ist in 2 Folgen gelistet auf jeden Fall als Autor. Aber ja, aber trotzdem noch ein unbeschriebenes Blatt. Er ist ein unbeschriebeneres Blatt als andere. Und damit legen wir los mit der Folge, mit dem HBO-Intro wie eh und je. Und ich habe natürlich einen Fun-Fact mitgebracht, denn diese HBO-Fun-Facts sind ein Format, auf das ich sehr stolz bin, das ich erfunden habe. Für mich ist das Highlight der Folgenbesprechung. Auch für mich auch. Ich meine, ne, der Tag, an dem ich das erfunden habe, war, da singen die Barden noch heute noch Lieder drüber. Wenn man Sport außen vor lässt, lief das erste Live-Event von HBO 1973. HBO strahlte dieses Live-Event damals 3 Stunden lang aus. Und zwar das Pennsylvania Polka Festival. Also das erste Live-Event von HBO, das nichts mit Sport zu tun hatte, war ein Polka-Event, 3 Stunden lang. Und in dem Jahr verlor HBO fast die Hälfte seiner Abonnenten und fiel von 14.000 auf 8.000 zurück. Welcher Praktikant wurde da gefeuert? Keine Ahnung, was da, ob es da einen Zusammenhang gibt. Aber ich sage als alter Weird Al Yankovic-Fan, ein bisschen mehr Liebe für Polka, bitte. Und ich war auch schon auf polnischen Hochzeiten und das ist immer eine Stimmungsgranate. Ich war schon das auf Karnevalspartys und der Körbe Song, an Wodka. Der packt einen immer auf die Tanzfläche. Auf jeden Fall. Ja, und damit gehen wir über zum House of the Dragon Intro und sehen nichts Neues. Nichts Neues, keine Veränderung. Keine Veränderung. Ich meine, Helena hat halt auch noch keine Zeit gehabt zu sticken, wie es Adam Seasmoke geclaimed hat oder eher Seasmoke Adam, also Seerauch dem Adam. Ja, aber das Thema Drachensamen war ja auch noch nicht abgehakt. Ja, ich glaube auch nicht, dass, was denkst du jetzt hier, meine kurze Vorhersage, wird der Vorsprung noch geändert in dieser Staffel? Ich hoffe doch. Ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das für die das Intro der dritten Staffel dann wieder neu wird. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich mich schon freuen, wenn es jetzt nicht wieder dieses Gestickte ist, sondern für die dritte Staffel dann auch wieder ein komplett neues Intro käme. Ach so, meinst du? Das fände ich cool, wenn jede Staffel ein neues Intro bekommt. Ich mag das sehr gerne. Ich mag es auch sehr gerne. Den aber hättest du mich nach der ersten Staffel gefragt, hätte ich auch gesagt, warum denn das Intro ändern? Das Intro ist doch super. Ich machte das Intro nicht so gerne. Nein. In der ersten Staffel. Ich fand, das war für mich sehr kalt. Mhm. Also ich fand es an sich cool, die Idee mit mit der Blutsverbindung. Aber ich habe auch gesehen, dass es nicht so ausbaufähig ist, wie natürlich jetzt ein Wandbehang, den du arschlange natürlich besticken kannst. Das stimmt. Ich meine, Plädoyer ist, behaltet den Wandbehang, aber ja, ich vermute mal, dass die Ereignisse jetzt in der 2. Staffel nicht genug reichen, als dass sie vielleicht auf den Wandbehang kommen. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Wir gehen über an den Strand von Driftmark und ja, es ist die Fortsetzung von dem Ende der letzten Folge, als Rhaenyra sich auf Syrax schwang, um zu gucken, wer denn da auf Seerauch reitet. Und ja, wir sehen gar nicht erst den Flug, sondern wie sie bereits gelandet sind. Und Wir sehen Rhaenyra vor Syrax und Adam vor Seerauch. Die Weitereinstellung finde ich sehr großartig. Ja. Ryan Connell hat auch in dem Zusatzmaterial auf YouTube dazu gesagt, dass die Inspiration dahinter natürlich ein Western-Standoff à la Sergio Leone, Spiel mir das Lied von Tod, war. Und dass sozusagen beide Parteien, egal was sie tun, eigentlich nur verlieren können. Absolut. Und beide halt auch, sie hat ja auch gesagt im Gespräch mit Missaria letzte Folge, dass das ja eigentlich nur ein Grüner sein kann. Und sie weiß überhaupt nicht, was sie da gerade erwartet. Aber es ist natürlich sofort klar, Adam hat das Seepferdchen-Banner auf seinem Kostüm. Und aber Rhaenyra steht da vor dem alten Drachen ihres Ehemannes. Und ich dachte mir auch, schwirrt ihr gerade vielleicht sogar der Gedanke durch den Kopf, dass ihr Mann gestorben sein könnte in Essos, dass Seerauch jetzt schon wieder einen neuen Reiter akzeptiert hat? Wir wissen es nicht, nie ausgesprochen. Aber Rhaenyra stellt Adam zur Rede und Adam beugt das Knie und verteidigt sich. Ich habe nicht den Drachen gewählt, der Drache hat mich gewählt. Aber ich will die Wege der Drachenreiter wählen. Ich will ein Drachen-Avatar werden. Und Rhaenyra gibt ihm quasi eine Blu-ray von Drachenzähm leicht gemacht. Adam weint, aber Adam und Seerauch werden beste Freunde. Und er sagt, die Götter hätten ihn ausgewählt. Die Frage ist natürlich, welche Götter? Das wird hier auch nicht beantwortet. Naja, die Drachengötter. Die Drachen. Ja, aber das ist ja die Frage. Also sind hier die sieben gemeint, die valyrischen Götter, oder die Drachen, die als metaphorische blablabla Götter bezeichnet werden? Ich habe das so verstanden, weil das ja auch so der übergreifende, finde ich, oder das übergreifende Thema der Folge so ein bisschen ist, dass Drachengötter sind, auch der Staffel, aber auch dieser Folge im Spezifischen. Aber das stimmt, könnten natürlich auch die alten Götter sein. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Redewendung. Vielleicht. Ich finde aber auch, dass für mich das Sinn ergeben hat, dass Adam so ein bisschen direkt danach greift, also nach dem Ruhm und dem Reichtum und der Aufmerksamkeit, die mit einem Drachenreiter einhergeht. Das ist ja so ein bisschen offscreen passiert, dass er jetzt direkt sich Rhaenyra anschließen möchte. Also diese Entscheidung haben wir nicht mitbekommen, aber ich finde es sehr nachvollziehbar, ja, klar, wie seine Figur vorher geschrieben ist. Weil wir müssen uns vorstellen, er stand ja immer so ein bisschen im Schatten von seinem Bruder, der so der Liebling von Corlys ist, also Alan. Und sein Vater Corlys ist die Hand von Rhaenyra. Eben. Also, und er ist ja jemand, der schon zu seinem Bruder gesagt hat, ja, wieso greifst du nicht danach, wenn es so ein bisschen vor unserer Nase liegt, so unsere Vorherbestimmung auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch so Ruhm zu erlangen. Er trachtet ja nach der Liebe seines und der Aufmerksamkeit seines Vaters und hat Daddy-Issues. Daddy-Issues. Alle haben in dieser Serie Daddy-Issues. Absolut, ja. Rhaenyra fragt Adam, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich habe gerade mir leid. Nein, alles gut. Ich habe komplett den. Wo waren wir stehen verloren. Geblieben? Ja. Ich weiß es wieder. Ja. Es ist ja auch schon auch lustig. Ne? Also Adam in der letzten Folge ist total schockiert, pisst sich fast ein, als Seerauch da vor ihm steht. Und Seerauch stupst ihn so an und sagt, reite mich oder was auch immer. So wie Missaria zu bringen. Ne, den machen wir nicht. Sorry. Aber sagt dann, geht dann auf diesen ersten Flug, wird sofort von der Königin irgendwie zur Rede gestellt und er sagt dann direkt als nächstes, ich möchte die Wege des Drachenreitens lernen. Fand ich schon ein bisschen lustig, aber nicht, ist jetzt keine Kritik oder so. Nee, ich finde es auch, wie gesagt, ich sehe das bei ihm irgendwie voll, weil er ja so eine ganz andere Figur ist als Alan. Ja. Und ich fand das süß, wie Seerauch im Hintergrund schon sehr beschützerisch ist über Adam. Und ich finde, die Beziehung der beiden ist so ganz anders wie vielleicht von anderen Reittieren und Reitern, weil ja Seerauch vielleicht sogar der Dominante ist von den beiden. Ja. Also Adam ist ein Bottom. Aber ja, ich habe so das Gefühl, dass das ist so ein lustiges Detail. Er sitzt on top, aber ist ein Bottom. Detail, ja, genau. Es ist wie die, es ist ja eh so, Drachen und Reiter ist ja eh wie diese USB-Verbindung bei Avatar. Ja. Mit den blauen. Ja, ja, das hat er auch geklaut, ne? Ja. Der Cameron, der James. Ja, genau. Ja, Rhaenyra fragt Adam nach seiner Abstammung und natürlich ist auch der Hintergedanke, ob da eventuell Targaryen-Blut in ihm ist und er spricht über seine Mutter, über Marilda, die Schiffsbauerin. Also er nennt sie Schiffsbauerin. Wir haben sie bereits, beziehungsweise du hast sie ja bereits ausgeführt und sie war ja eigentlich die Tochter eines Schiffsbauers und hat sich dann aber auch selbst eine Handelskogge zugelegt und hat die Handelskogge dann auch Maus genannt, so wie sie ja auch selbst genannt wurde. Und Marilda ist gemeint, die jetzt hier in der Serie halt auch selber Schiffsbauerin ist. Und über seinen Vater, Corlys, hält er sich bedeckt und sagt, mein Vater ist niemand von Bedeutung. Zum einen ist Adam keine Snitch. Zum anderen vielleicht kommt dieses Targaryen-Blut ja auch eher von seiner Mutter als von seinem Vater. Ja, wollen wir da jetzt schon drüber reden? Weil ich hatte da auch. Ja, ich habe einen riesigen Exkurs zum Thema Drachenblut. Ja, ich finde nämlich, ich hatte ein bisschen meine Probleme, wie das jetzt in der Serie. Also erstmal hat mich das ein bisschen verwirrt, wie welche Umwege, glaube ich, gegangen werden, um das zu erzählen, wieso jetzt Adam ein Drachensame ist. Sagt man das so auf Deutsch? Drachensame? Samen. Singular? Singular ein Samen. Ein Samen. Oder ein Dragon Seed. Ich war erst verwirrt, weil... Sag einfach Sperma. Okay, ein Drachensperma. Ja. Weil die Verbindung in den Büchern ja ein bisschen dahingestellt wird, weil es ist irgendwie klar, dass es eher mit seinem Vater eben zu tun hat. Also die beiden werden eingeführt und dann wird eigentlich gesagt, dass sie Drachen-Seed waren, ist nicht von der Hand zu weisen, Drachensperma, weil sie einfach danach aussehen. Also das wird dann immer mit so silbernem Haar und zum Beispiel violetten Augen oder sowas erklärt. Und da ist nie die Rede davon, dass das irgendwie auf die Mutter nochmal zurückzuführen ist. Ist jetzt auch so die Frage, ob wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass Corlys mit einer Schiffsbauerin, die dann auch noch Targaryen-Abstammung hat, irgendwie schläft. Weil eigentlich muss man das ja gar nicht aufdröseln, weil die Velaryons haben ja richtig lange schon sich mit den Targaryens verheiratet. Und das ist ja der springende Punkt. Absolut. Man, also klar, sie sind von valyrischer Abstammung, aber keine Drachenreiter. Das kann man schon als Distinktion irgendwie anführen. Aber sie haben schon vor der Eroberung und nach der Eroberung sich ja eben sehr eingeheiratet in die Targaryen-Familie. Ganz wichtiger Punkt. Also die Targaryen leben zu diesem Zeitpunkt seit etwa 240 Jahren auf Drachenstein. Also das Targaryen-Blut wird dick und dünn überall sein, in ganz vielen Stammbäumen. Gerade, wie du sagst, die Velaryons wurden ja so oft mit den Targaryens verheiratet. Und ja, es ist schon klar, also wir haben ja mit den Velaryons, mit Laenor und Laena zum Beispiel, klar, die haben eine Mutter, die Rhaenys, die ist ja Targaryen ist, genauso aber auch zum Beispiel eine Baela mit Daemon. Ne? Aber ich werde mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen über Genetik und wie viel Targaryen-Blut in jedem steckt. Ich finde das so ein bisschen Quatsch. Und außerdem, vielleicht muss man auch gar kein Targaryen-Blut haben. Vielleicht ist das Ganze ja eh nur eine Targaryen-Propaganda, um Drachen zu reiten. Und Drachen sind ja auch einfach im Endeffekt magische Wesen. Und die Verbindung zwischen Reiter und Drache ist ja auch etwas Mystisches. Mhm. Und das kann man eben nicht immer logisch erklären. Und ich finde, wir sollten, also ich finde, es ist Zeitverschwendung oder einfach nicht sinnvoll, Regeln oder so ganz starre Regeln zu suchen, da, wo selbst George R. R. Martin keine gesetzt hat. Also, wir erfahren ja auch zum Beispiel später nicht genau, was im Brief an Elinda steht. Ob jetzt Rhaenyra gezielt Leute ausgerufen hat, die Targaryen oder die glauben, Targaryen-Nachkommen zu sein. Aber da wurde ja auch niemand geprüft oder weggeschickt oder sowas. Jeder darf Teil der Roten Saat sein. Jeder darf es mal ausprobieren und genau, ob man jetzt wirklich und wie viel Targaryen-Blut man braucht oder sowas, Pustekuchen. Ich finde es auch, also es ist Humbug. Ja. ich muss sagen, dass ja Rhaenyra in der Serie daran festhält, ist ja auch eigentlich ein Motiv von ihr, was ja eher darauf hindeutet, dass sie so an dieser Art von besonderem Status und dieser Vorbestimmung von den Targaryens und ihr daran festhalten möchte, was ja eher was ist, was sie überwinden muss. Das schreibt die Serie ja auch so und das finde ich auch persönlich gut. Und in den Büchern ist das ja auch nochmal viel mehr so, dass es eigentlich mysteriöser ist und dass für mich immer, kann ich jetzt nur für mich sprechen, wie ich das Buch immer rezipiert habe, es eher so in die Richtung ging von, es ist eigentlich total egal, so genau, weil die Targaryens haben da vielleicht, Nessel ist Stichwort einfach nur, vielleicht so ein bisschen die Propaganda der alten Valyria sich so ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen, dass man denkt, wir sind die Einzigen, die das dürfen, einen Drachen zu besteigen. Aber ich finde, dass halt die Serie für mich in ein, zwei Dialogen das zu viel overexplained hat. Für meinen Geschmack einfach auch mit diesem Gespräch mit Corlys und Alan später, wo er nochmal darüber redet, dass es ja vielleicht Marildas Vorfahren theoretisch Targaryen sein könnten. Das ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt. Ich habe einfach nur kurz gedacht, okay, wieso machen die das Fass überhaupt auf? Weil sie hätten auch einfach sagen können, Rhaenyra fragt das einmal und dann wird es halt so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ich kann es halt einfach, Punkt. Ja, freue mich sehr, später über diesen Dialog zwischen Jace und Rhaenyra zu sprechen, weil das für mich ein ganz großes Highlight dieser Folge war. Und das ist auch etwas, was so noch viel genauer ausgearbeitet wurde als im Buch und was ich eine großartige Änderung finde. Aber ja, allgemein, das war die erste Szene dieser Folge. Die beiden fliegen dann gemeinsam nach Drachenstein. Und ich finde, das ist insgesamt eine toll gespielte Szene, insbesondere von Emma Darcy. So zwischen Vorsicht und Freude, aber auch Bewunderung und Neugier. Ich hatte immer das Gefühl, dass Emma Darcy auch so, gerade was diese Nobodies, die Drachen beanspruchen, dass sie auch so ein Gefühl der Bewunderung für diese Leute hat. Also das merkt man gerade später bei der Roten Saat. Und ich finde, dass Emma Darcy schauspielerisch diese Folge sehr am Start war, also wirklich sehr, sehr stark war. Und er sagt ja auch irgendwie, was ich spannend fand, er weiß sehr gut, wie es heißt zu dienen, also besser eigentlich als Hochgeborene. Und ich glaube auch, dass dieser Punkt, Rhaenyra, dieser Punkt überzeugend ist für sie. Und ich, was mich auch noch, was ich spannend fand, war, dass Rhaenyra ja nach seinen Namen fragt und dann sagt er ja auch Adam von Holk und dann müsste das ja eigentlich auch verraten schon, dass er ein Bastard ist. Also das greift sie ja dann später auf, weil er ja keinen richtigen Nachnamen hat und eigentlich so heißt wie der Ort, in dem er geboren ist. Theoretisch müsste sein Nachname ja eigentlich Wasser heißen, also Waters, weil das sind ja die Bastarde der Kronlande sozusagen. Also in das Lied von Eis und Feuer gibt es ja auch eine Figur, die Waters mit Nachnamen heißt. Also und in Game of Thrones heißt, gibt es ja diesen berühmten Fehler von Gendry mit Rivers und Waters, wo es verwechselt wurde von Nautorn. Ja, was leider schon heftig ist. Ja, definitiv. Aber das, da habe ich mir kurz gedacht, Notiz an mich selbst, wahrscheinlich hat sie da schon die Verbindung gemacht. Ja. Gut, wechseln wir zu einer anderen Frauenfigur in den Roten Bergfried, in Alicents Gemach, denn Großmeister Orval verarztet gerade die Wunde an ihrem Arm, die sie von diesen Aufständen mit sich gezogen hat. Hier wird auch, die werden diese Aufstände nochmal aufgegriffen und daran erinnert, weil später wird es ja nochmal darum gehen, wenn die Heckenlecker an die Mauer geführt werden, aber dazu kommen wir später. Alicent auf jeden Fall ist sichtlich gebrochen. Und Maester Orval sagt, dass sie eine Narbe davon tragen wird, die man aber leicht verstecken werden kann. Da habe ich mir auch gedacht, das erinnert Alicent ja auch noch mal daran, dass sie auch eine Frau ist, die primär schön auszusehen hat. Weil das ja Orval direkt darauf bezieht, dass sie wahrscheinlich aus kosmetischen Gründen sich am ehesten Sorgen macht um diese Narbe und nicht um aber zum Beispiel ja, ihr Leib und Wohl. Genau, Leib. Aber sag mal so. Ihr Leib und Wohl, glaube ich. Leib und Wohl, ja. Okay. Jonas aber ist nicht da für die Sprichwörter. Das stimmt, aber es geht ja auch um mehr für sie. Also das ist ja ein wiederkehrendes Thema immer wieder in dieser Staffel auch. So um die Reinwaschung ihrer Sünden, ihr schlechtes Gewissen, Absolution. Ich habe sehr ausführlich darüber gesprochen, als sie in der Badewanne untergetaucht ist, was ja auch sinnbildlich für so vieles steht, auch wie ihr die gesamte Situation über den Kopf wächst und sie überhaupt nicht mehr Herrin der Lage ist. Und sie spricht hier ja auch darüber, dass nichts in der Hauptstadt rein ist und es geht sehr, sehr viel bei ihr um Reinheit und auch nicht nur Reinheit, also auch um Reinheit ihrer Seele. Und klar. Eine Art religiöse Beichte. In dieser Folge wird auch diese Szene von ihr im Königswald wird heftigst kritisiert von einigen Leuten. Und ich werde eine riesige Lanze dafür brechen, weil es für mich auch ein Highlight diese Folge war. Ich fand auch, das war eine sehr tolle Szene, aber dazu gleich. Kommen wir gleich, genau. Ja, in dem Moment, in dem sie sagt, dass nichts in der Hauptstadt rein ist, sehen wir auch eine Ratte, in der vielleicht Laris steckt. Das wäre so wild. Interessante Fantheorie. Das wäre krass. Er beobachtet Alicent wahrscheinlich gerne, wenn sie verarztet wird. Ich halte die übrigens für sehr unwahrscheinlich, aber es ist ein sehr cooler Gedanke. Ich fände den Gedanken cool, weil Laris stammt ja auch von den ersten Menschen ab, deswegen wäre es theoretisch möglich. Aber sie blickt dann eben auf diese Ratte, die dann sich an Essensresten nähert und sagt, nichts ist hier rein. Ja. Genauso wie ihr Gewissen. aber auch der Rote Bergfried, also oder allgemein die Hauptstadt mit all den Intrigen, Geheimnissen und dem Verrat. Ich hätte ja auch gar keinen Bock, da zu wohnen. Also an ihrer Stelle wäre ich ab dem Moment, wo Aemond mir sagt Tschüss, hätte ich schon meine Koffer gepackt. Hast du mal das Telltale-Spiel Game of Thrones gespielt? Leider nicht. Kennst du Telltale? Nein. Die machen sehr, sehr coole Spiele. Mhm. Die Firma hatte mal ihre Hochzeit. Die haben so sehr narrative Spiele gemacht. Das sind so Computerspiele, Videospiele, in denen man hauptsächlich Dialoge führt und Entscheidungen trifft. Das ist wenig Geschicklichkeit und so weiter. Aber das sind wie so Abenteuerbücher, in denen sich die Handlungen in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln. Klingt sehr cool. Es ist sehr cool. Kommt immer noch aufs Spiel an, aber so das erste The Walking Dead von denen ist zum Beispiel eins meiner ewigen Lieblingsspiele. Mhm. Und die haben auch mal ein Game of Thrones gemacht. Die haben dafür auch das House Forest erfunden und so weiter. Und du jetzt spielst auch verschiedene Handlungsstränge und einer davon spielt auch in Königsmund und konzentriert sich so sehr auf so Gerüchte und das fängt alles so sehr zahm an, wie du mit deinen Freundinnen da ankommst. Du spielst ja diese eine Figur. Und dann wird das immer komplexer und gefährlicher. Und dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, dass man nicht im Roten Bergfried wohnen möchte, überträgt dieses Spiel zu 100%. Das ist sehr cool. Es beginnt genau dann, als ich habe es auch schon wirklich viele Jahre her, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube, es beginnt, als die Rote Hochzeit sich ereignet. Krass. Das ist die erste Szene im Spiel. Hat mir ein bisschen cool. Bock gemacht. Es ist auch sehr cool. Ich habe auch übrigens ein unglaubliches Schnäppchen gemacht und mir das Pen and Paper zu das Lied von Eis und Feuer gekauft. Krass. Vielleicht spielen wir das mal. Oh mein Gott, ich hätte so Bock. Ja. Oh mein Gott, bitte. Gut, sprechen wir nach der Folgenbesprechung drüber. Gerne, was ja auch noch hinzukommt. Aber 7 Bücher für 20 Euro übrigens. Das war das größte Schnäppchen, das ich je gemacht habe. Ja, just saying. Wie so eine Werbung hier. Ja. Was ja noch dazu kommt zu der Ratte. Jonas ist eine Ratte. Dass Aegon ja alle Rattenfänger umgebracht hat. Ja. Und das finde ich dann auch ein nettes Aufgreifen eines Details von vor ein paar Folgen. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber hast du absolut recht. Genau. Vor der Tür trifft Alicent auf Sir Rickard Thorne. Sie möchte ausreiten in den Königswald, aber ohne Gefolge und Kammerzofen. Und Sir Rickard ist damit verständlicherweise als Ritter der Königsgarde überfordert. Über Sir Rickard kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel erzählen, was die Lore angeht. Über den ist nicht so viel bekannt. Er war in vorherigen Folgen aber immer wieder mal zu sehen, nur meistens mit Helm. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass er es war unter dem Helm, der Alicent und Helena aus der Septe brachte. Aber ja, ich habe das schon öfter die Vermutung gehabt, dass es er ist. In der letzten Folge sieht man ihn prominenter eben im Mob, als er Helena und Alicent rettet. Ja. Und ich habe gelesen in einem Wiki offiziell zur Serie, dass nachdem Sir Crispin zur Hand des Königs ernannt wird, dass er ihr neuer Sworn Protector geworden ist. Mhm. Also ergibt Sinn, dass er sie begleiten muss oder möchte. Und Königswald, da waren wir schon in der ersten Staffel, unter anderem, als wir Aegons zweiten Geburtstag gefeiert haben. Da war ja diese große Jagdgesellschaft. Genau. Und das passt. Folge 3. In Folge 3, weil das ist ja auch das private Jagdgebiet des Königs. Genau, hier ist ja auch König Robert später tödlich von einem Wildschwein verwundet worden mit dem viel zu starken Starkwein, den er getrunken hat. RIP Robbie. Und auch noch, was man wissen kann oder was interessant ist, finde ich, Prinz Balon Targaryen, also Daemons Vater, Viserys Vater, wurde im Königswald krank, bevor er dann 5 Tage später an einem geplatzten Blinddarm starb. Ja. Das ist der Königswald. Und übrigens auch zu Rickard Thorne. Wir kennen ja einen berühmten Thorne mit Alyssar Thorne von der Mauer in Game of Thrones, von der Nachtwache. Den ich übrigens liebe über alles. Ich liebe die Figur. Ja. Der Schauspieler ist so großartig. Ja. Und es ist so ein Villain, aber auch so eine geile Figur. Ich finde aber auch, Sir Rickard hat so vom Gesicht her, finde ich, auch viel Potenzial, nochmal eine tragende Figur zu werden. Ja. Der spielt übrigens auch eine Rolle in One Piece. Weil ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich sein Gesicht kenne. Und dann ist mir das nochmal aufgefallen. Spielt der, glaube ich, auch diesen Bösewicht/General. Ja. In der Netflix-Serie natürlich. Ja, in der Live-Action-Adaption, die ich noch nicht gesehen habe. Ah, okay. Deswegen kann ich nicht mitreden, es tut mir leid. Alles gut. Wir gehen ein paar Meter weiter in den Burghof, an die Mauer des Burghofs da. Denn der Klumpfuß Laris Kraft, also der Meister der Flüsterer, und die Eisenrute Jasper Wild, der Meister des Rechts, blicken auf den Burghof und unterhalten sich. Denn die beiden überlebenden Heckenlecker, der dritte ist ja bei diesen Aufständen vor der Septe gestorben, und die beiden Überlebenden werden abgeführt, sie sollen zur Nachtwache und ihnen werden die weißen Umhänge abgerissen. Aemon steht höchstpersönlich vor ihnen. Und einige Leute mit grauen Bärten sind da, die sehr offensichtlich nach Nordmännern aussehen. Die bringen sie jetzt in den Norden an die Mauer. Und ja, die beiden Heckenlecker werden nämlich dafür verantwortlich gemacht, die Unruhen ausgelöst zu haben. Wohl, weil sie ihre Schwerter gezogen haben, statt sie einzustecken. Und die Situation haben eskalieren lassen und damit ihre Königin in Gefahr gebracht haben. Also, ja, ich meine, vermutlich ist es ja auch Kalkül von Aemond, so ein bisschen die Freunde seines Bruders auszuschalten und sie auch ein bisschen dann die Schuld auf sie zu schieben. So ein bisschen, also einer muss dran glauben, so ein bisschen, oder einer muss den Kopf hinhalten für die Situation. Absolut, ja. Aber auch um Aegons Einfluss natürlich zu schmälern. Und es passt ja auch so sehr zu diesen kurzsichtigen Leibwachen von Aegon mit der kurzen Zündschnur, dass sie diese Aufstände auch mit ausgelöst haben und dass die jetzt weg müssen. Aber damit werden jetzt eigentlich auch auch zwei Plätze frei in der Königsgarde. Was ja auch lustig ist, weil als es in Staffel 1 passiert und Sir Criston da gefunden wird, ist das so ein Riesenthema und so eine ganze Folge dreht sich drum. Ja. Und jetzt gibt es eigentlich wieder zwei neue Plätze. Da merkt man nochmal, wie sehr die Aufmerksamkeit auf anderen Sachen liegt. Ja, Krieg. Natürlich. Ja. Ich habe mich auch gefreut, die wandernden Krähen zu sehen. Also das ist schön, nochmal ein paar Nachtwache-Mitglieder außerhalb der Mauer zu sehen. Die Recruiters, ja, wir kennen ja zum Beispiel Jorin aus Game of Thrones. Der war auch sehr cool. Der war sehr, sehr cool. Ja. Und was ich mich auch noch, worüber ich mich gefreut habe, ist, dass wir hier mal zwei Personen sehen, die sich miteinander unterhalten. Larys und Jasper Wilde, die nicht Teil des Hauptcasts sind, weil es ist auch etwas, was ich schon vorher kritisiert habe, dass es ja immer sehr viel aus der Perspektive von Daemon, Rhaenyra, Alicent oder vielleicht noch Sir Criston erzählt wird. Und hier haben wir mal so zwei Speichellecker, die so ein bisschen nach Macht streben und sich dann gegenseitig den Ball so zuspielen. Und das fand ich ein großes Plus, dass wir hier mal raustreten aus so den kleinen Ratssälen auch, also aus dem kleinen Rat, aus den Szenen. Und ja. Das erinnert natürlich sehr stark auch an so Szenen wie mit Varys und Peter Baelish, die sehr im Gedächtnis geblieben sind aus Game of Thrones. Ja. Die Eisenrute berichtet dem Meister der Flüsterer, dass der Drache Seerauch gesichtet wurde, und zwar mit Drachenreiter. Und Larys wirkt, als habe er nichts davon gewusst. Und ich glaube wirklich, dass er es nicht wusste. Also ich glaube nicht, dass das gespielt ist, sondern ich glaube, das ist wirklich eine neue Information für den. Ich habe erst überlegt, ob es so eine Art Spiel ist von ihm, weil er will ja Aemond eigentlich so ein bisschen die Sache heimzahlen, dass er ihn so vorgeführt hat im kleinen Rat. Ich habe kurz überlegt, ob er es eigentlich schon weiß und dann ist ihm offensichtlich so verheimlicht. Aber im Making-of hat tatsächlich Ryan Condal so gewirkt, als wäre es so eher geschrieben als wäre ja auch planlos gewesen. Ja. Was natürlich ein bisschen, ich habe das Gefühl, Larys wird seinem Titel des Meisters der Flüsterer nicht richtig gerecht. Nicht wirklich. Wenn es dir auch so geht. Ich habe kurz gedacht, woher nimmst du denn deine Infos? Weil, also das ist offensichtlich und auch, also das ist meine Kritik später auch noch mit dem, wenn dann diese ganze Drachen, also die rote Saat anfängt, dass das unbemerkt bleibt, ist schon krass. Das ist auch eine Kritik von mir. Ja. Kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall. Genau. Jasper erzählt, dass er es von seinem Knappen hat, der es wiederum über zwei Ecken erfahren hat, und sie spekulieren, wer der Reiter sein könnte. Und Jasper glaubt, dass es Rhaena sei, denn Rhaena habe ja schon mit 14 versucht, Seerauch zu besteigen und wäre dabei fast gestorben. Auch das sehen wir nicht. Das wird uns hier wieder einmal leider nur erzählt. Und Eisenrute will aber die Informationen nicht selbst an Aemond übermitteln, sondern Larys rät ihm, dass der Wind diese Information zu Aemond trägt. Die beiden wollen natürlich auch nicht diejenigen sein, die eine falsche Info an Aemond rantragen. Also man hat ja seine oder eine schlechte Info. Genau, Aggressionen und Wut schon mitbekommen. Ja. Ich verstehe die Vorsicht. Ja. Da wäre ich auch, würde ich noch mal doppelt über meine Zeugen so ein bisschen drüber gehen. Aber ja, ich finde auch, was Jasper hat da jetzt nicht gerade überzeugend von gesprochen. Das stimmt. Ja, wir wechseln zurück über die Schwarzwasserbucht Richtung Drachenstein zur Kammer der bemalten Tafel zum Schwarzen Rat. Jace sieht nämlich, wie Rhaenyra und Adam nach Drachenstein reiten und der Schwarze Rat wird einberufen. Wobei, das ist mehr so eine Notfallsitzung. Das merkt man daran, dass die Kerzen auf der bemalten Tafel aus sind. Das ist so meine persönliche kleine Fantheorie, dass das immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass es so ein spontanes Meeting ist und kein geplantes Meeting. Ja, die rennen ja auch alle in den Raum rein und müssen noch ihre Plätze einnehmen, weil sie natürlich denken, ja, die Königin ist zurück, jetzt gibt's erstmal Krisensitzungen. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall. Sie schwänzt den Unterricht. Lord Corlys ist erstaunt zu hören, dass der Drachenreiter von Seerauch einer seiner Angestellten ist. Und er wird später herausfinden, es ist noch mehr als das. Und Lord Barthimos Keltiger ist entsetzt darüber, dass ein einfacher Mann sich einen Drachen angeeignet hat. Und ja, er hat ja seit der Ohrfeige noch mehr sein Gesicht zu verlieren. Und wenn jetzt Rhaenyras Plan auch noch Früchte trägt, das wirft ihn natürlich dann in ein ganz furchtbares Licht. Ich finde auch, Lord Keltiger ist so ein Snobby-Typ, ne? Ich finde, das ist auch voll passend, dass er derjenige ist, der das so noch mal hervorhebt und ihn ja auch direkt Dieb nennt. Also das wird, hier passiert direkt Framing, ein Kriminal. Von niederer Geburt. Drachen gestohlen oder so. Ja. So nämlich. Entführt. Aber nein. Und dann darf Maester Gerardes endlich auch mal wieder was sagen. Er sagt nämlich, Adam soll hochvalyrisch und das Drachenreiten lernen. Also das habe ihm Rhaenyra aufgetragen. Und in dem Moment blickt Baelor geschockt zu Jace. Und hier wird so der Konflikt von Jace bereits etabliert, was ich wirklich sehr spannend finde. Und ich finde, Jace habe ich in dieser Folge geliebt. Und da gibt es einen sehr, sehr interessanten Punkt, den er noch machen wird. Da kommen wir später. dazu. Ja, Jace macht die ganze Sache auf jeden Fall sauer, wenn jetzt jeder niedrige Mann aus dem gemeinen Volk einen Drachen reiten darf. Und ja, Rhaenyra wird ja auch indirekt später mal weitere Thronansprüche im Keim ersticken, indem sie alle anderen bei der roten Saat verbrennen lässt. Das ist auch noch so ein Thema, über das ich später noch sprechen möchte. Wie interessant eigentlich dieser gesamte Konflikt in dieser Folge aufgezogen wurde. Mhm. Ja, Lord Corlys gemahnt zur Ruhe und die Königin abzuwarten. Sie wird aber der Sitzung fernbleiben, was dann vor allem Lord Barthimos Kelty ja richtig wütend macht und er so seinen Kelch auf die bemalte Tafel haut. Ich habe nie sowas Passiv-Aggressives gesehen. Ja. Ich finde auch, Corlys übt schon mal, wie es ist, eine Hand zu sein. Aber ich finde auch, er agiert für mich persönlich noch ein bisschen zu wenig. Also, weil er dann nur diesen einen Satz sagt, wir müssen auf die Königin warten. Aber seine Zeit wird noch kommen. Ja. Die Seeschlange. Rhaenyra ist anscheinend direkt zu Missaria gegangen. Natürlich. Den Moment, wo sie einen Fuß auf Drachenstein gesetzt hat. Und ja, da merkt man ja auch noch mal, dass sie jetzt ihre engste Vertraute ist. Und Rhaenyra spricht ja auch dann direkt zu ihr und sagt, es sei von den Göttern vorherbestimmt, dass sie auch eben Adam erwählt hätte. Und ich finde, das zeigt ja auch noch mal, dass sie so ganz versessen darauf ist, dass das Targaryen-Blut bedeutet, dass man von den Göttern erwählt ist. Also so ein bisschen the chosen people, also was man ja auch aus diesem Amerika-Narrativ oder sowas kennt. Das ist das 1:1 übersetzt in Westeros, dass sie Targaryens höhere Wesen sind oder sowas. Die nach Westeros gekommen sind, genau. Und sie vermutet ja deswegen auch, dass Adam irgendwo in der Familiengeschichte einen Targaryen haben muss. Und sie schmeißt sich bereits wieder in der Bibliothek in diese Stammbäume. Und sie plant auch bereits, Reiter für Vermithor und Silberschwinge zu finden. Leute mit dickerem Targaryen-Blut als Ser Stefan. Und ja, der war ja, ich habe mir noch als Gag, soll ich den Gag bringen? Klar. Er war ja entfernt mit Arianna Targaryen verwandt. Vielleicht findet sie ja noch eine Brittany Targaryen oder eine Christine Aguilera Targaryen oder vielleicht sogar eine Missae Elliot Targaryen. Du hast mir dieses TikTok geschickt und das fand ich extrem witzig. Das war so ein ähnlicher Gag. Ja, das war wirklich sehr, sehr funny. Ich muss sagen, ich finde es auch spannend, dass Rhaenyra so dann daran festhält und Missaria dann diejenige ist, die sie dann darauf hinweist, dass das alles wirklich unnötig ist, was sie da gerade macht. Die lacht nämlich darüber, dass sich Rhaenyra hier also Stammbäume durchsucht. Sie habe bessere Chancen, unter Laken und hinter Holzstapeln zu suchen. Und das ist natürlich ein Zitat, das uns natürlich sofort bekannt vorkam. Das ist nämlich von Pilz. Auf die Frage, wo man denn Drachenreiter finden soll, sagt er, und ich zitiere, unter den Laken und in den Holzhaufen, wo immer ihr Targaryen euren silbernen Samen vergossen habt. Also. Der silberne Samen. ja, das finde ich auch, merkt man wieder hier das Ausradieren von Pilz. Ach. Wie kann man das nur tun? Nein, aber ich finde, Missaria nimmt halt so seinen Platz ein. Missaria nimmt seinen Platz ein und sie ist ja auch die Abgesandte eigentlich des gemeinen Volkes. Und sie ist dann natürlich auf der Seite der Bastarde oder der Personen, die dann vielleicht nicht so viele Privilegien hatten und so weiter und so fort wie die Targaryen, wie der Adel sozusagen. Ja. Und sie sagt nämlich auch, dass sie in ihrem eigenen Bordell, wo sie gearbeitet hat, mindestens 80 Bastardsprösslinge gesehen hätte. Und das ist ja mein Punkt. Die Targaryen sitzen seit 240 Jahren auf Drachenstein und natürlich vögeln die nicht nur innerhalb der eigenen Familie, sondern wild in der Gegend rum. Und das sind nicht so viele Leute. Da wird wahrscheinlich, also übertrieben gesprochen, jeder Zweite irgendwie mit Targaryen-Blut. Oder wahrscheinlich ist das noch nicht mal übertrieben. Da werden so viele Leute mit irgendwo irgendwie mal einen Targaryen in der Familiengeschichte haben. Also, ja. Und ich finde auch, dass Rhaenyra dann ja auch dieses unangenehme Gespräch dann auch noch mit ihr führt, so nach dem Motto, ja, in den Adelshäusern läge so eine Tugend oder sowas, was ja dann dem Gemeinvolk so ein bisschen fehlt. Und dann entgegnet ja Missaria berechtigterweise, dass ja auch Aemond und Aegon die direkt wirklich genauso wie Rhaenyra zum Adel gehören und zu der Königsfamilie, dass sie ja auch nicht unbedingt tugendhaft handeln und dass das nichts eben mit einer Abstammung zu tun hat. Das ist was Rhaenyra vielleicht nochmal so ein bisschen sich in Erinnerung rufen muss. Genau. Und hier merkt man ja auch, sie ist jemand, der aufgewachsen ist innerhalb einer Königsfamilie und sie hat natürlich auch so eine Art sowas Hochnäsiges oder sowas sich. Ja. Und das fand ich gut, dass die Serie das auch nochmal so total spannend, ausführt. Genau, ja. Der Plan ist jetzt, wir suchen nicht vereinzelt Leute mit dickem Targaryen-Blut, wie wir es bei Ser Stefan gemacht haben, sondern fragen einfach straight das gemeine Volk, also genau das, was im Buch eigentlich Jace macht. Rhaenyra hat allerdings Angst, von dem gemeinen Volk verraten zu werden. Und ja, es ist eigentlich genau das, was du eben gesagt hast. Lady Missaria macht sich für Smallfolk stark. Und ein armer Schiffsbauer schwört ihr die Treue, während, genau wie du gesagt hast, Aegon und Aemond ihre Brüder, ihre Halbbrüder, sie vom Thron gestoßen haben. Und Missaria sagt, die alte Ordnung der Dinge hat sich verändert. Und jetzt aber kommt das wahre Argument, das Jace später noch ansprechen wird. Rhaenyras Söhne werden seit 20 Jahren als Bastarde schlecht geredet. Wenn sie jetzt Leute aus dem gemeinen Volk zu Drachenreitern macht, was ist das dann für eine Botschaft ans Reich, was ihren eigenen, was ihre eigenen Kinder angeht? Aber ja, sie sagt, stellen wir eine Armee von Bastarden auf. Wie fandest du die Line? Ich muss sagen, sehr stark. Ich war auch erst am Schwanken, ob ich sie so ein bisschen zu plakativ fand, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass ja, das ist so eine Line, die man auch auf dem Poster oder sowas packen könnte. Der Coolness-Faktor ist schon extrem hoch. Der Coolness-Faktor ist da. Rule of cool. Wenn etwas cool ist, mach's einfach. Eben. Und ich fand das auch spannend, dass sie diese Verbindung direkt mit Jace auch macht. Ich habe das Gefühl gehabt, sie wollte dann dadurch so ein bisschen so eine Art Emanzipation oder sowas oder so da was rausziehen. Also, dass das jetzt so eine Art Gegenschlag auch sein könnte, dass Bastarde Ruhm erlangen können. Dass das so ein bisschen aus ihrer Perspektive eher was ist. Sie tut Jace damit einen Gefallen und er ist aber eher so, du tust mir damit ganz im Gegenteil. Also du torpedierst sozusagen meine Stellung. Ja. Und ich glaube, ich habe das so verstanden in dem Moment, sie will das so umschreiben, das Narrativ, dass sie so ist, meine Söhne mussten immer unter dieser Beleidigung leiden. Ja. Und ich stelle aber jetzt eine Armee von Bastarden auf und zeige denen da draußen, dass Bastarde genauso viel wert sind wie. Ich habe das so ein bisschen anders wahrgenommen. Okay. Ich wollte später auf jeden Fall in dem Dialog noch dazu kommen, aber ich hatte das eher so wahrgenommen, dass Rhaenyra ein aktuelles Problem löst, nämlich überhaupt erst diesen Krieg zu gewinnen und Vhagar zu besiegen, was ja gerade aktuell einfach gar nicht möglich ist. Und das erst mit den neuen Drachensamen geht, während Jace halt schon ein paar Schritte weiter denkt und vorausschauender handelt. Aber das. Wenn du willst, können wir gleich dann nochmal ausführlicher drüber sprechen in der Szene. Klar, gerne. Weil da wird es ja genauer um Jace gehen. Wir hingegen wechseln jetzt in ein Bleiben auf Drachenstein, aber ich habe mal hingeschrieben, Gästezimmer? Vermutlich. Ja, so ein Gästegemach. Es ist auch fancy. Also. Ja, das merkt man auch, wie Adam dieses prunkvoll geschmückte Gästezimmer begutachtet und sich da komplett lost fühlt. Ich wurde auch mal, ohne dass ich was zahlen musste, in einem Hotel auf so eine richtig krasse Suite geupgradet. Und ich habe mich auch ähnlich gefühlt wie Adam hier. Auf jeden Fall kommt Lord Corlys herein und erkennt seinen Bastard natürlich sofort. Und ich finde, man sieht sehr klar, allein optisch, die unterschiedliche Qualität in ihrer Kleidung. Ich fand, das war ein unglaublich schönes Detail. Also Corlys Anzug ist so extrem geschmückt, viel Gold und man merkt auch, wie dick und hochwertig das Material ist. Sehr opulent. Opulent und dieses Material ist wirklich so richtig dick und schwer, während halt Adams aussieht, ich will jetzt nicht sagen Karnevalsladen, weil das auch ein sehr gutes Kostüm ist, aber es sieht vergleichsweise so sehr dünn aus und das fand ich äußerst stark als so kleines Detail. Adam bittet auf jeden Fall darum, als Schiffsbauer entlassen zu werden und das akzeptiert die Hand natürlich sofort. Was bringt schon ein Schiffsbauer, wenn man einen Drachenreiter haben kann? Und Adam, der sich ja auch früher schon beschwert hat, dass Corlys ihn nicht beachtet, wird auch hier recht kalt von ihm behandelt. Aber Corlys gibt ihm immerhin noch ein trockenes Lob. Gut gemacht. Das wollen wir doch alle von unserem Vater hören. Also Adam hat als erster, wahrscheinlich erster Mensch in der Geschichte des Reiches, als absoluter Nobody quasi, einen Drachen gezähmt, was wirklich, also es ist das Unglaublichste, was du eigentlich machen kannst. Voll. Und dieser Vater, die Seeschlange, und es ist halt die Seeschlange, sagt halt, good job. Ja, ich finde auch, das war so ein bisschen antiklimaktisch. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen Corlys Art. Ja. weniger finde ich von Steve Toussaint, weil der ist in jedem Interview immer so herzlich und irgendwie offen. Und ich finde es so krass, dass er das dann bei Corliss so ganz abschaltet. Also ich meine, so aber er spielt das mit so einer Gravitas. Also und man merkt auch immer, das finde ich super, wie das gespielt ist, weil man merkt auch, dass Corliss einfach ein krasser Typ ist, der schon viel rumgekommen ist und der auch viel gesehen hat. Und der vielleicht auch Zeit braucht, um mit seinen Söhnen, die er ja gar nicht kennt, aufzutauen. Ja. Das fand ich hier realistisch. Und ich finde aber auch, dass es, wenn man sich das mal auch verbildlicht, warte, bevor du das jetzt auch kritisierst, also noch ein Punkt war, das war halt ein zweiter Gedanke von mir, vielleicht lobt er in diesem Moment auch gar nicht, dass Adam den Drachen bestiegen hat, sondern dass Adam Rhaenyra nichts gesagt hat. Er hat sich ja bedeckt gehalten, was die Herkunft seines Vaters angeht. Ah, vielleicht vielleicht lobt er ihn deswegen. Mhm. Also das war dann so. Da würde dieses gut gemacht natürlich auch passen. Ah, okay, guter Punkt. Und deswegen, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber würde tatsächlich passen. Ja. Ich habe halt gedacht in dem Moment, das passt irgendwie zu Corliss. Ich dachte gleichzeitig aber auch, oh mein Gott, was ist das eigentlich für ein Arschloch-Move von Adam? Weil was denkt sich halt jetzt Alan so ein bisschen? Also so, Adam ist wirklich, er will seinen Bruder übertrumpfen im Spiel darum, wer der Lieblingssohn ist. Ja, er ist jetzt der Lieblingssohn, Alan. Ich habe einen Drachen bestiegen. Sollen wir zur nächsten Szene übergehen? Ja. Harrenhal. Lass es uns tun. Wir sehen in der nächsten Szene die Wappen des Hauses Tully vor Harrenhal marschieren. Ja. Also die silberne Forelle auf rotem und blauem Grund. Und der kleine Oscar sitzt auf einem Pferd, denn er ist Daemons Aufruf nachgekommen und hat seine Truppen dorthin geführt. Dann sehen wir Daemon, wie er so sinnierend mit dem Kopf in seinen Händen versunken, vielleicht ein bisschen Schlaf nachholt, wer weiß. Sir Simon kommt, die ewige Eule, und teilt ihm mit, dass Oscar Tully die Flusslords hergebracht hat. Und Daemon empfängt dann den obersten Lehnsherren der Flusslande in unserer Lieblingsszenerie, dem Speisesaal, und bekundet dann erstmal sein Beileid, sagt, das ist sehr schade, dass sein Großvater Grover gestorben ist, und gratuliert ihnen dann aber direkt zum Aufstieg und sagt, großartig, gut gemacht. Da merkt man wieder, dass Daemon nicht sehr sensibel ist. Aber auch Oscar Tully hat wirklich Eier und ist ziemlich passiv-aggressiv und bietet Daemon sowas von die Stirn. Und man merkt auch richtig, was inwiefern er der Vorfahre einer Catelyn Tully, später Stark, auch ist. Auf jeden Fall. Es hat direkt eine machtvollere Stellung und ist konfrontativer gegenüber Daemon. Er ist ja auch sauer. Daemon hat furchtbare Kriegsverbrechen in den Flusslanden beordert. Also, ja. Ja, er sagt zu ihm auch, er hat richtiges Chaos angerichtet in den Flusslanden und er hat Barbareien im Namen der Königin gebilligt. Und Daemon stellt dann eigentlich die wichtigste Frage, die sich auch das Marketing-Team gestellt hat. Which side are you on? Staffel 2, genau, auf welcher Seite stehst du? Und Oscar antwortet eigentlich auf der Seite der Ehre, weil Haus Tully hätte nun mal Viserys die Treue geschworen und danach würde nämlich auch Rhaenyra als rechtmäßige Erbin anerkannt werden müssen. Und dadurch würde er ja natürlich auch Daemon anerkennen, aber als King Consort, Betonung liegt auf Consort. Königsgemahl, König. Eben, und er ist dadurch ziemlich bold, weil Daemon sagt dann auch, ja, worauf wartest du dann? Dann ruf doch deine Vasallen zusammen und dann ab in den Krieg. Ja. Und dann weist er ihn darauf hin, dass das alles nicht so einfach ist, weil er ist nun mal ziemlich jung. Er weiß nicht, ob die Flusslords und Ladies auf ihn hören, und sie hassen alle Daemon. Ja, nachvollziehbarerweise. Aufgrund seiner Taten. Ja, wobei das auch eine Kritik ist, die ich wirklich in der Staffel habe, aber das will ich jetzt eigentlich nicht, also das werde ich auch immer wieder mal aufrollen, dass man diese Kriegsverbrechen halt nicht sieht. Das ist was mich irgendwie stört. Also ich hätte auch wirklich auf eine Folge mit Daemons Vision verzichten können, um zumindest mal, du musst ja auch nicht die Tat selbst zeigen, es können ja auch die Nachwehen dieser Kriegsverbrechen sein, aber in irgendeiner Form, Show Don't Tell, zu zeigen, dass das Volk leidet und nicht immer nur, dass darüber gesprochen wird. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich fand das auch schade. Ich habe mir das später aufgeschrieben, dass ich gerne gesehen hätte, wie so ein Lord Grover stirbt zum Beispiel oder sowas. Mhm. Oder mal Oscar zu begleiten. Also ich finde, das macht der Schauspieler hier schon super, dieser Rolle Leben einzuflößen. Aber Archie auch Barnes, großartiger Schauspieler, ja, wirklich. Ich will auch eine Lanze für ihn brechen. Aber auch die ganzen Ladies und Lords der Flusslanden hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht die ein bisschen mehr charakterisiert. Also das ist generell aber auch eine grundlegende Kritik, dass ich finde auch, das haben wir häufiger schon gesagt, dass die Serie sich sehr an diesen Hauptfiguren orientiert und dann halt nicht mal vielleicht außerhalb auch mal was zeigt und einzelne Figuren unterfüttert, die dann so ein bisschen sich verselbstständigen im Dialog, weil das so fühlt sich die Welt eben ein bisschen reicher an, finde ich persönlich. Aber natürlich muss man auch gucken, dass man es ein bisschen runterdampft, damit es nicht zu überfordernd ist. Und es sind sehr viele Figuren. Ich kann das auch teilweise nachvollziehen. Aber so sehr wir mit unserer Rhaenyra-Meinung angeeckt sind, letzte Folgenbesprechung, konnten doch viele, viele verstehen, dass wir auch die Harrenhal-Storyline auf der anderen Seite kritisiert haben, dass sie eben zu repetitiv wird. Und es wäre ja nicht nötig gewesen, weil die Figuren ja sogar über Dinge sprechen, die eventuell interessanter sind als die 17. Vision von Daemon. Ja, die ja schon an sich redundant sind, weil sie dasselbe teilweise aussagen. Also da würde ich auch nochmal Abstufungen machen, weil ja, ich fand die letzte Szene mit Viserys auch total schön. Das ist es ja, die einzelnen Visionen an und für sich sind ja stark und wertvoll und erzählen tolle Dinge, aber man hätte die auch irgendwie zusammenpacken können oder in irgendeiner Form. Bin ich deiner Meinung. Raffen können, ja. Auf jeden Fall klopft dann Daemon am Ende noch mit dunkler Schwester auf Oscars Brustplatte, so als Macht, Zeichen, und Sir Simon ruft sie dann zu den Flusslords. Er sagt dann aber auch noch vorher zu ihm: Ich brauche nicht ihre Liebe, ich brauche ihre Schwerter. Ja, weiß ich nicht, ob es so läuft, Daemon, aber sowas Ähnliches hat er ja auch schon zu Alice gesagt, eine Folge davor. Ich meine, mit den Goldröcken hat er ja bewiesen, die sind dem ja immer noch treu, dass er ein krasser, autoritärer, charismatischer Anführer sein kann. Das ist ja möglich. Ja, er wird ihm nicht so gerecht momentan in den Flusslanden. Er hat damit seine Probleme. Das aber Alice Strom spielt da ja auch eine wesentliche Rolle. Ja, aber das sehen wir nämlich jetzt in der nächsten Szene. Ganz kurz, darf ich noch eine Sache sagen? Du hast gerade über Sir Simon gesprochen. Weißt du, was der größte Funfact über Sir Simon ist? Nein. Der Schauspieler von Sir Simon heißt Sir Simon. Das ist ein Quatsch. Sir, das heißt ein Engel, der wurde zum Ritter geschlagen. Mhm. Und er heißt Simon Russell Beale. Das heißt, Sir Simon heißt Sir Simon. Wie lustig. Das ist mega witzig, ja. Der spielt ja die Rolle deswegen so gut. Ja. In der nächsten Szene, die habe ich genannt, Gerechtigkeit muss walten, sehen wir Daemon und Lord Oscar, die angeführt von Sir Simon, in den Götterhain von Harrenhal treten. Warum im Götterhain? Wieso im Götterhain? Ja. Da hat der Regisseur der Folge auch nochmal erwähnt im Making-of, wie besonders dieser bestimmte Götterhain ist und wie viel das ja auch bedeutet für die Flusslords und Ladies, weil die Insel der Gesichter ist ja relativ nah an Harrenhal dran und es ist ja ein sehr besonderer Ort, ein sehr heiliger Ort, weil dort ja auch der Pakt zwischen den ersten Menschen und den Kindern des Waldes geschlossen wurde und dieser, man sieht ja auch, der Götterhain ist in Harrenhal jetzt nicht so gepflegt wie der zum Beispiel in Königs Mund, wo Rhaenyra und Alicent ja auch immer gechillt haben, viel in Staffel 1. Und das ist ja die Verbindung von den Flusslords und Ladies. Also das ist einfach, die Flusslanden sind ein Ort, in dem die alten Götter irgendwie vielleicht noch mehr Macht haben. Zumindest. Teilweise. Viele von denen glauben ja auch mittlerweile an die Sieben und sind bekehrt. Aber dass diese Historie, die vielleicht dann auch mit Harrenhal in Verbindung gebracht wird und diese Magie, die in der Luft liegt, die natürlich auch durch alles verkörpert wird, ich finde, das ist sehr passend, dass es da stattfindet. Ich glaube, es gibt auch eine reale Antwort auf diese Frage und das ist so ein bisschen auch Sets einsparen. Ich glaube, also die Tatsache, dass wir sagst du immer eine ganze schönes. Aber es ist halt, also in Harrenhal sind wir dauernd in diesem Speisesaal. Ja. In Drachenstein sind wir immer in der Kammer der bemalten Tafel, wobei es auch Sinn machen würde, die rote Saat nicht da zu empfangen oder in der Bibliothek, sondern auch mal in diesem riesigen Thronraum, den wir aus Game of Thrones kennen. Und das ist keine Kritik. Ich fand es jetzt wirklich in keiner Form schlimm. Und so eine Serie muss ja auch irgendwie produziert werden mit so vielen Storylines und so epischen, riesigen Sets. Aber ich glaube auch, dass es immer auch eine reale Antwort auf diese Frage gibt. Und eventuell spielt das hier mit rein. Vielleicht. Ja. Aber ist dir was Besonderes an dem Werwolfsbaum aufgefallen, Alper? Nee, was denn? Ich habe einen sehr schönen Funfact mitgebracht. Ja. Denn im Making-of wurde noch etwas gesagt. Das Gesicht des Werwolfsbaumes ist an eine ganz, ganz bestimmte Person angepasst worden. Kannst du dir vorstellen, an welche? Meinst du so, also narrativ innerhalb der Geschichte oder produktionell? Nee, produktionell schon. Also es ist eine Person des realen Lebens. George R. Martins Gesicht? Es ist George R. Martins Gesicht. Sehr schön. Denn er war auch am Set zugegen an dem Tag und hat sein Gesicht gespendet. Und ja, das sieht man auch, wie dann sein Gesicht modelliert wird und in den Wehrholzbaum geritzt. Geil. Und das ist ja sowas von einer Metaebene, dass George R. Martin, der allsehende Autor, auf seine Produktion, also auf seine Verfilmung hinabblickt. Und Sehr cool. Fand ich cool. Ja. Stell dir vor, er hätte die dreäugige Krähe gespielt, auf die Bran trifft. Statt Max von Sydow. So cursed, wenn überall cursed so George R. Martins Gesicht irgendwie so in jedem vorkommt. Baum. Ja, so in jedem, so in Lady, weißt du, so dem, dem Schattenwolf von Sansa. Oder er hätte jeden weißen Wanderer gespielt. Das ist einfach nur so, so eine Cameo einmal durchgespielt. Ja, genau. Ja, naja. Gut. Wir sehen auch die einzelnen Flusslords und Ladies. Unter anderem sehen wir Lady Melister wieder. Zwei Männer stehen auch hinter ihr in silberner Kleidung. Da erkennt man auch jetzt wieder gut diesen silbernen Adler des Wappens. Ich habe alle Wappen aufgeschrieben, die ich gesehen habe. Sehr gut. Ja. Soll ich mal aufzählen? Ich habe auch, aber genau, können wir gerne, dann können wir uns ergänzen. Wie du willst. Also ich habe gesehen den Hau Fisch raus. Der Tullys natürlich, den hatten wir schon, die Forelle. Die tanzende Jungfrau von House Piper. Mhm. Wir haben den roten Fisch der Mutons. Wir haben den silbernen Adler der Melister, wie du, den du gerade angesprochen hast. Dann den pflügenden Bauern von Haus Derry, diesen Ackermann. Den Baum der Schwarzhains natürlich und klar das rote Pferd der Bracken. Habe ich irgendeins vergessen? Nee, du hast alle genannt, genau, Lord Derry aus dem Hause Derry und Lord Wallismuten, über den haben wir ja schon vor zwei Folgen geredet. Ich habe eine Frage an dich, eine Lore-Frage, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Willem Schwarzhain ist ja da, der langhaarige Typ der Schwarzhain. Ist das der aktuelle Lord Schwarzhain? Das ist der aktuelle Lord Schwarzhain in der Serie. Genau, weil in den Büchern ist es ja nochmal anders. In den Büchern ist es nochmal anders. Und aber da Samwell stirbt ja in der Schlacht der brennenden Mühle. Eben, also Willem ist eine OG-Figur von der Serie und er dient sozusagen als Stellvertreter für Benji Cott. Das hat er ja auch einmal erwähnt in einem Untertitel. Das haben wir einmal berichtigt in einer Folge, dass er Benji Cott sogar namentlich erwähnt, dass er an seiner Stelle regiert, bis er volljährig ist. Okay. Und genau, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass Peter Piper, so heißt ja der Lord Piper, dass ich hatte mal in einer Folge gesagt, dass ich denke, das könnte auch Lord Melister sein. Aber jetzt wissen wir, jetzt wurden noch mal namentlich Leute genannt und es ist jetzt auch keine Nachtszene, dass man die Wappen nicht so gut erkennen kann. Deswegen. Ja, es ist Piper. Es ist Piper. Ich finde auch, es klingt wie Peter Parker, so ein bisschen. Peter Piper. Peter Stimmt. Piper. Ja. Und es geht jetzt darum, dass Daemon das Wort ergreift und zu den Lords und Ladies der Flusslande spricht. In der tiefsten Finsternis folgt die Morgenröte. Ein neuer Lord, ein neuer Anfang. Lasst uns den alten Unfrieden hinter uns lassen. Da schwenkt die Kamera natürlich auf Willem Schwarzhain. Der hat ja in Daemons Namen Unfrieden gestiftet. Er übergibt dann aber auch das Wort an Oscar, der führt dann fort. Er sagt, er sei zwar nicht sein Großvater, aber dass er versuchen wird, in seine Fußstapfen zu treten und dann eigene Schritte gehen wird. Ich finde, das macht er sehr souverän, weil er macht diese Verbindung auf zu dem Lord von davor, sagt aber gleichzeitig, dass er sich auch abgrenzen möchte. Perfekt. Ja. Oscar, der geborene Held. Daemon will aber ihm wieder so direkt seine Autorität streitig machen. Ich finde, das merkt man auch, dass er ihn nicht lange reden lässt, sondern direkt dann sagt, er habe die Lords und Ladies einberufen, um sich erneut auf die Tradition in den Flusslanden zu berufen und Oscar als neuen Lehnsherrn die Treue zu schwören. Und dann gibt auch Daemon auf Nachfrage hinzu, dass Oscar ihm ja die Treue gesichert hat. Eigentlich Rhaenyra, aber egal. Ja. Ist ein kleines Detail. Und Lord Piper macht dann einen berechtigten Einwand und sagt zu Oscar, wieso sollten wir so einem jungen Lord folgen und dazu noch jemandem, der jemandem die Treue geschworen hat, der halt Unschuldige opfert, um seine Ziele zu verfolgen. Und meint dann natürlich mit Daemon und Willem Schwarzhain und ja das Plündern und Vergewaltigen, was in seinem Namen stattfand. Und Willem Schwarzhain verteidigt dann zwar noch ihre Taten, präsentiert dann Amos Bracken und seinen Sohn. Ich finde, die sehen auch irgendwie voll aus wie so Brackens. Also erstmal, es ist definitiv Amos Bracken in Folge 5, der da vor Daemon stand. Ja, das haben wir gemutmaßt. Also wo er vor Daemon und Caraxes wegreitet. Da trug er, glaube ich, noch einen Helm. Im Buch stirbt er eigentlich bei der Schlacht an der brennenden Mühle. Und der Sohn soll Sir Rhaelon Bracken sein. Was auch spannend ist, weil von Amos eigentlich kein Sohn bekannt ist. Allerdings ein Halbbruder namens Rhaelon Strom. Mhm. Die sind hier, also es ist halt wieder dieses Ding, dass so Figuren gemorpht werden. Aber genau. Ja, die stehen da auch wieder, wie bestellt und nicht abgeholt, und gucken grimmig. Und Oscar versucht das Ruder dann auch irgendwie rumzureißen, weil die Lords und Ladies natürlich von dieser ganzen Sache nicht so begeistert sind. Und Damon tut auch wieder alles, kein geborener Diplomat zu sein. Wobei er sagt, ich habe meine Ziele zu überschwänglich verfolgt, was ja, ich sehr witzig das fand. Das ist die beste Entschuldigung, die man von Damon irgendwie erwarten kann. Auf jeden Fall. Nach Kriegsverbrechen und dem Ermorden von Kindern und Frauen in der Flusslande. Uff, ganz großes Uff. Oscar sagt, er ist zwar noch jung und dass er keine Zuneigung für Damon hegt, also er grenzt sich klar von ihm ab, er verurteilt seine Taten, aber er sieht immer noch keinen Grund darin, dafür sein Eid zu brechen und Rhaenyra nicht zu unterstützen, egal wie scheiße er Damon jetzt findet. Und Damons Stolz macht dann Oscars Plädoyer fast zunichte, aber Oscar zeigt halt Eier, wie du schon einleitend gesagt hast, und macht ihm klar, er sitzt halt am längeren Hebel. Ne? Ja, er willst du meine halt Armee oder nicht? Genau. Und Lady Mellister fordert aber Gerechtigkeit und Willem Schwarzein zieht das Schwert, legt es Oscar nieder, beugt das Knie. Es hat mich so ein bisschen aus irgendeinem Grund an die King in the North-Szene erinnert. Mhm. So ganz entfernt, aber nur hier stimmen nicht alle mit ein. Lord Oscar drückt ihm aber die Hand und nimmt ihn als Vasallen an. Ja, und dann kommt der erste große Twist dieser Folge und der Masterplan von dem jungen Muppet-Tully Oscar. Ja, weil er möchte natürlich Gerechtigkeit walten lassen. Also er kann gut seine Vasallen lesen, denn Wilhelm muss sterben für seine Taten. Also egal, ob Damon ihm das aufgetragen hat und er nur die Exekutive war sozusagen, er ist schuldig. Das ist natürlich sehr smart, weil irgendjemand muss dran glauben, um diese Flusslords jetzt zu beschwichtigen. Also mehr noch. Also ich finde das, also Oscar Tully schlägt damit so viele Fliegen mit einer Klappe. Also erstmal stellt er Oscar Damon vor ein Dilemma. Entweder hältst du zu diesem Bündnis mit Lord Schwarzhain oder du köpfst ihn hier und erhältst dafür die Unterstützung der gesamten Flusslande und eine Armee, die du halt schon immer wolltest. Und Damon soll ja quasi damit seinen Fehler wieder gut machen, indem er Lord Schwarzhain bestraft. Damit entledigt sich Oscar eines Flusslords, der Damon treuer ist als ihm selbst. Außerdem entledigt er sich einer der brutalsten und unberechenbarsten Lords der Flusslande. Und er macht es nicht selbst, sondern die Exekution obliegt dann quasi der Krone, beziehungsweise Damon. Das heißt, er gibt das auch noch ab und ist es nicht selbst, der das tut. Oscar stellt damit auch die anderen Flusslords zufrieden. Er gibt den Bracken das Gefühl von Vergeltung und löst damit vielleicht so temporär diese Bracken-Schwarzhain-Fehde, zumindest für den Drachentanz. Und es ist halt einfach eine Demonstration der Macht und Stärke. Und die braucht er ja auch gerade, um den Flusslord zu signalisieren, ich bin sogar ein noch größerer Mann, als es mein Großvater war. Ja. Also ihr könnt mir folgen, obwohl ich so jung bin. Und da erinnert er mich natürlich auch sehr an so eine Lady Lyanna Mormont aus Game of Thrones Staffel 7 und 8. Ja. Definitiv. Ich finde, du also sehr schön zusammengefasst. Ich finde auch, dass er hier allen die Show stiehlt und ja sich sogar vor dem Blut des Drachen behaupten kann, dem Rogue Prince. Also das muss man ja auch erstmal mit so jungen Jahren sich trauen, irgendwie sich hier vor ihm hinzustellen und sagen, ja, so nach dem Motto, jetzt muck nicht rum, wenn du halt unsere Armee haben möchtest. Das P in Oscar Tully steht für Pussy. Ja, und ich fand auch, dass die Szene hier aus mehreren Gründen sehr toll ist. Erstens fand ich sie toll inszeniert und aufgebaut. Ja. Ich finde, dass Oscar Tully, also der Schauspieler, Archie heißt er ja, sehr toll schauspielert und dass er das auch in seinem Alter drüber hinaus spielt. Also man merkt, dass er, obwohl er so jung ist, eigentlich schon sehr viel auf dem Kasten hat. Und es deckelt mal diese diesen Handlungsstrang in Harrenhall. Ja. Und es ist ja auch eine Addition zu den Büchern, weil hier können wir jetzt vielleicht endlich mal drüber reden, dass ja die Flusslords und Ladies in den Büchern alle sehr schnell Rhaenyra die Treue geschworen haben. Ja. Und eigentlich auch alle gesagt haben, ich habe mich direkt an meinen Schwur erinnert. Ich glaube, das war auch Lord Piper, der das gesagt hat in Feuer und Blut. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen und ihr habt mein Schwert. Und dass dieser ganze etwas langgezogene vielleicht Handlungsstrang jetzt hierhin mündet, ich finde das das bringt das alles nochmal zu einem Abschluss und ich finde den jetzt auch rund. Ja. Und ich liebe diese Szene. Szene über alles. Großartig. Also man lernt Figuren immer genau dann kennen, wenn sie unter höchstem Druck eine folgenschwere Entscheidung treffen müssen. Und ich finde dieser Moment, also zusätzlich noch zu all dem, was du gesagt hast, es ist ja auch noch ein Blick so ins Innenleben von Damon. Und Damon entscheidet sich ja auch dafür, dann Willem Schwarzhain zu köpfen und es höchstpersönlich dann direkt davor in Augen aller und der alten Götter zu tun. Und das ist natürlich weiteres Futter für seine Visionen und sein schlechtes Gewissen. Aber allein auch diese Großaufnahme von Damons Gesicht und wie Matt Smith das spielt, diese Einstellung ist so fantastisch. Fand ich auch. Riesenlob an Matt Smith. Und ich habe diese Szene wirklich über alles geliebt. Und auch so ein Detail wie Sir Simons, oh dear, hat mich so. Das ist auch so Sir Simon. Und dass er ja auch so für Intim Damon spielt eigentlich so ein bisschen mittlerweile. Und ich finde auch, dass Damon ja auch hier, dass es ihm schon zusetzt, dass er jetzt Willem Schwarzhain köpfen muss, das spricht ja auch nochmal Bände, dass er doch auch so eine Art von Ehre oder zumindest so eine Art von Gewissen und Allianz verspürt gegenüber von Willem und dass es ihm auch zusetzt, dass er das jetzt tun musste. Ja, also ganz, ganz großartig. Die Szene fand ich auch nochmal gut, nochmal als letztes kleines Plus, dadurch, dass es auch mal eine Szene ist, wo jetzt wieder mal eine Gruppe an Menschen irgendwo rumsteht und miteinander spricht und nicht nur zwei Personen. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, dass es in den letzten paar Folgen immer nur Dialoge gab zwischen maximal zwei Personen außerhalb des Schwarzen Rates oder des Grünen Rates. Ja. Und hier, das ist auch nochmal sehr gut. Genau. Damon begegnet dann auf dem Rückweg erneut der schwarzen Ziege. Mhm. Ein böses Omen. Oder zumindest ein Hinweis, dass er sich die Ziege, die erste, auch nur eingebildet hat, weil das befeuert, wie du schon sagtest, seine Visionen. Ich habe ja schon mal darüber geredet, dass es vielleicht ein Hinweis auf Vago Hoad sein könnte. Ein späterer Bewohner von Harrenhal, könnte man sagen. Von den Brave Companions. Und das ist ja in der Fernsehadaption von Mummenschanz. Ja. Das Lied von Eis und Feuer wurde der übrigens mit der Figur Locke zusammengelegt. Und die Tür zu seinem Schlafgemach steht offen und dort auf dem Bett sitzt Viserys. Er ist vergammelt, wie kurz vor seinem Tod, und hält die Krone von Jaehaerys in der Hand. Das wurde Making-of auch erwähnt, dass das Paddy Considines Idee war, dass er wieder so entstellt ist wie kurz vor seinem Tode, was natürlich nochmal für Daemon einfach dieser Schockmoment, dass das nochmal intensiviert wird. Ja. Und er sagt zu ihm, dass er die Krone nie wollte. Denn sie erdrückt jeden, der sie trägt, und hat für Viserys viele Schmerzen bereitet. Und das wird ja auch nochmal unterstrichen dadurch, dass er eben, man sieht, wie viele Schmerzen er hat, einfach weil er so krank war. Ja. Und man sieht auch übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist ein geniales Detail, da ist ein Loch in der Wand, so direkt hinter Damon. Und das ist in der Form einer Fledermaus. Das war so extrem. Wir haben noch mal ganz viel über diese Fledermaus-Symbolik in Harrenhal gesprochen. Ja. Und das ist hier auch, also das ist schon sehr auffällig, sieht das aus wie eine Fledermaus. Also die Theorie, dass die einzelnen Tiere, die er sieht, auf die Häuser, die später mal Harrenhal beanspruchen werden, dass das darauf hinweist. Das ist ja noch mal ein neues Element. Clou. Auf jeden Fall. Also es war schon sehr offensichtlich. Es wirkte wie so straight aus Batman Begins, aus der Wayne Manor. Ja. Er fragt, ob Damon immer noch die Krone möchte. Und ich habe das Gefühl, dass es das erste Mal, dass die Antwort vielleicht Nein lauten könnte. Absolut, ja. Er fragt, willst du die Krone immer noch, Damon? Und wir schärfen um auf die Krone. Und man sieht übrigens noch die Wappen der Häuser Arryn, Stark und Martell. Ich habe hingeguckt, aber ich glaube, das war einfach random. Glaube ich auch. Ja. Und ich habe auch eine Theorie gelesen oder gehört im Internet, dass ein realistischer Grund für Damons Vision auch einfach schwarzer Schimmel sein könnte im Harrenhal. Asbest, Ich habe gedacht, ich muss einfach nur mit so einem DM-Schimmelentferner einmal durchwischen. Ja. Dann hätte er diese ganzen Visionen nicht. Ja. Passend zu dem alternden und sterbenden Viserys wird ja jetzt in der nächsten Szene Aegon gezeigt. Und zwar in dem alten Schlafgemach, auch seines Vaters. Er versucht, auf Master Orwell gestützt gehen zu üben. Und er sieht halt auch aus wie so ein alter Mann, finde ich. Ja. Er stützt sich auf einen Stock und stürzt dann auch und schreit vor Schmerz. Also ich fand die Szene generell sehr schwierig anzusehen. Obwohl man ja vorher ihn schon gesehen hat, wie er so verbrannt ist und aussieht wie so ein geräucherter Schinken. Ich fand das hier noch mal viel schlimmer. Aegon Skyrider habe ich aufgeschrieben. Oder Aegonikin Skyrider. Ja. Es klopft an der Tür und es ist Laris. Er hilft Orwell, Aegon zum Bett zu tragen und sagt dann auch noch zu ihm, ja, sein Fortschritt wäre beeindruckend. Ja, würde ich auch nur an Aegons Stelle sagen, halt die Fresse. Ja. Tut alles weh. Ich hätte auch persönlich nicht gedacht, dass wir ihn so schnell gehen sehen. Mhm. Ich dachte auch, dass er länger noch im Bett liegen wird. Ja, aber wir erfahren ja auch später, dass Orwell das auf Anweisung von Laris tut und Laris richtig pusht, damit Aegon so schnell wie möglich wieder fit ist, genesst und herrschen kann. Weil ich glaube, er will Aemond wirklich keine Sekunde länger als Prinzregent auf dem eisernen Thron sehen. Und pusht ihn ja deswegen auch später, es sogar noch mal zu probieren. Und ich finde, das Tragischste an der Szene ist der Verlust von Tom Glencarnys Hairline. Ich glaube, er müsste mal in die Türkei, um da mal was fixen zu lassen. Ich habe mich auch gefragt, ob er später mal irgendwie irgendwie eine Maske tragen wird oder sowas, um vielleicht bei den Ladies zu landen. Es hat mich auch erst gewundert, dass Orwell auf Laris hört, weil Laris ist ja jetzt auch kein Mann, der jetzt höher steht als Orwell. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass ja Orwell schon sympathisiert eher mit Aegon als mit Aemond, weil er ja ihn vielleicht auch beschützen möchte. Und das ist ja ein Argument. Ja, und vor allem, sie machen das ja auch komplett im Geheimen. Ne? Also Orwell soll sich ja nicht erwischen lassen. Deswegen werden auch die Wachen instruiert, vorher Bescheid zu geben, schneller Bescheid zu geben. Ja. Und Laris gemahnt, Orwell dann auch vorsichtiger zu sein. Eben, und sagt ja auch, dass es, ja, er hat keine Zeit, dass er sich ausruhen kann. Stürmische Zeiten, kann nicht ewig in der Reha bleiben. So nämlich. Verständlich. Ja. In der nächsten Szene sehen wir Alan, wie er am Hafen von Holk gerade gesalzene Fische auf die Seeschlange verfrachtet, als Corlys auf seinen Lieblingssohn zukommt. Und er sagt ihm, die Königin braucht Schiffe für ein Vorhaben in Königsmund und er müsste sich selbst drum kümmern. Dass er eben Fische, Boote anheuert und eine Botschaft überlegt. Zuverlässige Kapitäne, Kämpfer und eine Botschaft, genau. Ja. Außerdem berichtet Corlys, dass sein Bruder, also von Alan, der neue Drachenreiter ist. Das überrascht ihn auch anscheinend. Und er sagt ihm auch noch, dass Rhaenyra neue Reiter sucht und deutet dann dadurch so ein bisschen an, dass Alan das ja auch mal probieren könnte. Im Buch versucht er es ja auch. Im Buch versucht er es und zwar mit einem wilden Drachen auf Drachenstein. Und dieser wilde Drache verletzt ihn aber so doll, also verbrennt ihn. Und er wird diese Narben eigentlich so sein ganzes Leben lang davontragen. Es, auf mich wirkt es jetzt so, dass die Serie das nicht erzählt, sondern dass er nämlich sagt, er ist Salt und Sea und nicht Fire and Blood und sagt damit natürlich das genaue Gegenteil, was ja Baylor zu Corlys gesagt hat, dass sie eben nicht Salt und Sea wäre. Fire and Blood, not Salt and Sea, genau. Und ja, ich verstehe auch, dass sie diese Distinktion hier so krass machen wollen. Und dadurch bietet sich ja eigentlich Alan jetzt gerade an, vielleicht als potenzieller Erbe von Driftmark. Wir werden es sehen. Ja. Und mehr man merkt zu der Szene nicht. Ich finde aber, ich glaube, dass man merkt, dass Corlys auch besonders stolz auf Alan ist und ihn gerade sehr, sehr, sehr hoch in dessen Gunst steht. Corlys ist ein Mann des Meeres und alle Kinder und Kindeskinder von Corlys werden irgendwie Drachenreiter und Alan könnte jetzt der Erste sein, der wirklich in seine riesigen Fußstapfen treten könnte. Tja, dann wechseln wir ins grüne Tal von Arryn. Rhaena und die beiden Kids von Rhaenyra und Daemon werden, also Aegon und Viserys, das sind viele Namen. Ich glaube, Leute, die wirklich nicht so fit sind, das ist schon nicht ohne. Nochmal, Rhaena und die beiden Kids von Rhaenyra und Daemon, die heißen nämlich auch Aegon und Viserys, die sind, die werden verabschiedet von Lady Jane Arryn im grünen Tal. Nicht aber herzlich, also es ist immer noch eine sehr. Ich habe mich ein bisschen auch gewundert, wieso sie noch so pisst guckt, weil irgendwie haben die ja eigentlich sich ein bisschen angenähert, aber vielleicht ist sie auch einfach nur froh, dass sie endlich weg sind. Ich verstehe nicht so hundertprozentig diese Situation und wo wir gerade sind. Wir müssten eigentlich unten am Mondtor sein. Ja. Bedeutet das, dass Lady Jane Arryn von Hohen Air mit abgestiegen ist, um die da an der Tür zu verabschieden? Oder hocken die unten nur in der Himmelsburg rum? Aber es ist doch, also warum? Ich finde auch, dass das Design von Hohen Air ist ja auch sehr anders zu Game of Thrones. Ja. Und ich war auch erst verwirrt, weil das Bluttor kann es ja nicht sein, weil das ist ja eigentlich viel weiter unten, theoretisch. Du meinst dieses Tor an dem Eingang zum Tal. Genau. Ja. Und deswegen, aber vielleicht ist es das, sollte das sein, so die House of the Dragon-Version davon. Aber das würde ja bedeuten, dass Lady Jane Arryn den kompletten Abstieg mitgemacht hat. Also ich meine, die Serie, es ist ganz klar, dass die Serie das überhaupt nicht erzählt und dass hier Hohen Air irgendwie ganz anders ist. Aber es hat mich so ein bisschen sehr gewundert. Ich glaube, es hat wieder auch so produktionstechnische Gründe, dass man einfach Lady Jane Arryn noch mal sieht, für alle, die vergessen haben, dass sie in diesem Handlungsstrang eine Rolle spielt, dass sie die noch mal verabschiedet, dass man das so ein bisschen auch, finde ich, orten kann, wo wir uns gerade befinden. Und ja, kurz nachdem sich die Tore erschließen, rennt Rhaena davon, weil sie hat keinen Bock, Babysitterin zu spielen. Hat sie ja schon gesagt. Sie will nämlich einen Drachen. So, und sie weiß ja, dass einer im grünen Tal ist. Da sehen wir ja wieder die verkohlten Leichen von Schafen. Es sind auch explizit Schafe. Und ja, wir wissen von einem wilden Drachen, der nicht Schafsräuber heißt, wie ich es in der FERD-Folge noch gemutmaßt habe, bevor die zweite Staffel angelaufen ist, sondern Schafsdieb. So, Genau, das war's dann auch mit Rainer, diese Folge, abgehandelt. Wir wechseln stattdessen in den Königswald zu Alicent und Sir Rickard. Die glampen nämlich, wobei es ist nicht so luxuriös. Es ist eher Camping. Ich habe auch erst überlegt, ist es Glamping, aber nein, es ist Camping. Ja, die sind zusammen im Königswald und Alicent möchte aber ganz zum Unmut von Sir Rickard nicht zurück in den Roten Bergfried. Im Prinzip flieht sie vor dem Spiel der Throne und ja, die beiden nächtigen dort und es ist wie so eine Art Weekend Getaway, um dem Burnout vorzubeugen, so habe ich es mal beschrieben. Ich wäre auch gern da. Ich hatte das erste Mal eine Szene bei House of the Dragon, wo ich denke, boah, mit den beiden jetzt so in dem Zelt. Mit Olivia Cooke sowieso. Sowieso. Olivia Cooke? Nein, ich habe Cooke gesagt. Okay, gut. Spul's zurück mit Olivia Cooke sowieso. Alles gut. Ich glaube dir einfach. Ja, gut, dann gehen wir über nach Drachenstein in die Bib. Rhaenyra liest nämlich wieder die. Sorry, ich denke dann immer an Uni. Deswegen. Ja. Aber Rhaenyra liest wirklich schon wieder dieselbe Seite im selben Geschichtsbuch. Jetzt zum dritten oder vierten Mal. Ich finde es sau lustig. Man sieht wieder Aegon und seine Schwesterfrauen. Ich brauche so einen Zusammenschnitt. Sie kommt nicht über diese eine Seite hinaus. Ja, also entweder sie kann nicht lesen oder sie liest sehr langsam. Oder das, das könnte natürlich auch sein. Sie kann lesen, das sehen wir mehrmals, wie sie vorliest. Ja, ja, dass dann so das Design-Team, das Produktionsdesign-Team eher so dachte, boah Leute, das ist so viel Arbeit, diese scheiß Seiten hier alle per Hand aufzuschreiben. Ja. Ich kann nur eine Seite machen. Ja, diese scheißen auf diese Nerds, die dann in Folgenbesprechungen sitzen und darüber meckern, dass Rhaenyra immer wieder dieselbe Seite liest. Sieht aber auch sehr schön aus. Ich finde, die kann auf jeden Fall schon zwei, drei Folgen tragen. Ja, es gibt wohl so ein Geschichtsbuch aus dem 13. Jahrhundert oder sowas, von dem, also nicht ein Geschichtsbuch, sondern ein historisches Buch, auf dem das basiert. Das auch wirklich, ich habe da so ein Reel mal gesehen. Das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ich habe auch den Namen des Buchs gerade vergessen. Okay. Genau. Ja, 5 Kerzen sind vor ihr. Achtung, da ist erst so eine nahe Einstellung mit 4 Kerzen, aber da ist noch eine versteckt. Der Kerzenzähler weiß Bescheid. Es sind 5 vor ihr, 3 auf dem Kerzenständer neben ihr und 2 Kerzen brennen hinter ihr. Also insgesamt sind es 10 Kerzen. Habe ich mich schon gefragt. Eben. In der Bibliothek, und jetzt kommen wir zu dieser sehr wichtigen Szene, stellt Jace seine Mutter zur Rede. Wie kann es sein, dass wir zulassen, dass das einfache Volk Drachen beansprucht? Und er nennt diese Leute sogar Schlammblüter. Mischlinge. Mongrels, ja, Mischlinge. Auf Threads würde er gecancelt werden für dieses Wort. Habe ich mir auch gedacht, Jace, was sind das hier für Ausführungen? Nein, ja. Also ich glaube, finde, er hat mit Knossis Mutter abgehangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber anderes Thema. Ich habe ja Reflexlache. Ja, ich finde es ganz toll, dass Jace diese, das hast du ja eben schon angedeutet, dass er diese, also ich finde das innerhalb der Diegese nicht toll, weil offensichtlich hat das ja auch was mit Vorurteilen zu tun gegenüber des gemeinen Volkes. Aber ich finde es spannend. Während er selbst ein Bastard ist, ja. Genau, als dramaturgischen Gründen, das so dazu zu addieren für ihn und seine Figurenentwicklung, weil natürlich ist das für ihn eine Gefahr, wenn Rhaenyra jetzt plötzlich einfach anfängt, Bastarde auf einem Stand des Drachenreiters zu heben oder der Drachenreiterin. Und dass ihn dann nicht mehr viel unterscheidet von diesen anderen Bastarden, ist ja klar. Genau. Ja, wenn jeder jetzt Drachen beanspruchen kann und ein silberhaariger Drachenreiter von niederem Stand einen Drachen ergreift, was macht das mit seinem Thronanspruch? Mhm. Und was, wenn einer dieser Leute dann herrschen möchte? Was, wenn Rhaenyra stirbt? Wie kann Jace dann noch seinen Anspruch durchsetzen? Und das war halt bisher so, ein riesiges Argument war, dass er eben einen Drachen reitet. Und wenn jetzt jeder dahergelaufene Bastard aus dem gemeinen Volk einen Drachen reitet, was macht ihn dann noch besonders? Und Rhaenyra spielt im Prinzip mit dem Feuer, weil diese Bastarde könnten sich nach dem Tanz der Drachen oder auch währenddessen gegen sie stellen. Rhaenyra versucht eben, das meinte ich eben, das aktuell größte Problem zu lösen, nämlich Vhagar zu besiegen. Damit handelt sie aber eigentlich genauso unweitsichtig oder kurzsichtig ist das Wort, wie ihr Vater. Und ich denke, Jace denkt einfach schon ein paar Schritte weiter. Und ich möchte hier Jonas ehren. Der hat nämlich schon in den ersten Folgen gesagt, dass Jace königlich auftritt. Beziehungsweise, ich glaube, es war anders. Ich glaube, er hat mich gelobt dafür, dass ich auf diesen Gedanken kam. Klingt auch nach Jonas. Ich finde, es erschüttert Jace, was hier gerade passiert. Und das spiegelt sich auch voll in seinem Schauspiel wider. Er hatte die clevere Idee, hochgeborene Leute mit Targaryen-Blut, wie Sir Stefan, Drachen beanspruchen zu lassen. Und Rhaenyra nimmt diese Idee und spinnt sie ja jetzt weiter. So, wir lassen jetzt einfach jeden, der will, Drachen besteigen, der auch nur irgendwie, dessen Uroma der Uroma vielleicht mal ein Targaryen war oder sowas. Und damit entmystifiziert sie ja aber auch komplett die Targaryens und den heiligen Thronanspruch und all diese besonderen Gesetze wie die Lehre der Einzigartigkeit, die halt für die Targaryens gelten. Sie untergräbt das damit natürlich komplett. Und das ist schon eher kurzsichtig. Und deswegen spricht er auch, das ist halt dieser krasse Moment in der Handlung von Staffel 2. Und dieser Moment wurde in Staffel 1 auch schon angedeutet, so ähnlich. Jace spricht jetzt ja auch seine Mutter auf Harwin Kraft an und auf seine Herkunft. Und sie tritt an ihn heran und Jace bittet auch noch mal darum, keine Drachenreiter zu suchen. Aber ja, was für eine starke Szene und was für ein cleverer Gedanke mit der roten Saat hier, den ich so selber auch, der im Buch so gar nicht rüberkommt. Im Buch ist ja so, dass Jace das antreibt. Genau. Und egal, ob das jetzt Bastarde sind oder ist das der von Finsterlin, der das ja auch in den Büchern versucht und scheitert. Das ist ihm in den Büchern egal oder zumindest wird es jetzt nicht ausgeführt und ich finde das, wie gesagt, ein authentischer Zusatz. Ich muss aber auch sagen, dass ich fand, dass ich in dem Dialog schon auch das Gefühl hatte, er ist hier mehr Sohn anstatt sozusagen Erbe, also so Thronerbe, weil ich finde, er handelt eher aus so einem emotionalen Antrieb heraus, weil das ja sehr mit seiner Identität einfach dem entgegenstellt oder so einfach das in Gefahr bringt und irgendwie seine Stellung. Und ich weiß nicht, wie sehr er jetzt in dem Moment so das Reich und irgendwie die Entmystifizierung der Targaryens im Blick hat. Ich sehe voll, dass das natürlich eine Konnotation ist. Ich glaube aber, dass das beides ist. Ja, also deswegen, gerade deswegen fand ich die Szene so stark. Also ich sehe das genau wie du. Er struggelt sehr mit seiner eigenen Identität und auch zu akzeptieren, dass er selbst ein Bastard ist, was offensichtlich ist, was auch jeder weiß. Und ich glaube, das hat auch Baelors Blick in dieser Szene zuvor auch sehr impliziert. Ich glaube halt nur, dass es beides ist. Also dass er auch über seine eigenen Emotionen hinaus eben trotzdem auch das Reich im Blick hat und was diese Entscheidung für Konsequenzen für ihn als Thronerbe, für die Familie, für seine nähere Familie, aber auch für die Targaryens ganz allgemein hat. Und ich glaube, all diese Facetten spielen mit rein. Und genau das ist der Grund, warum ich diese Szene so auch so gefeiert habe und warum ich diese Folge auch so bisher so sehr liebe. Ja, also definitiv ist das mit enthalten. Ja. Also ich finde auch, das wird sich ja noch zeigen, inwieweit das bei Jace auch noch eine Rolle spielen wird dann und wie sehr, dass er das auch noch mal anspricht oder kritisieren wird später noch. Ja. Ich finde aber auch dann, wie Rhaenyra reagiert, spannend, weil sie sagt ja dann, dass sie nicht leugnen kann, was die Götter für sie vorbestimmt haben. Und da merkt man ja auch noch mal, dass sie versucht, ihre Taten zu rechtfertigen mit so einer Art Glaube an irgendwie ein höheres Etwas, was sie dann auf ihrem Weg begleitet. Und ich finde, das ist ja auch so eine Art religiöser so Fanatismus, der dann ja später auch noch mal in ihrer Rede vor den Drachensamen ja auch noch mal durchscheint, dass sie eigentlich erwartet, dass die Menschen für sie sterben, für diesen höheren Zweck. Und ich glaube auch, dass die Serie das schon auch noch mal sagen möchte, dass außerhalb dieses Ganzen, wenn man jetzt wenn man nicht denkt, man wäre ein Mitglied des gemeinen Volkes und würde glauben an die Götter, dass Drachengötter sind, dass die Targaryen vorbestimmt sind, dann weiß man ja, dass das auch alles ein Narrativ ist und dass das auch dient, um Leute zu instrumentalisieren, für einen in den Krieg zu ziehen. Und Rhaenyra geht ja voll rein in diesen, sie glaubt es ja selber und das macht es dann aber ja vielleicht auch nicht besser. Das stimmt. Ich finde, das macht die Figur aber halt dann auch noch spannender. Auf jeden Fall, das ist gar keine Kritik, sondern einfach eine Art Bemerkung. Ja, absolut. Beobachtung. Super spannend, tolle Szene. Gehen wir weiter. Lady Mysaria übergibt Allen die Botschaft. Rhaenyras Plan wird also entgegen, damit wird quasi Jace Bitte, es nicht zu tun, beantwortet. Nein, der Plan wird sofort in die Tat umgesetzt und am Strand von Holk übergibt Allen die Botschaft einem Kapitän und drei Fischerboote liegen ab. Hier habe ich mich gefragt, teleportieren wir uns jetzt wieder? Weil auf Karten, ne, also gerade stellen ganz viele Leute in sozialen Medien fest, wie nah Drachenstein und Königsmund eigentlich sind. Also ja, das ist ja natürlich auch eine Besonderheit in diesem Bürgerkrieg, dass die sich eigentlich quasi direkt nebeneinander sind. Nichtsdestotrotz, gerade mit Fischerbooten sollte so eine Reise mehrere Tage dauern. Ja. So nah ist es dann auch nicht. Aber ja, die Serien nehmen es leider nie so genau mit den Distanzen. Das ist ein anderes Thema. Und wir gehen, falls du keine Einwände hast, nach Königsmund in die Gassen von der Hauptstadt. Die Goldröcke lassen den Kapitän mit der Botschaft nämlich durch. Die Goldröcke sind, wie gesagt, sehr offensichtlich noch auf Seite der Schwarzen, beziehungsweise Damon. Und ja, der Kapitän überbringt der alten Kammerzofe von Rhaenyra, nämlich Lady Elinda, eine Botschaft. Wir sehen ja auch denselben Goldrock, der ja auch schon mit Elinda gesprochen hat. Das ist ja derselbe. Und das fand ich dann auch nochmal ein gutes Detail. Das ist einfach Continuity, das so zu erzählen, dass man nachvollziehen kann, wieso er auf der Seite der Schwarzen ist. Absolut, ja. Genau, sie liest die Botschaft von Rhaenyra und man sieht noch den Brief kurz, aber es ist unmöglich, den zu entziffern. Ich habe es dann gar nicht erst versucht. Ich auch nicht. Ja, ich find's nur auch so lustig, wenn wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie geil dieser Plan von Rhaenyra eigentlich ist. Erst hat sie selbst die Blockade in der Gurgel errichtet und ganz Königsmund ausgehungert. Dann hat sie Essen hingeschifft und die Leute davon überzeugt, dass sie die bessere Königin wäre, mitsamt ihrer Banner und so weiter, die da sind. Obwohl sie die Hungersituation ja überhaupt erst erzeugt hat, wie ja auch Aemond eigentlich richtigerweise sagt. Mhm. Und jetzt bietet sie den Leuten sogar Lordschaften und Reichtum an und die Möglichkeit, Drachen zu fliegen und zieht sie aus Königsmund raus. Ja, schon, ja, das ist Propaganda gelernt von Goebbels, würde man sagen. Nisaria. Ja. Und ich finde auch, dass man ja doch merkt, dass dann für Rhaenyra das gemeine Volk ja auch nur Spielsteine sind, sozusagen. Ja. Und dass ja man vielleicht manchmal so ein bisschen vom Framing der Serie so reinfällt in dieses, Rhaenyra ist ja die rechtmäßige Herrscherin. Ja. Genau, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Art von Erinnerung, dass man später ja auch merkt, dass sie dann die Bastarde schon so ein bisschen mehr als so Masse, die ja auch sterben kann, einfach mal so behandelt. Ja, genau. Wir sind dafür da, um euch zu erinnern, Rhaenyras Scheiße. Auf jeden Fall. Nee, da kein Spaß, ich meine das ernst. Ja. Elinda gibt den Brief den Waschweibern weiter und wird dabei beobachtet. Ich weiß nicht, ob du diesen kurzen Blick gesehen hast. Da sitzen zwei Waschweiber auf der Bank und gucken hin, wo ich mir gedacht habe, sind das vielleicht Spione? Die eine hat ja auch sehr blondes Haar. Ja. Ich habe eher gedacht, dass die auch ein Drachensamen sein könnte. Und der Moment, wo Missaria dann auch mit Personen spricht, dann einfach per Mundpropaganda versucht herauszufinden, wer wäre ein potenzieller Drachensame. Ja, natürlich auch ein guter Punkt. Ich dachte, vielleicht sind das Spione von Laris oder sowas. Aber dann hätte er mitbekommen, dass das stattfindet. Ja. Und das wird ja null zum Thema gemacht. Was ja auch ein bisschen meine Kritik wäre, weil es gibt ja eine Szene, wo ein Goldrock auch dieses Plakat abreißt, was nämlich von Elinda aufgehangen wird. Und das, da kennt man ja so eine Art abstrahiertes Targaryen-Wappen mit so einem roten Strich durch, was wahrscheinlich so eine Art Symbol dann ist für die rote Saat oder so eine Art Zeichen, um diese Botschaft zu verteilen. Wahrscheinlich in der Kombo mit irgendwie Mundpropaganda. Kann man die Leute dann dadurch zusammentrommeln. Und ich verstehe nicht, wieso dieser Goldrock, weil er ja das abreißt, dass das dann nicht durchsickert zum Grünen Rat, das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich frage mich halt wirklich, hat der rote Bergfried von all diesem Zeug nichts mitbekommen? Weil was macht Laris Kraft als Meister der Flüsterer? Mhm. Es wäre ja kein Problem, irgendwie Assassinen mit einzuschleusen und Rhaenyra töten zu lassen. Die Folge thematisiert das mal kurz, als Rhaenyra später vor die Leute tritt und Lorend Marbrand so wegschiebt, der mit der Hand am Schwert total vorsichtig ist, weil das irgendwelche Leute sind. Aber ist es wirklich so also es ist ja schon glaubwürdig, dass so ein paar korrupte Goldröcke eine Elinda oder Rhaenyra und Sir Stefan nach Königsmund lassen. Das ist ja alles gut und schön. Aber so Dutzende Leute? Ja. Also wie? Also muss ja wirklich jeder Goldrock da in noch Daemon anhängen. Und die lassen so wirklich so 30, 40, 50 Leute einfach so durch die Tore raus. Und ich finde, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber spätestens in der Szene, wo Ulf mit seinen Freunden in dieser Taverne sitzt und alle, die ganze Taverne ruft, Ulf, der Drachenlord oder Drachenreiter, da bin ich so, irgendein Hinkepunk da in der letzten Ecke wird ja wohl von Laris bezahlt sein oder irgendwie so eine Art von Sympathie oder irgendwie so Vorteil rausschlagen können, Geld eigentlich, um das den Grünen zu erzählen. Also da war ich dann kurz so, das hätte man ein bisschen eleganter und nachvollziehbarer plausibler machen können. Ja. Ja. Gut, aber gehen wir genau in die Szene, denn das ist die nächste. Ulf sitzt mit seinen Trinkkumpanen in der Taverne und dieser Dornische, der schon mal etabliert wurde, berichtet, dass Rhaenyra Leute sucht, die Drachen besteigen wollen. Und Ulf, der zuvor noch geprahlt hat, ein Targaryen zu sein und von allen Getränke und so weiter ausgegeben bekommen hat, kriegt jetzt kalte Füße. Und es wird noch gesagt, dass die Boote zur Stunde der Fledermaus ablegen, also direkt nach Sonnenuntergang. Und ja, Ulf glaubt, übrigens, es wird auch noch kurz von einer Taverne gesprochen, die Seven Maesters heißt. Fand ich auch sehr nett. Das ist ein geiler Name, das ne? Das ist ein geiler Name, das habe ich auch vorher noch nie gehört. Ja, eine Taverne in Königsmund ist ja so ein bisschen wie so ein so Mönchsbier oder sowas. Ja. Ergibt Sinn. Es wird von einem zwei Mädchen von Mothers gesprochen. Also das ist wahrscheinlich das Bordell, eines der Bordelle wahrscheinlich auf der Silk Street. Street of Silk, ja. Und genau. Das im Buch gibt's aber eins, das heißt das Haus der Küsse. Das ist dort, wo auch Aemond und Aegon ja oft gewesen sind. Ja. Gut, Ulf glaubt es zunächst nicht und schiebt auch das, also schiebt so sein verletztes Bein vor, dass er halt jetzt keinen Drachen besteigen kann und so. Und dann offenbart er aber, dass er gar nicht so sicher ist, ob er wirklich ein Targaryen-Bastard ist. Und die Freunde scheißen ihn an. Deine Lebensgeschichte war ein Märchen, ein Funken ohne Zunder. Und ich finde dieses Funken ohne Zunder fand ich auch sehr geil. Ja. Ja, ja, wie du gesagt hast, Ulf lässt sich überreden, bei der Roten Saat mitzumachen und alle stoßen an auf Ulf. Den Drachenlord. In den Büchern oder in dem Buch ist es ja auch so, dass Jace da versprochen hat, dass es den Lords, dass man einen Lord-Titel oder einen Lady-Titel erlangen kann, wenn man sich als Drachensame, also wenn man es schafft, einen Drachen zu besteigen und dass auch die Töchter mit Lords verheiratet werden und dass man Ländereien bekommt und dass man die Ehre hat, an der Seite von dem Prinzen von Drachenstein gegen Aegon zu fliegen, also gegen Aegon zu fliegen. Ja, also eigentlich, dass man die Ehre hat zu sterben. Ja. Aber gut. Ja. Kommen wir zum nächsten Drachensamen. Wir wechseln zu Hugo nach Hause. Er brütet nämlich ebenfalls über diesen Plan nach, obwohl seine Frau Kat nochmal von ihrem Bruder in Stolperstadt spricht. Aber Hugo hat jetzt wirklich gar nichts mehr zu verlieren, denn seine Tochter ist in der Zwischenzeit quasi im Off verstorben. Und das hat mir das Herz gebrochen. Ja, mir auch. Wahnsinnig traurig. Ich habe es mir schon gedacht, dass es passieren muss, um Hugo noch mehr zu charakterisieren, um ihm irgendwie so eine Art grundlegenden Antrieb zu geben oder sowas. Oder eben keinen Antrieb, dass er einfach so ein bisschen kein Leben, Lost ist, keinen Lebenssinn mehr hat oder sowas. Aber traurig. Ja, und sie war halt so krank und Königsmund geht so schlecht. Also es war wirklich, das hat sich angebahnt auf jeden Fall. Die beiden wirken ja auch sehr gebrochen und eine sehr traurige Szene. Wir kriegen ja auch mal mit, wie die Frau heißt, und zwar Kat. Genau. Habe ich mich auch gewundert, ob wir die vorher schon mal benannt bekommen haben, aber. Ja. Hugo erzählt von seiner Mutter, die in einem Freudenhaus gearbeitet hat, und jetzt geht's los. Jetzt machen wir einen Riesenfass auf. Oh ja. Also, erstmal ist er ein waschechter Hurensohn. Ja, tatsächlich. Der Hurensohn Hugo Hammer. Ich finde, wir sollten ihn nur noch Triple H nennen. Ich finde Huso Hammer. Ja, oder Huso Hammer finde ich auch gut. Huso Hammer. Im Gegensatz zu Ulf weiß Huso Hammer genau, dass er ein Targaryen ist. Also er weiß, wer seine Mutter ist. Sie hatte nämlich Sonderrechte, weil reiche Leute mehr für silberhaarige Sexworkerinnen ausgegeben haben. Und sie habe ihm immer gesagt, er sei genauso wie die Söhne ihres Bruders, Viserys und Daemon. Name drop. Und spätestens da müssten allen Lesern von Feuer und Blut so sämtliche Alarmglocken angehen. Mhm. Also wer hier gemeint ist, ist eigentlich relativ klar, das muss eigentlich Sarah Targaryen sein. Ja. Also es passt eigentlich zu keiner anderen Tochter von König Jaehaerys, obwohl er und seine Frau Alysanne 13 Kinder oder sowas hatten, aber die meisten sind halt irgendwie jung verstorben oder passen vom Alter her nicht zu Hugo oder eine wurde Septa. Es gibt halt eine besondere Geschichte von eine der Töchter, die eben eine Prostituierte geworden ist, und das ist die Geschichte von Sarah. Genau, die Geschichte. Lass uns sie erzählen. Ja, die geächtete Tochter von Jaehaerys. Sie galt als Es war eine der späteren Kinder von Jaehaerys und Alysanne. Sie galt als Kind äußerst ungestüm und frech, sprach später sogar davon, den Prinzen von Dorne oder sogar den König jenseits der Mauer zu heiraten, um selber Königin zu werden. Sie galt in ihrer Jugend schon als sehr promiskuös, hat sich also sehr herumgetrieben und trank früh, hatte eine Vorliebe für derbste Streiche und hatte sexuelle Beziehungen zu gleichaltrigen Jungen und Mädchen als Teenagerin und sprach sogar davon, drei junge Männer, drei Bewerber gleichzeitig zu heiraten, so wie es einst König Maegor der Grausame tat. Und ihr Vater, König Jaehaerys, war eigentlich permanent sauer auf sie und ihre Affären, also vor allem als er herausfand, dass sie ihre Jungfräulichkeit nicht mehr hat und dass sie es auch mit dem gleichen Geschlecht getrieben hat und so weiter. Es gab so einen Skandal ja am Hofe, wo sie mit so, ich glaube, das waren so drei ihrer so, ja, Favoriten, mit denen sie immer rumgechillt hat. Das waren auch so drei Lord-Söhne und zwei ihrer besten Freundinnen, die ebenfalls aus Adelshäusern stammen. Genau. Und die sechs hatten halt anscheinend irgendwie, ne, hatten halt irgendwie Sex, keine Ahnung. Wurde dann noch schwanger und man weiß nicht, wer der Vater ist. Und einer hat sogar in einem Gerichtskampf Jaehaerys höchstpersönlich herausgefordert und Jaehaerys hat ihn vor den Augen seiner Tochter erschlagen. Ja. Jaehaerys galt ja auch, ne, also wir sagen, tun immer so, als wäre, also er galt jetzt sehr weiser, sehr intelligenter König, aber der war ja auch unglaublich gut im Kampf. Und ließ seine Tochter dann auch ständig bewachen und sogar eine Nacht ans Bett fesseln. Sie entkam und versuchte mit einem Drachen aus Königsmund zu fliehen, was ihn dann vollends sauer gemacht hat. Übrigens, das Ganze basiert angeblich auf der Tour de Nesle-Affäre. Da habe ich mir auch nochmal den Wikipedia-Artikel durchgelesen, weil ich auch das erst mir nichts gesagt hat, aber das fand ich wieder krass, das ist typisch George R. Martin, dass er da sich in der Geschichte einfach ein bisschen was abgeguckt hat. Auf jeden Fall. Und da ging es anscheinend auch um einfach Promiskuität unter potenziellen Thronfolgern oder beziehungsweise. Genau. Einen Skandal, der dann auch so eine kleine Staatskrise ausgelöst hat. Ja. Hier war es jetzt keine Staatskrise, sondern vielmehr, sie hat ja eigentlich so das Vertrauen ihres Vaters und ihrer Mutter verloren. Alysanne war ja eher diejenige, die versucht hat, irgendwie Jaehaerys dann noch so zu beschwichtigen, aber Jaehaerys hat dann immer gesagt, das ist nicht mehr meine Tochter und sie so sehr hat sie verstoßen eigentlich nach Alsace, also sie sollte dann eine schweigende Schwester werden. Genau. Da wurde sie dann auch misshandelt und ihr Vater wollte eigentlich nur, dass sie vernünftig wird und zu ihm zurückkehrt. Sie floh dann aber nach einem halben Jahr aus Alsace und reiste dann über die Meerenge nach Lys und heuerte in so einem Gartenbordell an, in so einem Pleasure Garden. Und Alysanne schrieb ihr permanent, weinte, beklagte sich, dass die Lyseni ihre Tochter zu einer Hure gemacht hätten. Und Jaehaerys sagt aber sogar so richtig grausamerweise, dass sie schon immer eine Hure gewesen sei. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich an George R. R. Martin liebe, über alles. Du kannst, bitte? Huren. Ja, genau, dass er über Huren schreibt. Nein, du kannst, selbst bei so einer Person wie König Maegor der Grausame, findest du immer wieder Argumente, die sehr für ihn sprechen und für seine Taten. Und du kannst sogar argumentieren, dass König Maegor zum Beispiel genau der König war, den das Haus Targaryen eigentlich brauchte. Und er eigentlich auch oft immer nur auch reagiert hat auf den Glauben, auf den Glauben an die Sieben. Genauso findest du aber auch bei Jaehaerys immer wieder so ganz furchtbare Aspekte in seiner Persönlichkeit, obwohl er immer wieder so als der perfekte König stilisiert wird. Da sieht man halt ganz viel, also diese Propaganda, die in der Geschichte von Westeros steckt, aber auch wie vielschichtig und wie grau die Figuren von George R. R. Martin sind. Und Definitiv. Das ist hier ein gutes Beispiel dafür. Ich finde aber, das hat ja auch nochmal eine andere Ebene, und zwar ja auch diese Art Doppelmoral, die dann natürlich auch einer Frau zuteil wird, im Gegensatz zu einem Sohn, also einem potenziellen Sohn von Jaehaerys. Und was man ja auch nochmal vorheben muss, ist, dass ja Feuer und Blut und auch die Geschichte, wie wir sie dann erzählt bekommen, auf so Berichten und Zeugenaussagen oder Schriften basiert, unter anderem auch von einem Septon, der natürlich auch eine Art Vorbehalt gegenüber Sarah als Person haben könnte. Also ne, natürlich ist das dann immer so eine Sache, die man nie richtig wissen kann, was genau stattgefunden hat, was genau eben passiert ist. Aber dass Sarah natürlich auch dann in Feuer und Blut nicht unbedingt sympathisch dargestellt wird, ist klar, weil sie eben jemand war, der ja mit so einer Art Vorstellung von einer jungfräulichen Tochter gebrochen hat. Ich will das noch unterstreichen, was du gesagt hast. Also das ist ja bei Jaehaerys auch richtig krass so, weil er hatte ja sein Erstgeborener, Aegon, ist ja sehr, sehr früh verstorben. Und dann gab es diese illustre Daenerys. Und danach kam ein Aemon Targaryen. Und er hat immer seinen Sohn Aemon als den Thronfolger genannt, obwohl Alysanne ihn immer wieder erinnert hat, was ist denn mit Daenerys? Warum kann sie denn nicht die Thronfolgerin werden? Das ist dein ältestes Kind. Und er sagt jetzt immer, ja, die beiden werden einfach heiraten und dann gemeinsam herrschen, so wie wir es auch tun. Aber es impliziert ja auch, dass eigentlich Aemon dann der wahre König ist. Und diese Geschlechter, ich habe das gestern noch gelesen in Feuerblut, weil diese Geschlechter dieser Kontrast, dieser Geschlechterkampf steckt ja auch so komplett in dem Buch. Und das ist hier ein sehr gutes Beispiel dafür. Klar. Sarah zog auf jeden Fall von dem Bordell aus Liz nach Volantis, wo sie aber ebenfalls in einem Freudenhaus arbeitete. Sie hat das ja sogar, also sie hat das sogar geleitet, das Freudenhaus. Also sie ist sozusagen, hat sich auch hochgearbeitet. Und da gibt es ja auch eine ganz nette Szene am Ende dann noch. Ja. Bei, als es um die Thronfolge von Jaehaerys ging, ne? Ja. Wolltest du das gerade erzählen? Genau, das wollte ich gerade erzählen, weil also sie spricht dann auch von dem kleinen Königreich, das sie sich in Volantis aufgebaut hat, ne? Dieses, ja, und als es dann in den großen Rat von Harrenhal geht, und damit beginnt ja Staffel 1 von House of the Dragon, als dann entschieden wird, wird Viserys der nächste König oder seine Cousine Rhaenys. Und da. Es wird ja eigentlich nicht nur zwischen den beiden entschieden. Klar, im Buch gibt es noch Laenor, der eigentlich so ein Favorit ist. Aber es ist, da gibt es ja irgendwie noch 9 weitere oder sowas, die zur Wahl stehen. Und 3 davon sind Bastardsöhne von dieser Sarah Targaryen, genau. Und auch noch so ein nettes Detail. In den letzten Tagen von Jaehaerys, als er todkrank war, da hat Alicent, als sie noch sehr jung war, ihn ja immer gepflegt. Und in seinen letzten Tagen, als Jaehaerys mental schon komplett verwirrt war, habe er wohl Alicent tragischerweise immer Sarah genannt und dachte, seine Tochter, seine verstoßene Tochter, seine größte Scham quasi wäre zu ihm zurückgekehrt. Und da merkt man ja auch noch mal, dass er vielleicht dann auch sein Verhalten bereut hat. Ja. Ich würde gerne so eine Miniserie sehen über Sarah, erzählt ihre Geschichte aus ihrer Perspektive. Das würde ich gerne, das sehe ich. Eben. Ich hätte das gerne als Film. Film wäre auch toll. Ich muss auch sagen, der Fakt, dass die Serie das jetzt aufgreift, finde ich erstens richtig toll. Also ich muss sagen, das ist eine Änderung, die ich als Buchleserin richtig super finde, weil das addiert, finde ich, voll viel auch zu an sich Hugo auch, Hugos Figur, aber auch die Tatsache, dass ein Sohn von Sarah einfach einen Drachen reitet. Boah, da würde Jaehaerys sich richtig im Grabe umdrehen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Gut, aber wann und wie genau Huso Hammer gezeugt wurde, keine Ahnung. Wie er auch seinen Weg dann zurück nach Königsmund findet. Ja, aber oder kann ich mir schon vorstellen. Der vielleicht doch irgendwie mal zwischendurch in Königsmund doch gezeugt wurde oder sowas früher, wer weiß. Wie gesagt, Feuer und Blut ist nicht genau, Serie unterscheidet sich vielleicht vom Buch. Also wann und wie genau dann Hugo Hammer gezeugt wurde, keine Ahnung. Ja, so oder so, Hugo schämt sich so ein bisschen für seine Mutter. Er wurde ja Schmied und jetzt reist er nach Drachenstein, damit er und Kat nie wieder Not leiden, sie eine Lady werden kann, obwohl sie das eigentlich auch gar nicht möchte. Ja, wir gehen an die Schwarzwasserbucht. Triple H und Ulf sind 2 von Dutzenden, die sich auf die Boote begeben und auch Alan ist dabei. Und dann gehen wir wieder in den Königswald, wo Alicent mit weißer Kleidung in einem See badet. Es ist ihr Eat, Pray, Love, Retreat. Cottagecore. Viele nennen diese Szene in Anführungsstrichen sinnlos, so von wegen, was ist das für eine Zeitverschwendung, was soll uns das sagen? Alicents Söhne sind in Gefahr, weil Rhaenyra sie töten möchte und sie hockt einfach im Wald und macht nichts. Ich würde vehement widersprechen. Ich auch. Möchtest du oder soll ich? Wir machen das. Ja, also ich kann gern anfangen, vielleicht kannst du dann ergänzen. Also ich finde, zum einen bedeutet das ja diese Szene sehr viel. Also ich fand sie erstmal sehr schön inszeniert und auch, finde ich, dann gemeinsam mit den Action-Szenen, die ja in dieser Folge auf jeden Fall auch vorkommen, so eine ganz angenehmer Kontrast. Ja, weil Kontrapunkt, so konnte auch die Szene wirklich richtig wirken oder diese Szenen. Ich finde, sie taucht ja in diesen See ein mit diesem weißen Unterhemd und schwimmt dann und blickt dann so nach oben und sieht dann diesen Vogel und dazu kommt dieses Motiv von Alicent in so einer Streichversion. Mhm. Und ich fand, das war einfach total schön. Also ich fand, das war hat für mich herausgestochen nochmal, allein so filmisch. Und dann hat sie ja das erste Mal, also was die Szene jetzt bedeutet, zum einen das erste Mal seit Jahren wirklich so eine Art von Freiheitsgefühl, weil sie frei ist von politischen Bürden und auch von Verantwortung. Und das, finde ich, symbolisiert ja auch so ein bisschen vielleicht dieser Vogel, den sie dann sieht. Ja. Einfach das Gefühl, dass sie endlich mal loslassen kann und auch alleine mal ist und sich da gleichzeitig aber ja auch von ihren Sünden so reinigt. Also so habe ich das verstanden. Absolut, ja. Dass sie dann diesen Moment nutzt wie so eine Art Taufe, um nochmal so neu geboren zu werden und dann vielleicht auch nochmal einen neuen Antrieb zu finden. Genau, also für mich auch, für mich hat diese Szene zur gesamten Emotionalität der Figur Alicent beigetragen. wie sie davon träumt, sich von allem loszusagen und abzuhauen und sich selbst zu reinigen. Ich finde, es hat sie noch mehr vermenschlicht. Und ich hoffe, dass wir einfach in der nächsten Folge oder auch in den nächsten Folgen in Staffel 3 dann sehen, wie dieser Ausflug sie auch wirklich verändert hat. Ja. Ich finde so aus metaphorischer Sicht, dass es einfach eine starke Szene ist, die mich auch irgendwie tief angesprochen hat. Und nicht jede Szene muss zwangsläufig den Plot vorantreiben. Also, ja, das ist halt auch dieses sinnlose Argument, finde ich halt auch einfach furchtbar. Ja. So an und für sich. Und ich kann diese Kritik auch absolut gar nicht nachvollziehen. Nee, ich finde, es macht oder ergibt mehr Sinn in einer Folge, wo generell dann wenig passiert, um den Plot anzutreiben. Das war ja unsere Kritik schon mal vorher, also eine vorherige Kritik von uns. Ja. Aber ich finde, in dieser Folge, wo ja ganz, ganz viel zum Abschluss kommt oder eben eine neue Ebene erreicht wird, zum Beispiel mit dem Harrenhal-Plot oder sowas, dann finde ich das so total angenehm. Und ja, das ergibt ja auch Sinn für ihre Figur, weil sie hat gerade einfach das erste Mal seit Jahren nichts, was bei ihr passiert. Sie wurde aktiv ausgeschlossen und sie muss jetzt auch, finde ich, diese Flucht aus Königsmund raus unternehmen, um mal ja einfach gedanklich so ein bisschen Ruhe zu finden. Ja, ja, von daher starke Szene. Finde ich auch. Wir nehmen sie in Schutz, wir brechen die Lanze. Und ja, gehen wir weiter. Ja, die Bastarde erreichen Drachenstein. Im Prinzip jeder, der silbernes Haar hat oder weiß es. Aber auch nicht nur. Man sieht einige mit dunkleren Haaren und Locken und sowas. Aber keine Rothaarigen. Nee, das ist wieder die Repräsentation von rothaarigen Menschen. Mein Gott, Leute. Ja. Aber ja, das sind, manche haben auch nur so Frosted Tips. Wie so ein bisschen so wie Justin Timberlake bei NSYNC. Natürlich trendy ist auf Drachenstein und in Königsmund. Da. Tja. Meinst du, manche haben sich dann extra die Haare gebleached? Ja, weil sie unbedingt mal einen Drachen besteigen wollten? Aber das musste dann echt schnell gehen, weil es war ja quasi alles am selben Tag, auch die Abreise. Und ja, deswegen. Hast aber du auch vielleicht wieder haben sie es, ja. Ja, alle Husos sind da. Ja. Ja, Rhaenyra betritt die Bibliothek, wo alle warten. Und sie kommt da rein mit Sir Lorend Marbrand und Lady Mysaria. Und ich finde es auch spannend, dass sonst niemand aus dem Schwarzen Rat zugegen ist. Also kein Corlys, aber vor allem kein Lord Barthimos Keltiger. Man sieht ansonsten nur noch Baelor, Adam und Maester Gerardis an Leuten, die man eventuell kennt. Wenn ich kann verstehen, dass Jace nicht zugegen ist, weil er einfach keinen Bock drauf hat. Klar. Auf diese Aktion von seiner Mutter. Genau. Und sie trägt auch übrigens eine andere Kette als zuvor. Also sie hat so zwei Ketten, die sie immer wieder abwechselt in dieser Staffel. Und ich sehe noch keinen narrativen Zusammenhang, aber vielleicht hat das eine Bedeutung. Merkt ihr, dass wir das nächste fehlt? Auf jeden Fall. Ja, sie wird von den Drachenhütern aber begrüßt und die sprechen erstmal auf Valyrisch zu ihr, während alle zugucken, während sie auf Valyrisch da quatschen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Plan sah eine Ungeheuerlichkeit. Ihr habt erst einen Andalen vor einen Drachen geschickt und jetzt wollt ihr noch mehr schicken? Ja, der Orden weigert sich, sich daran zu beteiligen und tritt ab. Rhaenyra ist also auf sich alleine gestellt und sie spricht zur roten Saat. Man hört sogar kurz im Hintergrund noch einen Drachen und Rhaenyra hört genauer hin. Ich fand das auch sehr clever, hier die Drachen auch so nochmal zu etablieren und ne, diesen Respekt der Leute, dass man hier diesen Drachen hört. Die kurze Sache dazu nochmal, die Drachenhüter sagen ja auch Blasphemie, also es wäre Blasphemie. Ja. Und das ist ja auch nochmal das Aufgreifen davon, dass halt die Drachen Götter sind und dass man nicht ebenso weltliche auf ihren Rücken setzen darf. Absolut. Ja, aber noch mal kurz dazu, dass Rhaenyra im Hintergrund Drachen hört. Ich fand das auch clever, gerade im Hinblick, was so die Zahl der Sets angeht. Du erzählst auch so ein bisschen, dass die Bib direkt neben diesem Drachensteg ist. Und ja, weil man könnte ja auch argumentieren, warum treffen sich diese 60 Leute oder wie viele auch immer das sind, nicht einfach im riesigen Thronsaal gemeinsam, aber gut. Lorend Marbrand ist, wie gesagt, mit der Hand am Schwert und will sie eigentlich nicht alleine zu der Gruppe lassen, aber sie schiebt ihn wieder zurück. Und sie spricht direkt zu einem Typen, der später als erster vor Vermithor treten wird. Das ist dieser Mann mit dem sehr markanten Gesicht. Rhaenyra sagt dann in ihrer Rede im Prinzip, du hast es schon angesprochen, ihr könntet alle sterben bei dem Versuch, einen Drachen zu beanspruchen, aber das ist ein Opfer, das ich bereit bin einzugehen. Und blickt dann noch zu dem riesigen Drachenschädel von Meraxes. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie sich hier treffen, um halt den Schädel zu als Machtdemonstration oder sowas hinzustellen. Ich fand das auch ganz passend, dass das so szenisch einfach im Hintergrund so ein bisschen auch diese Art von Historie der Targaryens liegt so in der Luft. Auch diese ganzen alten Schriften aus dem alten Valyria und dann auch, finde ich, dieses Wissen, diese eine Seite, wo Visenya drauf ist. Ne? Ja. Also ich finde, das ist ja so ein Raum voller Geschichte. Ich finde das tatsächlich passend, obwohl man natürlich den Punkt machen kann, dass man wenig sonst von Drachenstein ist auch sieht. Nicht ernst gemeint, aber übrigens auch, ne, bevor jetzt alle sagen, ist es nur eine Seite. Ja, es gibt diese eine Doppelseite mit Aegon und seinen beiden Schwesterfrauen und diese eine Seite mit Visenya auf Vega. Ne, guter Zusatz. Kurz, ne, weil ich sehe schon die Kommentare kommen. Weißt du, an welche Szene mich die Rede von ihr erinnert hat? Welche? An die Szene aus Shrek, wo Lord Farquaad Rede hält und sagt, you may die, but I don't care. Das war eigentlich eine Anspielung mit meinem Zitat, dieses, ich bin bereit, dieses Opfer einzugehen. Ah, okay. Das ist von, ja aus perfekt. Shrek. Genau. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, und das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. In dem Gespräch gibt es nämlich eine unglückliche Übersetzung in der Synchronisation. Sie sagt nämlich, dass Vermithor nach Vhagar der größte Drache sei und womöglich auch der wildeste. Mhm. Im Original sagt sie, perhaps the most fierce. Mit fierce ist eigentlich sowas wie ungestüm oder heftig gemeint. Hier wird es mit wild übersetzt, und ich finde das so ein bisschen schwierig, weil ja auch immer wieder von den wilden Drachen die Rede ist. Und Vermithor ist kein wilder Drache. Ein reiterloser Drache, ja. Aber die wilden Drachen sind ja Kannibale, Grauwind und Schafsdieb. Grauer und, Geist. Grauer Geist, sorry, Grauwind war der Schattenwolf von aber Rob. Aber grauer Wind klingt auch cool. Das ist ja der Schattenwolf von Rob. Ja. Es gibt ja drei wilde Drachen. Und das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde das Wort wild hier so ein bisschen unglücklich gewählt, weil Vermithor nicht der, wenn er der wildeste ist, wäre er ja ein wilder Drache. Ungestümster Drache oder heftigster Drache, irgendwie sowas wäre halt. Heftigster, würde ich auch sagen. Oder einfach am passt halt nicht in die furchteinflößendsten oder genau sowas. Ja, also einfach so, um darzustellen, dass Vermithor einfach ein krasser Drache ist, der es mit Vhagar aufnehmen kann. Genau. Einfach alleine aufgrund des Alters. Ja, die bronzene Furie. Ja. Was ich vorher noch mal sagen wollte über die Rede, die sie dann auch hält gegenüber den Drachensamen, dass man da ja auch noch mal merkt, dass Rhaenyra immer noch glaubt, dass sie den Krieg verhindern kann, anstatt einfach Krieg zu führen. Ja. Ich glaube, das kann man ja auch noch mal sagen, das ist konsistent mit ihrer Figurenzeichnung, dass sie schon noch mal das so spinnen möchte, so nach dem Motto, wenn wir jetzt diese Drachen als Übermacht claimen können, dann muss die andere Seite einknicken, bevor es zu Schlimmerem kommen kann, weil sie verspricht ja eigentlich dann ihren Kämpfern, potenziellen Kämpfern, dass kein Blutvergießen stattfinden wird, was ja auch ein bisschen abseits der Realität mittlerweile ist. Und ich finde, das ist so ein kleiner Hinweis, dass die Showrunner vielleicht damit auch zeigen wollen, dass Rhaenyra schon auch irgendwie losgelöst ist gerade von den Ereignissen und dann auch vielleicht an etwas festhält, was auch wirklich innerhalb der Serie anzweifelbar ist. Nicht nur aus unserer Perspektive als Rezipientin, sondern wirklich, dass auch Leute, die neben ihr stehen, sagen würden, Rhaenyra, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Aber wieso? Also es geht ja vielleicht nicht darum, den Krieg zu verhindern, sondern ein schnelles Ende für den Krieg zu finden. Ja, aber sie hält ja an dieser Idee fest. Also sie sagt ja wirklich, wenn ihr einen Drachen reitet, also schafft, auf einen Drachen zu reiten, werdet ihr transformiert. Und sagt auch, also, dass diese tausende Übermacht, Tote verhindert werden. Tausende Tote können verhindert werden. Aber das ist ja die Wahrheit, wenn sie jetzt also das ist ja quasi dieses. Es gibt ja dieses ewige Argument zum Zweiten Weltkrieg, dass die Atombombe zwar viele Menschen getötet hat, aber eventuell halt einen längeren Krieg verhindert hat. Wie man dazu steht, ich sage nur, dass es diese Position gibt. Wie man dazu steht, ist eine andere Frage. Aber das ist ja so ein bisschen die Argumentation. Wenn wir weitere Drachenreiter haben und Vhagar schnell besiegen, Königsmund schnell einnehmen, die Grünen schnell besiegen, dann verhindern wir ja weite Tote und haben einen frühes Ende für diesen Krieg, der ja sonst eventuell sich Jahrzehnte ziehen kann. Voll, also ich verstehe den Punkt und ich verstehe auch, dass das Sinn ergibt, aber ich glaube auch hier wieder will sie ja trotzdem sagen, dass sie die Partei ist, die halt beschwichtigend agiert und die dann die Tote auch verhindern möchte. Genau, die Tote verhindern möchte und die durch ein Zeichen von Stärke den Krieg eher frühzeitig beenden möchte, anstatt halt der Aggressor zu sein. Also ich finde, das ist halt nochmal diese, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass sie ihre Figurenzeichnung halt einfach dann nochmal in diese Richtung einfach sehr klar stellen, dass sie selbst jetzt an diesem Zeitpunkt, nach dem Tod von Ser Stefan, nach dem Tod von Luke und nach den Leid, also ich meine, es sind ja auch schon 900 Leute gestorben, also durch Rhaenys, durch Maelys, durch den Kampf in Kreenru. Das heißt, es ist ja auch, natürlich ab dem Zeitpunkt kann man noch mehr Schlimmeres verhindern, aber ich finde schon, dass es so ein bisschen wirkt, als würde sie gerade noch denken, ah, wir können es noch abwenden, bevor es losgeht, aber es ist ja schon längst losgegangen. Also das war so eine Art Gefühl, das ich bei dieser Rede hatte. Rhaenys hat auch noch mehr Leute in der Drachengrube umgebracht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und es ist ja schon so auch etwas, was dann sie niemals, natürlich würde sie das niemals diesen Leuten sagen, die gerade für sie dann in den Kampf ziehen wollen. Ja. Das ist ja auch eine Art wieder von Propaganda, denen zu vermitteln. Ja, wir werden auf jeden Fall, ihr werdet diesen Drachen steigen und dann werdet ihr nur hier rumchillen und jetzt nicht vielleicht potenziell sterben. Also, ja. Sollen wir in den dritten Akt gerne zum Drachensteg? Ich habe den genannt Vermi und Sylvie. Ja. Rhaenyra marschiert dann gemeinsam mit Ser Laurent, Adam und Baylor nach vorne unter den Drachenberg. Der Drachenberg ist ja der Vulkan auf der Insel von Drachenstein in der Schwarzwasserbucht und er wird eben als Versteck für Drachen genutzt. Hier hat ja auch Daemon Vermithor besungen und hier hat ja auch in der Folge davor Sir Stefan versucht, Seerauch zu besteigen. Ja. Oder er wurde verbrannt von Seerauch. Und sie steht dann vorne an der Klippe und sagt auf Valyrisch, komm nach vorne, Vermithor. Aber sie nennt ihn dann Vermithus, also dann auf Valyrisch einfach eine Art Abwandlung von dem Namen. Wer klug ist, hört zu und merkt sich die Worte von der Gruppe. Mhm. Eigentlich wäre es clever, hier ne, so ein Wort wie Dohaeras, Gehorche, sich zu merken und es dann auch selber zu verwenden. Aber ich finde es auch eh so lustig, diese gesamte Gruppe. Also A, du hast keine Drachenhüter, die gerade gemeinsam singen können, um den Drachen zu rufen. Ich finde, das ist wie so, also erstmal habe ich mich gefragt, warum werden die denn nicht einzeln dahin geschickt? Warum geht die ganze Gruppe dahin? Es war ja klar, dass das passiert. Wenn nur einer verbrannt wird, dann sterben ja gleich mehrere. Und für mich wirkte das wie so ein lustiges Teambuilding-Work-Event. Wie man so gemeinsam zu den Drachen geht und dann, Man könnte ja ihr vorwerfen, dass die Idee vielleicht so ein bisschen dumm ist, weil natürlich könnte Vermithor einfach auch verwirrt sein von diesen ganz vielen Menschen, die dann halt einfach gerade auf einem Fleck stehen und er weiß dann gar nicht, wer jetzt hier der potenziell mögliche Reiter ist. Auf der anderen Seite finde ich, verstärkt das ja auch nochmal dieses Element, dass Rhaenyra wirklich auch diese Bastarde als Masse wahrnimmt und nicht als Individuen, die schützenswert sind. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Art von, so Wegwerfprodukte am Ende sind. So ein bisschen das kleinere Übel, dann werden vielleicht mal ein paar sterben, aber dann geht es zeiteffizient voran. Absolut. So nach dem Motto. Genau, und so Shot ist geil, wie sie die Hand auf Vermithors Schnauze legt und sich dann umdreht. Das sind so geile Shots. Ich wollte auch noch gerade sagen, dass so dieser Shot, wo Vermithor so langsam und gewaltig aus dem Schatten hervorbricht, boah, das war so geil. Also ich habe wirklich gedacht, boah, das ist wie so in so einem Godzilla-Film, so einem guten, also schon atemberaubend animiert. Er hat auch ja so ein richtig ekliges Maul, also mit so krummen Zähnen. Ja. Er klingt auch alt und gefährlich, also da spielt ja das Sounddesign auch nochmal eine Rolle. Und genau, Rhaenyra darf ihn anfassen und sagt zu ihm, er soll ihr dienen. Also sie zähmt ihn so ein bisschen vor, damit er dann vielleicht gefügiger ist später. Und der Shot, wo sie sich umdreht und Vermithor an ihrem Rücken steht, das ist ja auch das Poster von der Staffel 1 gewesen, wo Millie Alcock im Hintergrund vor einem Drachen, der erstmal nicht erkennbar ist, steht. Mhm. Und das wurde Making-of gesagt, dass das so ein bisschen repräsentieren sollte. Good point, ist mir gar nicht aufgefallen. Krass, ja. Und als sie dann fragt, wer als erstes dran ist, meldet sich die Person, die eben schon in den Fokus war, der Kamera. Der auf jeden Fall aussieht wie ein inzestuöser Targaryen. Ja, und es steht tatsächlich in den Credits anscheinend, dass das Silver Dennis ist, also der silberne Dennis. Spannend, das ist eine Figur aus den Büchern tatsächlich. Mhm. In den Büchern steht über ihn, dass Dennis Haar und Augenfarbe den Anspruch untermauerten, dass er von valyrischer Abstammung ist. Und er behauptet nämlich, dass er von einem Bastard von König Maegor dem Grausamen abstammt. Aber da es ja immer diese Theorie gibt, dass König Maegor nicht in der Lage gewesen ist, einen lebenden Erben zu zeugen, obwohl er angeblich mehrere fruchtbare Frauen geheiratet hat, gibt es auch Theorien, dass er nicht von ihm abstammt, sondern von einer anderen Person mit valyrischem Blut. Aber es ist so, dass er bei der bei der roten Saat auch gestorben ist, gemeinsam mit seinen Söhnen. Er fiel zu Opfer einem wilden Drachen auf Drachenstein. Und das fand ich dann hier auch ein nettes Detail für Buchleser. Ja. Buchleserinnen. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, würde ich sagen. Weil Rhaenyra geht zuerst noch auf diese Loge, auf ihren Logenplatz. Stimmt, weil sie will sich an Sicherheit bringen. Ja. Und dann bricht Panik aus, weil Vermi ist nicht so überzeugt von Dennis. Er greift beim All-You-Can-Eat-Buffet zu. Oder wie es ist wie ich am All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Mir ist aufgefallen, dass er auch lauwarmes Essen mag, weil er grillt ja immer erst die Leute, bevor er sie verschlingt. Ja. Und das funktioniert alles nicht so. Renew beobachtet das Geschehen und dann scheinen ja auch so diese Flammen von Vermithor in ihr Gesicht. Ich finde, in dem Moment wirkt sie auch wieder so ein bisschen so berechnend, aber gleichzeitig aber auch sie fühlt sich schuldig, weil das natürlich ihr Vorhaben ist und jetzt wieder Leute sterben aufgrund ihrer Macht, Plans, die sie möchte, diese Macht, die sie anstrebt. Und ja, das geht alles auf ihre Kappe. Dann gibt es so zwei so One-Shot-artige Szenen, in denen dann Ulf und Hugo eigentlich verfolgt werden und die beiden versuchen irgendwie zu überleben. Diese ganzen Szenen, im Making-of wurde auch erzählt, dass das so die aufwendigste Szene war zum Shooten, weil insgesamt 16 Menschen angezündet wurden gleichzeitig, also 16 Stunt-Männer und Frauen. Und da gibt es ja auch diesen eine Szene, weil Hugo und Ulf ja beide so in diese Grube fallen und dann einfach so versuchen zu überleben und vor den Flammen von Vermithor sich versuchen in Sicherheit zu bringen. Ja. Und dann fällt jemand so von oben, also sie haben wirklich jemanden einfach brennend von oben fallen lassen, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also unfassbarer Aufwand und Chapeau, großes Chapeau. Eine Sache möchte ich aber auch sagen, bevor du da jetzt weitergehst. Es gibt noch diesen kurzen Moment, in dem Vermithor Rhaenyra so ganz provokant anguckt. Mhm. Also die tauschen wirklich da einen Blick aus, noch bevor er so einen schreienden, kriechenden, bettelnden Typen aus nächster Nähe verbrennt und dann Rhaenyra anguckt und quasi sagt, was für eine Scheiße bringst du mir eigentlich hierher? Ja, tatsächlich. Ja, stimmt, ich finde auch, dass er so auch sehr furchteinflößend oder beziehungsweise er hat auch wieder so einen Charakter. Ne, das spielt ja auch dann mit rein, dass auch sein Sounddesign anders ist als jetzt zum Beispiel bei Craxis. Alle Drachen sind Individuen und unterschiedlich. Und auch wie sie bezähmt werden, kommen wir gleich zu, ist komplett unterschiedlich bei jeder Drachenbezähmung. Sehr, sehr gut geschrieben. Ich glaube, darum fühlen auch so viele die Drachen und feiern so mit denen, weil das eben so Individuen sind. Und ja. Klar. Toll. Hugo versteckt sich dann auch mit so einer silberhaarigen Frau hinter einem Felsen und rettet sie eigentlich, indem er sich dann Vermi gegenüberstellt. Und er ist in dem Moment bereit zu sterben, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Also er schreit ja Vermithor genauso laut an eigentlich, wie Vermithor ihn anbrüllt. Und das scheint ihn dann irgendwie zu beeindrucken, denn er beugt dann leicht den Kopf und wählt ihn als Reiter aus. Beeindrucken? Ich habe mich auf jeden Fall, ich meine, er steht ja auch da wie der Hühne von einem Mann. Er sieht aus wie Thor und ist bereit, sich zu opfern für diese Frau. Und ich glaube, Vermithor denkt sich so, das ist der erste Mann seit Jaehaerys, dieselbe Charakterstärke wie ein Jaehaerys hat, so dem traue ich mich an. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht den Schmerz in Hugos Stimme oder einfach in Hugos Persönlichkeit irgendwie gespürt haben könnte mit dem Verlust der Tochter und so. Das könnte, glaube ich, so ein Zusammenspiel aus alledem sein. Ich finde auch, dass er ja in dem Moment bereit ist, eigentlich alles zu verlieren, weil er schon alles verloren hat. Und das ist auch die Serie hat ihn super eingeführt. Also da will ich auch nochmal ein großes Lob aussprechen von den beiden Figuren, wie unterschiedlich sie dann auch sind und wie sehr das dann auch zu den jeweiligen Drachen passt. Ja. Und dazu kommt ja auch noch dann Rhaenyra, die das alles von oben beobachtet. Und dazu dieses. Sichtlich beeindruckt auch. Sichtlich beeindruckt und natürlich auch triumphierend, weil sie hat jetzt die erste Hürde geschafft. Ja. Einen Reiter für Vermithor zu finden. Ja, aber auch noch so eine Sache. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so ein Gedanke der Furcht dabei. Du hast gerade einem absoluten Nobody, den du gerade nicht mal kennst, mit dem du noch nie gesprochen hast, den zweitmächtigsten Drachen im Reich gegeben, der mächtiger ist als Syrax und Caraxes und Vermax und Mondtänzerin und so weiter. Also was für eine Macht du gerade diesem absoluten Nobody gegeben hast, ist schon eventuell kann sich sowas auch rächen und nach hinten losgehen. Und ich glaube, Jace war das eben auch bewusst und das spielt alles hier mit rein. Und das spielt Emma Darcy, finde ich, auch. Boah. Wirklich, in dieser einen Einstellung, ich habe da größten Respekt vor. Ich habe noch in Staffel 1 Emily Carey und Millie Alcock in höchsten Tönen gelobt, vor allem Emily Carey, aber ich finde auch Olivia Cooke und Emma Darcy in der Staffel so stark. So großartig. Ja. Ich hatte richtig Gänsehaut, weil dazu kommt ja auch noch dieses Rhaenyra-Musikmotiv. Ja. Das liebe ich, das ist mein Lieblingsstück. Ja. Gehen wir weiter. Einer ist noch übrig. Ulf! Der stolpert mit der Fackel durch die Gänge unter Drachenstein, läuft durch Matsch und Drachenkot hin zu so einer Lichtung. Und da ist nämlich Silberschwinge in einer Kuhle in der Wand versteckt. Und über sie weiß man aus den Büchern, dass sie die fügsamste war unter den Drachen. Mutterdrachen. Und die sanftmütigste, ja. Genau. Das passt auch, wie sie jetzt gezeichnet ist in der Szene, ja. Weil wirklich, also... Die hat alles verschlafen, ja. Langweilt sich ja. Und denkt sich so, weißt du was, du bist cool. Du bist cool, obwohl du einfach in mein Drachenei getreten bist fast. Also in so ja. Dieses Drachennest, da tritt ja Ulf dann rein. Ich glaube ja auch, dass er eher neben ein Drachenei tritt. Ja, ja, das ist ja. So diese komische... Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber ja, das sieht auch eklig aus. Aber er wird dann von ihr, von der Nase so nach unten gestupst und ich fand das so süß. Ich muss sagen, ich finde auch das Design von Silberschwing richtig cool. Sie sieht aus ja. Wie so ein Pokémon. Ja. Ich will auch nur gerade sagen, jede Drachenzähmung war unterschiedlich bisher. Wir haben Aemond, der bezwang Vega so mit purem Willen und Mut und so, ne, wie Aemond ja. Halt ist. Dann haben wir Adam, der eher von Seerauch ausgesucht wurde, aber wahrscheinlich auch, weil er Seerauch auch an Laenor erinnert. Und ihm halt auch sehr ähnlich sieht und so weiter. Hugo hat Vermithor mit seinem Selbstopfer beeindruckt und seiner Charakterstärke und, ne, wie ich es eben auch gesagt habe, vielleicht auch dem Schmerz. Mhm. Und Ulf und Silberschwinge ist halt einfach, Ulf ist charmant, Ulf ist da, mir ist langweilig, ja. Ich nehme dich jetzt und ich finde das herrlich. Ja, total. Ich finde auch, er musste ja gar nicht viel machen, eigentlich nicht nur sich ergeben eigentlich. Und so ein bisschen, sicher fast ein vor Angst. Ne? Ja, und die mag das auch, dass so Silberschwinge und Vermithor sind ja eigentlich auch ein Paar. Also so die wird immer wieder gesagt, weil es ja eben die ehemaligen Drachen von Alisan und Jaehaerys waren, dass sie ja auch oft einfach Eier zusammen gelegt haben und dann ja ist wahrscheinlich... Silberschwing in dem Moment so ein bisschen, ach ja, also wenn mein Hubby irgendwie auch einen Drachenreiter hat, dann nehme ich mal den anderen, der hier noch übrig ist. Ja. Fand ich eine super Szene. Ich auch. Ja, super stark. Vor allem so Horror, weil, also ich finde, es entwickelt sich von so einem Thriller zu einem wirklich regelrechten Horrorfilm. Ja. Falls, ich weiß nicht, ob du Godzilla Minus One gesehen hast. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, aber auch diese eine Szene, das hat mich sehr stark erinnert daran. Und dann wird das aber aufgelöst mit diesem Comic-Relief-Moment zwischen Silberschwing und Ulf. Ich fand, das war eine durch und durch fantastische Szene, und die ich wirklich geliebt habe. Sie sah auch richtig gut aus. Ja. Und ich fand auch von der Inszenierung her, man hat ja auch viele, ich finde, der One-Shot in so Game of Thrones oder House of the Dragon-Universum ist ja fast schon so ein Stable geworden. Durch also so längere Plansequenzen. Bastards, genau, ja, also dass man eine Art, also es ist ja kein richtiger One-Shot, weil das wurde auch im Making-of nochmal erzählt, wie die das alles geshootet haben, aber dass man das Gefühl hat, eine Kamera, also so eine Handkamera begleitet eine Figur ja. Innerhalb von einem Kampfgeschehen oder halt eben jetzt innerhalb ja. Von einer Drachensequenz und so. Und ja, das finde ich, hat ja. Immer seinen gewünschten Effekt. Auf jeden Fall. Ich war gefesselt, ja. Und dann sehen wir nämlich noch eine letzte Szene. Wir befinden uns in Königsmund im kleinen Rat der Grünen. Jasper Wilde berichtet gerade Aemond, Laris und Meister Orwell gerade davon, dass Lord Ormund Hohenturm langsam Fortschritte macht. Wer war nochmal Lord Ormund? Ja, er wurde ja schon in Folge 1 erwähnt, dass er Truppen zusammenzieht von Alsace aus, der Weite. Im Buch ist Otto Hohenturm, der Onkel von Ormund. Und Otto beauftragt Ormund, der verlässt dann Alsace mit 1000 Rittern, 1000 Bogenschützen, 3000 Waffenknechten und unzähligen Söldnern und Reitern. Genau, und hier sprechen sie bereits, dass die Sorge groß ist, dass das Heer in die Mangel genommen wird. Und ja, in der Weite gibt es halt zum Beispiel das Haus Tarly unter der Leitung von Lord Allen Tarly und das Haus Biengraben, das hier auch erwähnt wird, das Rache möchte für den Tod von Liman Biengraben. Und auch da gibt es einen gewissen Sir Allen Beesbury, also Biengraben. Ja. Und da ist immer die Rede von den beiden Allens. Mhm. Und die setzen eben diesem Hohenturm her relativ stark zu, weil die verfügen zwar über weniger Männer, aber sie griffen halt immer wieder so aus dem Hinterhalt an. Also das weiß man halt aus den Büchern und zerstörten eben ihre Lager. Also das deckt sich mit den Ereignissen aus den Büchern hier. Und man kennt halt Ormund auch als Sohn von Hobert. Den haben wir schon in der ersten Staffel gesehen. Das war der Bruder von Otto. Genau. Aber es gibt auch gute Nachrichten, nämlich Tessarion ist groß genug, dass Daron, der jüngere Bruder von Aemond, sie endlich bestiegen hat. Tessarion, die Drachin von ihm, also die blaue Königin wird sie auch genannt ja. Und anscheinend in den Stahllöchern steht zum Mitkämpfen. Ja. Für die Grünen ein weiterer Drache, Aber jetzt mit dem Aufstocken von Team Schwarz wird es sehr schwierig, da auf jeden Fall der Stärke gerecht zu werden. Aber Darren wird noch mal erwähnt. Vielleicht würde er ja auch gezeigt im Finale. Ja. Ich muss sagen, das hat mich da so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht zu sehen ist. Wir werden abwarten. Sehen. Ich sag nichts. Ja, ich will auch, bevor du jetzt den grünen Rat verlässt und wir rausgehen, ich möchte nur noch mal kurz sagen, ich find's witzig, wie dezimiert der grüne Rat mittlerweile ist. Weil, also du hast halt, es fehlen Aegon, Ser Criston, Tyrion Lannister und Alicent. Also Aegon ist verletzt, Ser Criston ist unterwegs nach Harrenhal. Tyrion Lannister verhandelt ja mit der Triarchie, um die Blockade aufzulösen. Der wurde ja von Aemond weggeschickt. Und Alicent chillt gerade im Königswald. Ja. Und in der Tischmitte sind halt auch die drei Kugeln, weil die vierte hat ja Aemond, die von Aegon. Also der kleine Rat ist wirklich gerade sehr dezimiert. Ja. Ja, definitiv. Ich finde auch dafür wirkt es auch irgendwie so, als würde Aemond ja immer so ein bisschen gerade, obwohl er so versucht hat, Kontrolle zu erlangen, die Kontrolle verlieren, weil das passiert nämlich jetzt. Ja. Man hört Rufe und Schreie von draußen und Aemond rennt dann auf den Balkon und Laris und Jasper werfen sich ja noch so einen Blick zu. Ich fand das dann auch ganz spannend, weil das zeugt ja auch nochmal davon, dass sie jetzt denken, es ist Seerauch, ja, weil ja Jasper diese Info bekommen hat von so dem fünften Cousin seines Bruders, so gefühlt. Und er fackelt nicht lange, er schwingt sich auf sein Pferd und reitet nach draußen, weil er hat Vega vor den Stadttoren geparkt. Sekunde mal, er schwingt sich auf sein Pferd, er springt aus dem Stand auf dieses Pferd drauf. Das ist geisteskrank. Also wirklich, also es ist absolut beeindruckend von Ewan Mitchell. Er braucht keine Steigbügel oder Aufstiegshilfe, er springt auf dieses Pferd hoch. Ja. Die Sache ist die, es wird schon sehr, sehr viel darüber gemutmaßt, ob da nicht so eine Greenscreen Box gewesen wäre, auf die er gesprungen ist, weil so die Bewegung vielleicht unnatürlich aussehen könnte. Ich sehe es nicht. Ich eigentlich auch nicht. Ich habe eher gedacht, boah, der hat einfach ein krasses Sprunggelenk. Also, ich glaube, Ewan Mitchell hat mal scherzhaft in einem Interview gesagt, dass er und Tom Glencarney gute Reiter wären. Ich glaube, das war ernst gemeint. Weil der reitet auch übrigens, kann ich ein bisschen meine Reitwissen droppen, im Western-Stil los und wechselt dann irgendwann auf den englischen Stil. Kann also auch beides, was ich schon beeindruckend finde. Also ist ein echt guter Reiter. Ich glaube, das denkt Sylvie bestimmt auch. Stark. Ich glaube, Rings of Power heult, dass sie mit Ewan Mitchell dann Ape denen entgangen ist. Den er perfekt hätte spielen können. Aber niemand kann so schön reiten wie Galadriel. Ja. Gute Szene. Auf den Befestigungen der Stadt werden ja dann auch so Skorpione aufgestellt. Ja. Und man sieht auch, dass im Hintergrund Silberschwinge schon einzelnen Speeren ausweicht. Ja. Denn es ist Ulf auf Silberschwinge. Der den Spaß seines Lebens hat. Das ist wirklich so süß, wie er da drauf sitzt und irgendwie so glücklich ist. Ich find's so geil, dass so das Erste, was er macht, gleich zu seinen Tavernenfreunden zu reisen und anzugeben und so, guck mal hier, ich habe einen Drachen. Das ist so lustig. Im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, wie dumm, so ihn irgendwie über Königsmund fliegen zu lassen und so, oh Gott, wie gefährlich direkt, weil er kann ja wahrscheinlich auch noch keinen Hofallyrisch, kann keine Befehle geben, das ist alles intuitiv. Das macht die Serie ja auch einfach ein bisschen lockerer, als jetzt das in den Büchern ist, das ist auch voll okay. Ja. Aber wie dumm wäre es gewesen, wenn so Ulf so in dem ersten Moment einfach von so einem Skorpion gekillt wird. Ja, ja, aber wir sehen dann, wie Aemond mit Vega die beiden aus den Wolken herausbricht und die beiden verfolgt. Fast bis nach Drachenstein, bis er auf halbem Weg dann umkehrt. Und hier schafft er es nämlich, Vega umzudrehen, anders noch als im Finale von Staffel 1. Genau. Also er hat viel dazugelernt. Es ist auch eine krasse Kraftanstrengung. Ich glaube, er sieht halt noch den Avengers Assemble-Moment von Rhaenyra mit ihren, mit ihren Drachen da. Ja, genau. Ja. Das ist der Grund, wieso er nämlich umkehrt. Er sieht, wie Rhaenyra auf Drachenstein so einen superheldenmäßigen Stillframe hat. Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Hinter ihr stehen Cyrax, Vermithor und Silberschwinge. Natürlich hat sie ja eigentlich auch noch Seerauch und Mondtänzerin. Und Vermax. Die alle nicht mit im Frame sind. Theoretisch auch noch Caraxes in Harrenhal. Ja, aber den klammern wir jetzt mal aus. Und theoretisch gibt es ja auch noch die beiden sehr jungen Drachen, Tyraxis und Sturmwolke. Mit Gottfried und Aegon. Und Viserys, der ja auch noch theoretisch ein Drachenei hat. Ja. Ja, und natürlich auch noch, vielleicht, wenn Rhaenyra es schaffen sollte, diesen wilden Drachen, auf den sie jetzt ein Auge geworfen hat, vielleicht auch noch einen mehr. Also das ist ja so krass, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Team Grün einfach nur, in Anführungszeichen, drei Drachen hat. Wobei ja einer von Helaena eigentlich nicht richtig genutzt wird. Ja. Zumindest in den Büchern nicht. Aber die haben jetzt auch Tessarion Und Vega ist halt wirklich einfach gigantisch und genau. Heftig. Genau, ich finde, da habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, bei so einem Quartett wäre Vega so drei Drachen. Die Trumpfkarte, ja. Aber das hätten natürlich die Team Schwarz durch Vermithor jetzt ja auch schon ein bisschen ausgeglichen. Ja, ich möchte nur noch eine Sache dazu sagen. Also erstmal, ich find's geil, dass hinter Syrax ist direkt Hugo auf Vermithor. So, das ging schnell, dass er den da bereits auf ihm sitzt und da. Aber auch bei Syrax dachte ich erst, das wäre ein anderer Drache, weil da so jemand drauf sitzt, aber es ist einfach nur der Sattel und es sieht ein bisschen komisch aus mit dem Winkel, aber ja. Ich fand die Szene, das ist ja natürlich, zeugt dann auch nochmal davon oder weist darauf hin, dass es wahrscheinlich so eine Art, würde ich sagen, Falle war. Also, dass man sagt, okay, man schickt jetzt Ulf über Königsmund zum Fliegen, damit dann Aemond rausgelockt wird und Rhaenyra ihre Stärke zeigen kann, damit jetzt Aemond im zweiten Schritt ja wahrscheinlich aufgibt oder sich stellt und einfach überrannt wird von den vielen Drachen. Was hat ja Rhaenyra in ihrer Rede gegenüber den Drachensamen ja so angedeutet. Ja. Ich finde, das so lese ich jetzt die Szene, ist eine Möglichkeit. Und das klappt. Ich muss sagen, ich hatte auch in dem Moment, ich weiß nicht, wie ging es dir mit der letzten Szene? Gänsehaut. Ich war krasse auch wirklich Szene. So, ja. Wow. Ja, es ist eine verdiente neunte Folge, weil das ist ja auch, siebte Folge, aber eigentlich, wenn es zehn wäre, die neunte. Die weil es ist ja, die, ja, auch ein bisschen die Fußstapfen von Game of Thrones, die vorletzte einfach ein bisschen mit einem Knall, mit einem Paukenschlag enden zu lassen. Genau, ja, sollen wir übergehen zu dem Fazit? Wie fanden wir die Folge? Ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen. Oh Gott, ich habe jetzt eben schon so viel geredet. Okay. Ich kann auch anfangen, wenn dir das lieber ist. Ich bringe es hinter mich. Okay. Nein, aber eigentlich freue ich mich, jetzt ein Fazit zu ziehen, weil ich fand, die Folge war ein zweites Highlight dieser Staffel. Also nach der Schlacht von Krenru in Folge 4 fand ich, dass man über diese letzten 20 Minuten eigentlich nicht reden braucht. Wir haben jetzt schon viel gesagt, die Machart und die Inszenierung von der Roten Saat fand ich bildgewaltig und einnehmend. Ich hatte auch keinen Zweifel eigentlich daran, dass die Serie das gut hinkriegen wird. Ich hatte aber auch viele andere positive Punkte. Zum einen die Szene mit Oscar Tully und den Flusslots und Ladies, die hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass spannende Figuren außerhalb des Hauptcasts einfach mal involviert waren, wie der Schlagabtausch zwischen Larys und Jasper Wilde, der auch so diese Mikroaggressionen zwischen so Königsmund-Ränkeschmieden einfach so ein bisschen einfängt. Das kam bisher einfach auch noch nicht so viel vor. Ich fand aber auch, dass sich Rhaenyras Figur in dieser Folge für mich wieder so ein bisschen gefangen hat. Zumindest, dass es so kohärent erzählt wurde mit ihrem Idealismus. Und ich fand das auch spannend, dass sich das vielleicht auch innerhalb der Serie als unnachvollziehbar oder sowas anderen Figuren offenbart. Und dass eher die Strukturen und so dafür verantwortlich sind, dass sie sich ohnmächtig fühlt. Das war so sehr on brand. Ich mochte aber auch diese ruhigen und nachdenklichen Szenen von Alicent, die, wie gesagt, als Kontrast sehr gut wirken konnten zu der Action. Ich hatte hier und da wieder was zu meckern. Also das mit dieser Übererklärung der Targaryen-Blutlinie, das habe ich ja am Anfang einmal gesagt, das war für mich so zu ungenau. Oder beziehungsweise, ich fände es besser, wenn man es einfach mysteriös lässt. Und ich fand, was ich, wie wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten, was ich ein bisschen schade fand, dass das von der letzten Folge ein bisschen fallen gelassen wurde mit dem Visaria. Mit dem Zuständen im Königsmund. Mhm. Das fand ich, war was, was so leicht nicht die Consistency hatte, die Konsistenz, das weiterzuerzählen. Also, dass man irgendwie sieht, dass die Stadt einfach in Aufruhr ist oder dass es irgendwie außerhalb der Bestrafung der beiden Heckenlecker einfach nochmal eine Szene gibt, wo man merkt, dass das jetzt nicht aufgehört hat. Das aber ein Minuspunkt. Und ich finde es natürlich, wenn es so weitergeht, immer noch schade, dass Nettles fehlt. Ich habe auch das Gefühl, dass der Konflikt dieses Bastard versus Targaryen und wer darf jetzt Drachen reiten oder nicht, dass das viel einfacher hätte erzählt werden können, wenn Nettles einfach Teil der Serie gewesen wäre oder ist. Wenn jetzt sie doch noch vorkommt, dann halte ich für mein Leben lang die Fresse. Aber ja, ich glaube, das ist aber ein Kritikpunkt, den ich ja schon angebracht habe. Alles in allem, long story short, ich würde die Folge mit 8 von 10 Punkten bewerten. Ich fand sie ein sehr würdevoller Vorabschluss der Staffel und großes Kino. Krass. Okay. Wie findest du die Folge? Also ich finde, es gibt mehr als zwei Highlights, das vorweg in dieser Staffel. Aber ja, also nach Folge 4, die ich hier mit einer 10 von 10 bewertet habe, als einzige Folge in dieser Staffel bisher, kommt diese hier wirklich nah dran, finde ich. Ich habe eigentlich nur eine große Sache, die ich bemeckern möchte. Und das ist dieser, mal wieder ein Moment, der sich von den Büchern entfernt. Aber bitte, Leute, alle, die gerade einfach nur zum Fazit vorgespult haben, hört euch bitte die ganze Folgenbesprechung an. Wir sind da komplett im Detail drauf eingegangen. Rhaenyras Plan ist nicht so hundertprozentig durchgedacht und das ist mal wieder so eine Änderung aus dem Buch, die nicht so hundertprozentig plausibel ist, meiner Meinung nach, dass dieser Plan keine Spione, keine Attentäter auf den Plan ruft, dass Dutzende Leute durch die Tore von Königsmund treten, ohne dass irgendjemand einschreitet oder was sagt. Oder dass es zumindest nicht mal thematisiert wird innerhalb der Folge, während ich da sitze mit Fragezeichen im Kopf und total verdutzt bin über diesen Plan. Und auch diese Gruppe, diese gesamte Gruppe einfach auf einen Schlag vor Vermithor zu setzen. Dieser gesamte Plan, ich finde den super spannend und total geil. Und mein Neandertaler-Hirn sagt einfach nur geil, geil, geil, Rule of Cool und sowas. Und ich bin total begeistert. Gleichzeitig finde ich, ist der nicht so hundertprozentig durchdacht. Aber es bleibt bei diesem Meckern auf hohem Niveau. Ja. Dann gehen wir wirklich zu Dingen über, die ich alle großartig fand. Die Harrenhal-Szene, allgemein der Auftritt von Oscar Tully, diese Szene, die ich genial geschrieben fand. Sir Simon ist Liebe, Sir Simon ist Leben. Aber auch die Szene zwischen Jace und Rhaenyra und allgemein Jace mit seinen absolut berechtigten Einwänden und seinem erschütterten Schauspiel, das stets spürbar war. Und auch so kleinen Momenten wie Baylas Blick auf Jace, als sie von dieser News von Adam hört. Das ist so unglaublich stark gespielt und toll erzählt. Das sind so kreative Ideen, die auch in die Buchvorlage mit eingebracht werden und auch die Buchvorlage überflügeln. Ja. Und die auch auf dem Bildschirm auch wunderbar funktionieren innerhalb dieser Serie. Genauso auch Allisons Schauspiel und auch die Szene im Königswald, die ich absolut nicht sinnlos fand, die Allison für mich nochmal vermenschlicht hat und auch einen wichtigen Moment in ihrer Entwicklung gezeichnet hat. Dieser gesamte dritte Akt, der mir eine komplette Gänsehaut verschafft hat, von vorne bis hinten. Ich finde das Wahnsinn, wie sich das entwickelt, so von dieser Suspense und diesem Thriller zum Horrorfilm, dann wiederum zu diesem Comic Relief mit Ulf und Silberschwinge. Das sieht auch alles wahnsinnig gut aus und es ist absolut nachvollziehbar, warum dieser Visual Effects Supervisor hier Regisseur war. Ich finde, das nimmt man auch manchmal als selbstverständlich, wenn man immer denkt, ah ja, House of Dragon sieht ja so gut aus. Aber boah, ich finde, wenn man einmal sich diese Hintergrundvideos auch anguckt, dann merkt man nochmal, wie arschviel Arbeit das ist und wie viel da auch schief gehen kann. Und ich finde, das kriegt man immer so viel mit, dass CGI auch mal nicht so gut aussieht. Und ich finde, das ist wirklich so klasse. Also die Serie heißt House of the Dragon und diese Folge repräsentiert das ja in Reinform. Und die Drachen sehen einfach in dieser Staffel und alles Szenen mit Drachen sehen einfach überragend aus und ich find's Wahnsinn. Also es ist so unglaublich schön und für mich hat dieser gesamte dritte Akt auch die Folge von einer sehr guten Folge zu einer überragenden Folge gemacht. Ich find's zum Beispiel auch super spannend, was sie mit der Figur Hugo machen, die also im Buch ist es einfach so ein machthungriger Typ. Also der wird machthungrig in dem Moment, in dem er einen Drachen besteigt. Und die Figur hier ist so viel spannender und interessanter und nahbarer. Und ich finde auch, das ist nochmal eine Addition, die ja viel besser ist als in den Büchern, mit seiner Hintergrundgeschichte. Ne? Mit Sarah. Ich finde auch, das ist sowas, was ich so ein richtig gelungene, so eine Art Hintergrundwissen, was ja dann auch nochmal seine Figur tiefgründiger macht. Total. Ja. Und ich finde auch, im Buch kann man Hugo und Ulf kaum voneinander unterscheiden. Die sind sich schon sehr ähnlich. Aber hier ist das ganz anders und das ist so viel besser so, wie es hier ist. Und ich lieb's auch, wie jeder einzelne Drache eine eigene Persönlichkeit hat und jede Drachenbezähmung komplett individuell ist. Ja, also und nach unserer Kritik an Rhaenyra in der letzten Folge war das mal wieder eine starke Rhaenyra-Folge, so wie du das eben auch gesagt hast. Also für mich ist es eine durch und durch fantastische Folge. Wie gesagt, ich habe auch diese eine Schwäche halt für mich persönlich irgendwie ausmachen können. Und deswegen, ich war kurz davor, mich hat auch gerade die 8 überrascht. Ich dachte, du gehst höher. Ich war kurz davor, eine 10 zu geben. Ich gehe aber auf eine 9 von 10. Okay, ja. Ja, ich hatte auch erst hier 9 stehen. Also ich bin auch so bei 8 und 9. 8 zwischen 9. Ja. Den beiden, ich finde es auch mal schwierig, sich auf irgendwie eine Zahl, eine Episode auf eine Zahl runterzumünzen. Aber ich finde auch, ich gehe voll mit, dass die Folge mir sehr gut gefallen hat. Und ja, es bleibt abzuwarten, wie das Finale wird. Absolut. Und natürlich geht's nächste Woche dann weiter. Wahrscheinlich wieder am Dienstag. Ich würde hoffen, dass wir es am Montag schaffen. Kann's aber nicht versprechen. Ja, wie fandet ihr die Folge? Verratet uns das gerne. Stimmt auch mal ab hier in Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Gebt uns dort eine gute Bewertung. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer Vala Morghulis. Vala, du Herres. Und nochmal zu diesem eBay-Schnäppchen. Ne? Also, das sind 7 Bücher. Und da ist unter anderem Westeros, der Bildband, dabei, der ja an sich schon 30 Euro kostet. Das Hauptregelwerk kostet an und für sich eigentlich 50 Euro. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Xenia Popescu, Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt Patrick Hochnadel. Das war ein Podcast von Funk.